Ja, genau. Das habe ich nämlich extra dieses Mal auf den Bildschirm gemacht. Aber wenn du das, hast du dann noch, das andere geht da weg, ja, Mixer Air Premium. Das mache ich gleich weg, wenn wir angemeldet sind. Gut. Ich habe extra das ist unser Chat-Bildschirm und das ist eine Kopie von dem Bildschirm, den ich auch habe. Dann können wir nämlich beide auf OneNote gucken, ohne an dem Papier. Na, das ist ja jetzt perfekt. Da muss ich ja nur noch irgendwelche Links, die ich mal so klicken möchte. Genau. Dann hast du da die Hände frei für alles, was du noch gucken willst. Soll ich noch irgendein Foto schießen? Nee, ich habe eins, das ich drunter hänge. Das ist nämlich die Tabelle. Nee, ich meine jetzt ein Foto jetzt von hier. Jetzt live aus dem... Ach nee. Ah, doch, könnte ich hier mitschießen. Bin ich am WLAN. Stimmt. Ja, können wir mal machen. Es wird fleißig aufgenommen für die Konserven. Ja, da hat er recht. Guck mal, ich glaube, der belauscht uns. Wer? TJ. So unglaublich. So, Foto geschossen. Ich bin heute nicht ganz so fit. Wir müssen uns auch... Ja, es juckt im Schritt. Zwei Kopfschmerztabletten drinnen. Dann müssen wir nachher sowieso, denken wir mal dran, wenn uns irgendwas Gutes auffällt, dass wir uns wieder Titel merken. Das war letztes Mal ganz gut, wenn wir uns das gleich am Anfang merken. Dann haben wir den drin. Ja. Ich habe natürlich nicht zu schreiben, hier Film. Ach doch, habe ich. Ich gestehe, ich habe ja dieses Mal sogar schon die Shownotes einen Hauch vorbereitet. Läuft. Läuft. Weil morgen will ich nicht so viel machen. Morgen wollte ich mal mit Heike cashen. Heute waren wir nur kurz weg. Das war ja unfassbar. Wir waren im Buchholz. Du musst ja Boot mitnehmen im Wald, ey. Hat dann gestern geregnet ohne Ende. Ja. Vorgestern auch, ne? Und so sah es im Wald auch aus. Boah. Ja, wenn die alle krank sind, hast du natürlich auch keinen Bock. Ja. Heute kurz mit Krümel zum Arzt. Das hat gelangt. Die hört sich an, als hätte die gesoffen, weißt du? So. Nee. Was ist denn das jetzt hier? Neuladen? Ja. Das ist übrigens neu. Hammer. Ich sag doch, wir hatten ein Problem. Nee. Doch. Wir haben kein Netzwerk. Wie viel haben wir heute? Den 18. Ja. Wieso? Hast du am 18. immer eine Zwangstrennung? Nee. Aber das sieht übel aus. Cool. Geht Mixer her? Nö. Nee, jetzt nicht. Geil. Der Maler hat das Netzwerk durchgebrochen. Gebissen. Netzwerk ist weg. Hammer. Kurz bevor wir anfangen, ist das Netzwerk weg. Ja. Geil. Du hattest da auch nichts, sagst du? Nee, es kam dann aber wieder. Ich habe wieder gehabt. Ich habe einmal, das habe ich ja gesagt, dass ich neu gestartet hatte. Ja. Ich bin jetzt auch drin im WLAN. Ist ja der Hammer. Und das geht? Ich bin im Bootweg unten, ja. Guck mal eben. Ja, hat da ja auch. Ich bin. Nee, das stimmt aber was nicht. Ich komme nicht mal nach oben. Moment, ich muss mal nach meiner Fritzbox gucken. Die scheint sich. Ja, ja. Wenn ich nicht mal auf die Fritzbox komme, ist das ganz übles. Da müsste ich zumindest hinkommen. Das ist ja der Hammer. Und das natürlich direkt bevor wir anfangen. Ne? Nehmen wir eigentlich gerade auf? Nee. Ach so, super. Aber ich bin im WLAN drin. Irgendwie kann ich ja was senden. Wie immer, ja. Gerade wenn du starten willst. Ach ja. Ah, da hat ja tatsächlich so ein Fisch an der Wand hängen und ich gucke genau in dieses Maul hinein. Das könnte ich eigentlich auch nochmal fotografieren und posten. Weil alles andere geht ja hier momentan nicht. Also wenn wir nicht die Meister der Improvisation sind, wie kriege ich das jetzt heller? Ja. Muss den Stecker mal wieder reinstecken, Jörg. Steck den Stecker doch mal in der Steckdose. Das Problem ist, hier oben habe ich Netz. Ja, wahrscheinlich erst jetzt hier unten wieder. Also ich bin ja hier auch im Netz, also muss es ja irgendwie funktionieren, oder? Das läuft ja rund, ey. Dann kommt man in Wallung. Dann haben wir gleich das richtige Niveau für den Podcast. Ich muss laut mal noch. Guck mal, 18:56 ist im Chat noch was reingekommen. Ja. Da lief das. Ja. Und dann brach's weg. Dann kam die Hacker-Attacke. Nee, der ist definitiv weg. Ich boote ihn mal neu. Das ist hier der Klopper. Ich da. Das steht mir auch nicht auf. Sollte die Konserve etwas länger. Ja, vor allen Dingen ist sie so entspannt. Wir sagen ja nichts. Das hat man nie gehabt. Also ohne, dass wir irgendwas gemacht haben. Wir hatten so lange keine Technikprobleme. Vielleicht war das... Das war der Marder. Kann gutes sein. Ich wüsste überhaupt nicht. Guck mal, es blinkert auch da brav vor sich hin. Also eigentlich ist alles gut. Klöpperchen nur. Ja, ich muss ja auch einmal neu machen. Wahrscheinlich hat er sich rausgenommen, du musst dann neu starten und dann funktioniert er wieder. Aus irgendwelchen Gründen. Wenn also, er immer neu starten würde jetzt. Es kommt gleich so ein Trojaner. Damit dieser Rechner über funktioniert, überweisen sie 5000 Euro auf Rufisch in Kasso. Ja, die anderen sind nicht vorgesehen. Schade, hier stehen genug Rechner rum. Der ist eigentlich auch einsatzfähig, aber... Die haben alle die Software nicht drauf und aus dem heulen die alle laut. Schafft er das jetzt irgendwann noch, oder? Windows Update wird installiert. Nee, das glaube ich nicht. Das hätte er gesagt. Ja, kein Signal ist ja... Ach, was wären wir ohne unsere Technikprobleme? Ja, das ist ein Ding. Nee, war jetzt schon ewig nicht gehabt. Nö, deswegen ist ja gut, dass es jetzt massiv kommt. Ja, es ist mir völlig schleierhaft, was er haben sollte. Vor allen Dingen, wirklich bis 4 Minuten vorher läuft die Sau noch da. Jetzt muss ich erstmal den Chat alles wieder neu einrichten. Das ist ja besonders schön dabei. Ist er denn jetzt eigentlich oben? Was? Ja? Er fährt jetzt hoch. Den siehst du gleich, wenn er da ist. Ach so, weil das Windows weg war. Ja, ich hab's komplett ausgeschaltet, so, mal per okay. Hard, weil er nicht runterfahren wollte. Was hat sich da netzwerkmäßig auf sich richtig verhakt? Ja. Aber was ist denn das für ein Problem gewesen? Ey? So, dann mal gucken. Sonst machen wir eine Periskop-Sitzung über Twitter, geht ja auch. Ja. So, kann ich mich jetzt mal anmelden? Danke. So. Ja, ist ja echt ein Klöpperchen, ne? Vor allem jetzt kommt er nicht aus dem Energiesparmodus, dann dauert es natürlich etwas länger. Ja. Wobei das auch immer noch kein Vergleich ist zu früher, aber. Ah, haha, wir haben wieder ein Bild. Ja, Bild, aber haben wir auch Netz. Doch, da steht jetzt Internetzugriff. Ja, wir haben alles. Ach ja. Das ist ja echt nervig, ey. Weißt du, was das noch richtig geil wäre, während der Live-Sendung dann nochmal so ein. Sie haben nicht die neueste Office-Version. Nee, das macht er aber mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr hart. Dann kannst du mal sagen, ja, leck mich, ist mir egal. Ich weiß gar nicht, habe ich hier Office überhaupt auf diesem drauf? Weiß ich gar nicht. Da benutze ich immer LibreOffice oder sowas. Das ist eigentlich auch gut. So. Dann wollen wir mal eben hin und her verschieben. Haben wir da jetzt wieder was? Ja, es geht. Alles nur schon. Ja, ja. Du uns auch. Schön wär's. Traveling Jack. So, jetzt mach ich mal hier auf die Schnitt. Das ist echt ein Brüller. Ja, nee, jetzt läuft's auch. Ja, weiß ich auch nicht. Da hat sich das Notebook gerade mal so richtig verabschiedet. Ne, war es aber nicht, weil das iPad war ja vorher auch nicht. Ja, das stimmt. War ein Netzwerkding und das hat's nicht wieder reingekriegt. Stimmt. Ach so. Sterntaste. So, auf 1000 Mics sollte man uns jetzt hoffentlich hören. Wenn das einer bestätigt, ist immer gut. Oh ja, siehst du, Interceptor hört das schon mal. Ja, das kannst du nicht. Interceptor ist ja immer so jemand. Der hört das auch ohne Verbindung. Der hat jetzt schon die Shownotes geschrieben. So, jetzt gucken wir doch mal hier, ob wir auch auf MixLR zum Laufen kriegen. Sieht auch gut aus. Ja, wir haben nicht verschlafen, sondern ernsthaft, 4 Minuten vor Anfang fiel der Chat nicht nur aus, sondern das gesamte Netzwerk. Warum, wissen wir auch noch nicht. Also nicht nur bei meinen Windows-Geräten, sondern auch bei den Apple-Geräten. Also wir haben echt ein Netzwerkproblem gehabt. Ja, aber die Telekom hat mir auch einen Brief geschrieben. Wir kriegen irgendwas, schalten sie um. Machen sie wohl immer in Deutschland. Haben wir auch. Aber das sollte eigentlich erst in 7 Tagen soweit sein. Ach so, nee. Uns haben sie geschrieben, dass wir jetzt ein schnelleres Internet bekommen. Und heute kam das Schreiben von Vodafone, dass wir schnelleres Internet bekommen, ob wir nicht wechseln wollen. Ist schon geil, ne? Ja. Das ist wahr. Dann würde ich sagen, ich begrüße mal den Chat. Erstmal sagen wir Hallo. Hier sind sie wieder, die Sugar Daddies des Geocaching. Und wir sind im... Die wichtigsten. Und wir fangen an mit Döslein, Griso 1000, Halfor, Henny Air, Himberger, Interceptor, Lightning Angel, die Lifesavers. Auch neu, oder? Lebensretter, Schlemmercacher, das bist du ja, ne? Schwang der Meerhahn, muss nicht vorlegen. Den Stellinger und den Traveling Jack. Die anderen 320 lese ich jetzt nicht vor. Oh, jetzt bin ich kein Gott mehr. Warum nicht? Ach so, weil du kein Ad hast. Weiß ich nicht, hab ich irgendwie, ist mir auch scheißegal. Ich hab doch, bis jetzt haben wir das nie gebraucht. Ich hoffe, wir brauchen das auch heute nicht. Ich muss noch mal ein bisschen. Ja, ein Traveling Jack meint gerade, dass wir übersteuert sind. Das mit laufender Sende. Wir sind übersteuert. Fortschreitungsdauer geht das schon rein. Ja, ich glaube schon. Guck mal, der Ausschlag da. Hier bei dem Grünen, ne? Ja, was hörst du, das Traveling Jack bei Mixerlehr oder bei? Es ist immer so, wenn du den Chat fragst, dann gibt es dann keine Antwort. Nö, die können uns nicht übersteuern. Kann nur MixLR sein. Kann ich aber ein bisschen leiser machen, kein Problem. Außerdem sind wir beide angeschlagen, das ist gut. 1000 Mics hört er. Ja, da muss ich mal eben hier über... Oh Mann, nichts Falsches. Nee, hier kann man irgendwo die Lautstärke einstellen. Das haben wir letztes Mal schon irgendwie gemacht. Also was wären wir ohne guck. Das machen wir den mal ein bisschen kleiner. Kann ich nicht. Doch jetzt. Geht. So, jetzt sind wir auch nicht mehr übersteuert, hoffe ich. Jetzt sind wir vermutlich zu leise. Ja, heute scheint gleich von Anfang an mal ein bisschen der Wurm dran zu arbeiten. Aber das bringt den Puls nach oben. Ich finde das ganz gut. So wollte ich das stehen lassen, ne? Dann sehen wir das so ein bisschen im Hintergrund. Mir geht's einfach nur drum. Ja, aber das andere wolltest du ausblenden da. Ja, das kommt weg. Das mache ich. Dann sehen wir aber auch nicht mehr, ob wir da online sind. Oh, irgendeiner chattet schon wieder auf MixLR. Ja. Tut mir mal einen Gefallen, sag den Jungs mal Bescheid. Ist doof, ist kein Chat. Ja, Chat ist bei uns im IRC. Und wie heißt es? Wo steht denn das? Ach, das findet man doch unter Webseite. Schrägstrich Link. Mehrheit. Genau. Und Dr. Ringding ist jetzt auch dabei. Und Bullenherd ist auch drin. Perfekt. Haben wir die Technik auch im Griff? Ja, dann können wir jetzt aufhören. Keine Ahnung, was das war. Ja. Wir sollten so einen Technik-Podcast machen. Wir hatten auch machen. Schon viel zu lange keinen. Nicht so läuft wie sonst. Oh, na, das kriegen wir hin. Ich muss ein bisschen lauter. Ich habe die 4. Ich bin doch schon ganz schön laut. Ja, nimm mal den Stöpsel aus. Ja, ich glaube jetzt habe ich gut. Wir lassen das jetzt mal so. Okay, sag du noch mal was. Hallihallo, liebe. So, jetzt sind wir gut und jetzt müssen wir das so lassen. Ja, moin moin. Irgendwie sind wir heute so in so einer melancholischen Stimmung. Oder? Nee, erstmal bin ich jetzt in einer echt angepissten Stimmung. Bis 4 Minuten vor sitzen wir hier über eine halbe Stunde und nichts passiert. Und dann wump. Fliegt das ganze Netz weg. Ich muss sagen, es trat dir auch gut. Wir hatten beide so eine melancholische... Aber jetzt bist du so ein Stehaufmännchen irgendwie. Bist jetzt gerade so voll Power. Jetzt habe ich aber wieder Kopfschmerzen trotz der Tablette. Cholerische Stimmung, das ist das Richtige. So, dann kommen wir mal zur letzten Folge. Ihr könnt jetzt mal raten, wie viele Bewertungen wir auf iTunes haben. Wir haben erfolgreich gebettelt. Erfolgreich gebettelt sind wir jetzt auf 46 gestiegen. Wir wollten eigentlich 50 haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben wollten, aber ich meine ganz ehrlich, guck dir mal die ganzen anderen Podcaster so an. Also mit 46 sind wir aber echt weit vorne. Also im Geocaching-Bereich. Ja, andere gucke ich mir. Ich gucke bei iTunes sonst gar nicht. Ich gucke auch Geocaching-Bereich nicht, aber als wir gebettelt haben, dachte ich, guck's mal, was die anderen so haben. Nee, da sind wir eigentlich ganz gut vorne. Kann man ja das sagen. Ich finde es immer so ein bisschen so 1000 Downloads und 46 Bewertungen, das finde ich schon geil. Diesmal waren auch, also man sieht, dass die Leute wirklich an an Events interessiert sind, wie verrückt. Also das ist mir diesmal echt aufgefallen. Ja, das stimmt, das ging durch die Decke. Oh, jetzt mache ich dich gerade lauter, dabei bin ich das. Das ging wirklich, diesmal waren es ja gleich 2500 Abrufe oder so, also scheint mir so. Ja, hier bist du richtig. Swapnex, du bist hier richtig, genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Kind. So. Danke. Ja, die meinst du mich? Dussel. Okay. Was wolltest du jetzt sagen? Achso, Events kam gut an, die Folge, ja? Fand ich auch. War ja auch extreme Downloads, fand ich sehr schnell diesmal, so 2.500. Ja, ich hoffe, es hat es jetzt gebracht und das Event wird auch mega. Ich glaube, da waren noch 1.500 Downloads aus Bremerhaven. Von der gleichen IP. So viele Leute leben daneben, müssen die Fischer auch nochmal. Ja, wir überlegen vielleicht auch mal kurz vorbei auf ein Fischbrötchen. Na, ich habe ein Hotel, ich fahre auf jeden Fall vorbei. Also ich fahre da hin. Ja, wir sind uns noch nicht so sicher. Doch, wir kriegen ja umsonst den Eintritt. Ach so, na ja. Dann. Also, na dann. Kannst du nicht liegen lassen. Da fiel mir gerade ein. Also, eigentlich müssten wir betteln. Wir hätten es anders aufziehen müssen. Wir haben gesagt, hey, wir machen das schön, wir berichten da, machen ein bisschen Werbung für euch. Aber so ein Fischbrötchen-Gutschein, den müsst ihr schon rüber wachsen lassen. Gutschein hätte man abgeraten. Aber wir haben ja auch viel bekommen, ja? Ja. Das müssen wir mal so sagen. Also dafür nochmal vielen Dank. Und war es eigentlich die letzte Folge? Das war die letzte Folge, ne? Ja. Siehst du, das ist schon für dich verdrängt. Und ich fand sie auch während des Gesprächs sehr interessant. Es waren zwei angenehme Gesprächspartner. Ja, uns beide. Nein, die Orga war schon klasse. Wobei, ist das das erste Event, Mega-Event, das kostenlos ist? Irgendwie hatte ich sowas gelesen. Nein, das war... Nee. War das, nee, es gab erst schon mal kostenlose Megas, oder? Wie war denn das in Bremen? War das mit Eintritt damals? Ich glaube da. Jetzt stellst du hier solche Fangfragen. Das steht gar nicht im Chat. Im Not. Oder ist das Netz schon wieder weg? Nee, das sieht gut aus. Ich weiß, ich hatte das nur so gelesen. Aber es kann nicht mehr, könnte sein, ja. Ich wüsste es jetzt. Bremen ist so lange her, das sind 5 Jahre. Das ist in meinem Alter ist das schon kurz vom Tod. Da sowas erinnere ich mich nicht mehr. Jetzt müssen wir überlegen. Habe ich. Ich weiß es nicht. Dort am. Richtig kostenlos wäre das Hamburger Mega-Event hier, ne? Das wäre sogar umsonst gewesen, ne? Ja. Wenn es das denn gegeben hätte. Ja, aber das Beerdigungs-Event ist ja nicht ganz mega geworden. Aber guck mal nach, Chat. War die Events? Ich weiß es immer noch nicht. Aber auf jeden Fall, Events kommen wir nachher nochmal zu. Lass uns mal den Vorspann zu Ende bringen hier. Ja, genau. Wir müssen uns ja wieder bedanken, weil ich freue mich immer noch wieder über diese Postkarten, auch wenn jetzt natürlich im Herbst urlaubstechnisch ein paar weniger kommen. Wir machen jetzt abwechselnd. Fang du an. Postkarte von Halvor, von der Nordseetaufel. Ist immer wieder, das ist praktisch, Halvor hält die Post am Leben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, jede Karte. Der haut was durch. Nordseetaufel hatte ich auch lange nichts mehr von gehört. Finde ich auch mal schön, mal wieder so dran zu erinnern zu werden. Ich habe die ersten zwei damals ja auch noch mitgemacht. Ja, da musst du praktisch in diesem Nordseetaufe-Forum sein. Dann kriegst du auch schnell die Infos. Also ich bin von Herrn Schweigerzucker auf Twitter geblockt. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Infos kriegen soll oder sollte. Und also. Ich fahre nicht auf Events, wo ich weiß, dass sie mich unbedingt haben wollen. Also das, oder der Owner das nicht will, das würde ich nicht machen. Nein, aber ich gönne denen da alles gut, um Gottes Willen. Das macht er jetzt schon so lange. Also kann das Event ja nicht schlechtes sein. Nö, es hat eine eingeschworene Gemeinde. Ja. Und gibt ja mal irgendwie Freitagsessen beim Griechen, wenn ich mir das nicht irgendwie falsch vorgenommen. Ja. Perfekt. Also ich habe übrigens den Weihnachtspulli noch nicht an. Der kommt erst in der nächsten Folge. Die Schlepperkescher kommen uns ja zu Weihnachten besuchen. Dann wollte ich den anziehen und mit denen durch die Stadt laufen. Dann sollst du das anziehen, was sie heute auf Twitter noch geschickt hat. Nordseetaufe kommen, hat er sich gesichert. Das ist ja unglaublich. Übrigens, die Briefmarke von Halvor ist uns aufgefallen. Das ist er nämlich selber drauf. Ja. Ist jetzt die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Das ist gut. Nee, aber das ist uns sofort aufgefallen. War aber auch 5-mal abgestempelt, das muss man dazu sagen. Wahrscheinlich wollte er irgendwas verdecken. Der wollte das verdecken. Dann kam eine Postkarte von... Tonkunder? Ich glaube Tonkunder. Tonkunder? Also, Sauklaue, das muss man mal sagen. Was ist denn Tonkunder? Ich weiß nicht. Er uns bitte im Kommentar mitteilen, wie er zu diesem Nickname kam. Und wie er zu dieser Handschrift kam. Wirklich cool. Ich habe mit Heike gesessen, versucht das zu lesen. Wir waren uns nicht sicher bis zum Ende. Weißt du, es gibt so Leute, ich würde auch zu, die N und U gleich schreiben. Ich auch. Ja, deswegen ist das war, also sein Name irgendwie N war ganz schwer zuzuordnen. Ja, aber generell, meine Sauklaue kann man auch nicht lesen. Aber auf jeden Fall aus Teneriffa. Ja, ich glaube La Gomera, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich könnte eigentlich mal auch wieder Urlaub machen. Das ist einzig bei den Karten. Es dreht so jedes Mal echt ein Auge mit, wo man denkt, oh scheiße. Vor allem, wenn du hier so ein tolles Wetter hast, wie jetzt, so strahlender Regen in Massen. Ja. So, dann natürlich unser lieber Kriso 1000 aus Dänemark. Ja. Ich gucke das ja mal auf Google Earth an, und es war ein wirklich ganz komischer, dunkler Bereich, so westlich von den Koordinaten. Also ganz seltsam sah das aus. Also musst du dir mal angucken. Du hast ja die Karte, ich schicke dir die aber. Muss echt mal auf Google Earth gucken, das sieht ganz seltsam aus. Ja, ich dachte, das wäre eine ganz normale, die setzen das ja aus Satellitenbildern zusammen. Ja. dass es einfach eine Nachtverschiebung war oder so. Ja, könnte auch sein. Du konntest ja rein, also er war ja nicht ausgeblendet. Es sieht echt seltsam aus, also es sieht echt schräg aus. Wow, Loch Ness. Und die letzte hängt doch einer vor mir da rum. Ringding. Aus Malle. Will ich auch bald hin. Ach so, du willst genau dahin, an den nördlichsten Zipfel? Nee, aber das sah so spannend aus. Also tatsächlich, ja, habe ich mit Heike geguckt, wollen wir auch mal hingucken. Ja, das sah sehr spannend aus. Also wenn du nach Malle fährst, man muss natürlich nicht hier Ballermann machen, sondern musst du tatsächlich Mietwagen und hoch. Das sieht alles ziemlich interessant also, aus. Also erstens Ballermann sowieso nicht. Also ich brauche nicht Mietwagen und hoch. Wir sind hoch. Wir sind also mitten im Land. In der Ach so, ja, Finca. Bustransfer wahrscheinlich, ne? Nee, wir haben einen Mietwagen. Ja, dann fährst du am Mietwagen. Ja, aber wie gesagt, wir sind sowieso mitten in der Insel. Wir sind außen, wir wollen, Wasser ist für uns nicht so. Merkt man hier so ein bisschen. Ist schon mal wieder ein Monat rum. Ja, ein bisschen duschen müsste. Nee, aber es ist wirklich, also Strand, Meer brauchen wir nicht so hin. Das ist... Ja. Aber wir waren schon ein bisschen neidisch, weil er war jetzt schon vor uns da. Wir wollen da bald hin. Ich bin sogar extra in diese Malle-Facebook-Gruppe mal, um so ein bisschen Auge zu behalten, ob mal was empfohlen wird oder so. Leichte Mädchen auf Malle oder welche? Nee. Titten des Tages heißt ja. Titten des Tages auf Malle. Ich habe sogar diesen Podcast, gibt ja einen, ich wusste vorher auch nicht, es gibt sogar einen Titten des Tages Nee, es gibt einen Geocacher auf Malle, der auch einen Podcast macht, allerdings. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, nee, ich habe alle drei reingehört. Der ist aus Deutschland ausgewandert. Ich glaube, der kommt so aus Hamburg. Ah, ja. Aber die erste Folge war so eine Nullnummer, wo er sagte, was kommen soll. Die zweite war dann, wie seine Finca kaputt war und es reinregnete. Und die dritte war über seinen Hund, der jetzt verstorben ist, weil zu dem hat er wohl eine innige Beziehung gehabt. Die vierte ist, wie er dann doch nach Texas geht. Also die vierte höre ich. Ein Wohnhaus baut. Also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich sitze davor und höre mir die dritte Folge an und es kommt immer noch kein Geocaching. Aber egal, für manche ist das vielleicht interessant, weil er auch seinem Leben berichtet, kann man ja mal reinhören. Ich höre ja massig Podcasts, aber Geocaching ist da nicht dabei. Ich finde das auch mal so Laber-Podcasts ganz gut. Da ist es auch, den kannst du den hören hier, geocachingmallorca.eu. Der hat auch mit Geocaching bisher. Ja, aber wenn das drei Folgen sind, bringt mir das wenig. Bisher, ich weiß ja nicht, wie viel er noch rausholen wird. Also wie gesagt, muss man selber wissen, ob man das hören will oder nicht. Es ist schon sehr, sehr persönlich. Mir fehlt halt einfach der Geocaching-Content. Der ist überhaupt nicht vorhanden gewesen bis jetzt. Aber vielleicht kommt da noch was. Also das ist jetzt überhaupt keine Bewertung. Das fiel mir nur gerade ein. Du sollst unbedingt die Serpentine da hochfahren. Empfehle ja gerade Dr. Ringding. Du, mit nicht zu schwachen Nerven habe ich keine Probleme. Wir sind auf Island mal gefahren mit dem Leihwagen. Da fehlte die halbe Straße, war gesperrt. Sollen wir 30 Kilometer Umweg fahren. Da hat sich Heike hingestellt, geguckt, dass das passt, aber da fehlte echt, da war ein Loch und da ging das 100 Meter runter, also die halbe Straße war weg. Aber ich dachte, scheiße, das probieren wir jetzt, und damit Schwung dann vorbei, das ging dann auch gut. Und dann musstest du nur noch Heike rüberholen, ne? Nee, gehen konntest du, also ich bin eigentlich nicht dicht rangegangen, ich habe da damals auch Fotos von mir, also wir gingen wirklich richtig runter und ich hatte immer gedacht, der Rest hält auch nicht mehr viel, also hingehen, mit dem Auto zügig vorbei ist, glaube ich, sicherer. Okay. Ich leben, wir reden heute aber auf Wehr. Lass uns mal anfangen. Nee, aber ich bin auch mal Serpentinen gefahren. Und das war übrigens auch auf, das war sogar auf Teneriffa. Oh, Teneriffa habe ich jetzt auch gehabt. Und das war eng da. Eng und vor allen Dingen die Kurve. Als Fahrer geht das noch. Als Beifahrer. Ja. Da war nach einer halben Stunde Schluss, war nämlich schlecht. Ja, das glaube ich. Und dann vor jeder Kurve immer so hupen, weil zwei Autos passen in der Kurve nicht, ja. Also, ja, Teneriffa fand ich auch sehr spannend, das Fahren. Zumal da auch noch so viele Rentner dann entgegenkommen. So, jetzt sind wir aber durch mit dem Vorspann, haben uns bedankt für die Postkarten. Falls wir mal eine vergessen sollten, dann ist das bestimmt nicht böse gemeint. Und wir freuen uns auch weiterhin echt über jede Postkarte. Das ist geiler als alle möglich. Was soll ich mir mal schenken lassen oder spenden lassen? Alles Mist, die Postkarten viel, viel geiler. Jo. Das hat einfach was. Was wir auch schon alles bekommen haben, so. Eisenpostkarten mit Fell, mit Geruch, mit eigenen Briefmarken und natürlich die normalen. Also schickt uns Postkarten, wenn wir euch vergessen haben, schreibt uns auf Twitter an oder schreibt uns eine Mail, dann kommt ihr beim nächsten Mal mit rein. Genau. Unser also Film. Ich merke, wir sind jetzt bei 25 Minuten und echt wirr durcheinander. Ja, müsst ihr heute hinnehmen. Wir sind beide nicht ganz fit. Da waren auch 15 Minuten Technik-Setup. Wollte ich mal sagen, da kam noch die Technik dazu. Deswegen sind wir heute vielleicht ein bisschen wirr. Das ist, müsst ihr mitleben. So. Ja, das fiel mal auf unsere Filme, weil wurden wir angefragt zumindest, auf 3 GIF-Events mindestens gezeigt. Wow, das ist ja schon weltberühmt. Fand ich auch schön. Also ich glaube, der Gipfelstümper auf 2 und der neue Geocaching Academy auf 1 Event. Okay. Auf 1 war ich ja selber, da habe ich festgestellt, ist er so mittel angekommen. Da muss ich aber auch sagen, das lief am Stück durch. Ne? Da waren so, ich weiß gar nicht, wie viele in dem Raum waren. Welcher? Gipfelstümper oder Academy? Der lief als letzter dann. Oh ja. Praktisch nach den GIFs. Ja. Jetzt sitzt du da, aber ich saß ja auch mit, wir waren mit Heike da. Erstmal war der Raum sowieso ziemlich fußkalt, es war schon nicht so schön zu sitzen. Und du merkst so ab Minute 40 langsam wollte auch keiner mehr weitere Filme sehen. Und dann kamen noch 4, 5 Stück und unser auch noch. Also der hätte auch wirklich einen Oscar vorher gewonnen haben können. Ich glaube, der wäre trotzdem nicht mehr so gut angekommen. Also ich rede mir selber schön. Nein, rede ich nicht. Ist wirklich so. Also nach 40 Minuten merkte ich selber auch, hast du gar keinen Bock mehr, noch mehr zu sehen. Ja, man muss ja auch sehen, für was die Motivation war. Unser Film war ja nicht für das GIF-Event, sondern unser Film war einfach mal so aus der Laune heraus, aus der Bierlaune, hätte ich beinahe gesagt, herausgeboren und dann einfach mal bei Scheißwetter abgefilmt. Ja. Nicht synchronisiert, nicht nochmal alles in einem Take gemacht. Der zweite übrigens auch so. Ansonsten muss ich sagen, hätte der da gut reingepasst, also so von der Qualität her. Da waren bessere, da waren schlechtere, das war schon so mittel. Also ich habe ja die ganzen GIF-Filme jetzt gesehen. Ja. Ich fand ja den, der offiziell gewonnen hat, auch am besten, wobei der bei dem Event, wo ich war, nicht, also eher im Mittelfeld lag. Mhm. Ich glaube, der hatte das Problem, weiß ich, hast du die gesehen? Nee. Das war alles ziemlich Klamauk. Mhm. Was ja okay ist, das war ja auch der Sinn der Sache. Und das war der einzige, wo es die war depressiv und, ach so, was du erzählt hattest. Genau, Schwester und so konnten ihr nicht helfen und sie ist dann von alleine aufs Geocachen gekommen, hat damit angefangen und das hat ihr echt rausgeholfen. Ja, okay, ich finde es auch immer etwas schwieriger. Es klappt ja schon in den Büchern nicht so oder in Fernsehfilmen nicht so, kommen wir da eigentlich auch noch zu. Ja. Wie sollte es dann bei einem GIF-Event, also Geocaching gibt auch nicht wirklich viel für so einen Film her, der dich dann auch begeistert, da musst du schon richtig rangehen. Ja, doch, weil es alles nur 3, 4 Minuten Filme waren, das war gar nicht das Problem. Ich fand da ganz viele sogar echt wirklich ansprechend bei. Der hatte das Problem, dass der so ernst ist. Du guckst also 6 Klamauk-Filme, bist voll darauf eingestellt. Jetzt kommt sie, die Depressive. Und ich habe das selbst gemerkt, wie ich mit Heike saß davor und wir haben beide so 2 Minuten lang gedacht, und wann kommt jetzt der Gag? Und als der Film zu Ende war, wurde der erst so richtig klar, okay, das war ernst gemeint. Ja, und dann kam aber schon der nächste Klamauk-Film hinterher. Ugh. Aber hat der Film denn jetzt gewonnen, weil er das andere Thema genommen hat? Oder... Ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn da so viele Klamauk dabei ist und dann bringst du mal ein anderes Thema, so ein bisschen Drama rein. Also ich formuliere das mal anders. Gewonnen hat er ja, also ich glaube bei fast keinem GIF-Event, gewonnen hat er bei Groundspeak, weil ja etliche Reviewer den wohl oder sich die Filme oder dabei waren auch mit in der Jury. Also es gab eine Jury von Groundspeak gestellt sozusagen und ich formuliere es mal so, ich werde jetzt auch nicht dazu sagen, woher ich das weiß, aber die hatten auch schon einige Vorgaben dazu. Also. Okay. Man hätte auch sagen, also ich mal, sag mal, jetzt, das wurde mir so, das war nicht zugetragen, aber überspitzt würde ich persönlich vermuten, Groundspeak wollte auch, dass der gewinnt, weil der halt so eine typisch amerikanische Erfolgsgeschichte rüberbringt. Weißt du, kein Klamauk, sondern, oh, guck mal hier, depressiv, geheilt, nur durch Geocachen. Also. Ja, das ist ja auch. Ich überlege mir gerade, ich gucke gerade auf deine Ravioli-Dose. Sag mal, die ist doch schon abgelaufen, oder? Die von 1958? Ja. Ja, die hat Heike hingestellt. Nein, ganz so alt ist sie nicht. Nee, aber den Film fand ich wirklich, ich fand ihn persönlich am besten, aber nicht ich hätte ihn nicht in diesem GIF-Scheiß gesehen gerne, sondern eher, das GIF-Scheiß, das ist wieder eine beleidigt, sondern ich hätte ihn gerne einzeln gesehen, weil der Film war klasse. Der hat nichts mit diesem sonstigen GIF, Klamauk ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern es waren einfach so witzige Filme. Die waren einfach nicht auf ernste Themen ausgelegt. Und er war der Einzige, der so richtig eine Message rüberbringen wollte. Das war schon krass, der Unterschied. Also um ganz ehrlich zu sein, habe ich schon wieder eine Idee für den dritten Film von uns. Ich frage mich, wenn wir den mal nicht so, ey, hast du Zeit? Ja, lass rum. Und dann so, mit einem Stück abdrehen, sondern wenn wir uns da wirklich vorbereiten. Dann wird das nichts. Dann würde das durchaus da mithalten können. Sind wir eigentlich immer noch online? Ich dachte hier, ich muss mal auf den Chat gucken, dass wir wieder irgendwie abgehängt wurden. Ja, Werbefilm. Ich hab so ein bisschen Schiss. Nee, also ich fand die anderen Filme auch alle ganz gut. Da war, also ich glaube, der hat auch auf dem Event, wo ich war, gewonnen. Das war der auf der Insel. Also du kennst sie ja nicht. Nee. Der war relativ kurz, entweder Australien oder Neuseeland. Ich glaube Australien. Er schwamm zur Insel rüber. Also der hatte so alles kurz und knappig drin, was man so als Cacher auch schon mal begegnet. Er war kurz, hatte trotzdem eine witzige Botschaft. Der war richtig gut. Sonst war mir, also 80% der Filme waren mir viel zu viel Gequatsche. Also du kannst gar nicht vorstellen, wie viel da drin erzählt wurde. Also richtig, richtig viel. Ja, die Zeiten des Stummfilms sind vorbei. Okay. Ja, aber wenn das in amerikanisch oder englisch ist und damit Untertitel, dann nervt das einfach nur noch. Also das ist zu viel des Guten. Ich finde, Splitting the Dummy, genau, so hieß der. Den fand ich, also das war mein Favorit ansonsten. Aber wie gesagt, dieser türkische, der Witz ist, den will ich mir diesen Film irgendwo besorgen, als Link, ne? Frag rum und mach und tu, bis mir dann irgendwie, ich glaube, Wer war es denn? Irgendwer hat mir gesagt, Mensch, frag doch einfach mal die Ownerin. Mir fiel mir ein, oh super, einen von denen, der dabei war, kenne ich doch sogar. Den habe ich auf dem türkischen Event mal kennengelernt und der spricht auch noch perfekt Deutsch. Dann habe ich geschickterweise den Falschen angeschrieben, der aus dem Ruhrpott kommt, deswegen sprach der auch perfekt Deutsch. Und hab dann aber endlich irgendwann die Ownerin da auch mal erreicht. War ganz witzig. Weißt du, was mich ein bisschen stört? Die haben ja ihre eigene Domain. Die nennt sich ja geocachingfilmfestival.com. Ja, ist gerade von Interceptor gekommen. Ach so. Und ich habe sie ja gerade gesucht. Aber auf dieser Domain findest du nicht die Filme. Nee, das ist auch ganz komisch gemacht. Die Filme so musstest du auch ablegen bei Vimeo. Das durfte nicht bei YouTube sein. Und dann sollten die nicht veröffentlicht werden. Ach, weißt du, ich weiß schon, warum sie nicht genommen wurde. Es ist so typisch wie Groundspeak. Wieder so irgendwas anfangen und dann nicht so. Ja, ja, so wirkte das auch auf mich. Also auch, ich wollte mir nämlich die online anschauen. Ja, und die konntest du natürlich über gewisse Links und so weiter. Letztendlich habe ich mir dann irgendwelche aus 2015 angeschaut. Ja. Also ich bin gespannt, wenn du die 2016 nochmal siehst, können wir nochmal drüber reden. Sind schon, also der eine, also der hat so auf einem Event gewonnen, aber das muss dann wirklich schon da sein. Da waren wohl welche aus dem Film auch dabei, also da kennen sie die wohl. Weil ehrlich gesagt, auf dem Event, wo ich war, haben alle nur gesessen und gedacht, also das hatte was, als wenn du Scientology oder was zuguckst, die hämmerten und klopften alle. Bum-Bum-Film. Also wurde nur getrommelt, irgendwie ganz komisch. Kreis Also ganz und dann seltsam. So eine für den Millisekunde Coca-Cola und dann kam einer rein mit Coca-Cola und alle hatten Durst. Nee, so, die sitzen alle zusammen und dann einer klatscht, der nächste haut die Hände anders zusammen und der dritte haut sich an den Kopf und es gibt verschiedene Geräusche, so, und das gab dann eine Melodie. Und dann? Ja, das war alles, das passiert, das lief 3 Minuten lang. Was haben sie mit also ernsthaft, da saßen in dem Raum einige, die echt schon sagten, wollt ihr uns jetzt verscheißern? Also kein Böse gemeint. Keiner hat begriffen, was der Film einem sagen wollte. Ist, das kann bei uns natürlich nicht passieren. Ne? Übrigens, na, der Himberger hat gesagt, das Motto des ganzen GIF-Films ist so ein bisschen untergegangen, was die meisten vergessen haben. Das war ja deine schönsten Erlebnisse beim Cachen. Und für die war halt wohl dieses komische Event mit ihrem Klick-Klack-Bumm da das Beste. Nee, also ja. Also war schon schräg. Ja, okay, kann man schon so sagen, deine schönsten Erlebnisse. Ja. Und für die war halt das wohl. Also sagen wir mal so, da war für jeden was dabei bei den Filmen. Ich will auch gar kein schlecht oder gut reden, weil das ist sowieso Geschmackssache, darüber lässt sich nicht streiten. Das muss jeder für sich entscheiden. A Life of a Change, das war's, ne? Ja, das kann sein. Also wie gesagt, ich hab auch den Deutschen, wo viele begeistert waren von der FDF-Geschichte. Der war auch klasse gemacht. Der war irgendwie aus von Palk oder so, ich weiß nicht, irgend so eine Gruppe. Überhaupt nicht verstanden, dass Groundspeak den angenommen hat. Also den Film selber fand ich gut. Aber da liegt am Ende sozusagen die Freundin im Bett mit dem anderen, ne? Weil er den FDF ach so, da stimmt, nicht den habe ich auch gesehen. Hab ich auch das gut. Ist jetzt bitte familientauglich? Naja, ja, sonst legen sie da extremsten Wert drauf. Also fand ich schräg. Also den Film jetzt mal von der Qualität ganz weg. Sondern wirklich, dass Groundspeak den angenommen hat, hätte ich nie erwartet. Hier, Turbulent Jack hat's verstanden. Die Mondschnitten, das war also der letzte Film dann. Ja. Der Film heißt When I Geocache, Mondschnitten vor Tunen. Traveling schreibt gerade, die Mondschnitten klopfen den Rhythmus jedes Mal nach dem Fund. Das ist ein Ritual. Also ich, Scheiße, hoffentlich bist du da nicht in der Nähe. Das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber das Erste, was mir so als Mensch der Ironie mag einfällt, ist, dann haben sie einmal zu oft geklopft. Einmal zu stark mit dem zu Kopf gegen die Kopf Wand gerannt. Also, ja, nee, sorry, also der Film, ich habe ihn nicht verstanden. Und die meisten, die ihn mir erklären wollten, haben ihn mir erklärt und gemerkt dabei, dass ich es auch nicht wirklich verstanden habe. Wahrscheinlich haben sie es nach einem Powertrail gemacht. Genau, beim Powertrail. Vor allem diese amerikanischen 1000 Mal am Tag. Also wenn ich ein was von Groundspeak gelernt habe, dann ist das Regeln gelten immer eigentlich nur so ein bisschen. Meistens für dich nachteilig, aber nie für alle richtig. Ja, das stimmt. Hast du... Aber wie gesagt... Also den habe ich übrigens gesehen. Von Palk war er, ich glaube, die FTF-Hunter. Genau. Den fand ich eigentlich ganz geil. Ja, aber ich sag ja, aber jetzt, also gar nicht, dass der schlecht war, sondern einfach, als ich den gesehen habe, war mein erster Gedanke, und das ist jetzt familienfreundlich, weil steht extra in den Regeln schon, also fett gedruckt drin, das ist ja unbedingt Familien- und Kindertauglich. Ja. Da dachte ich, ey, gerade die pissen sich sonst wegen jedem Scheiß an die Amis, weißt du? Weißt du, an was ich denken musste? Ich dachte mir, oh ja, ich hatte dann irgendwann die Story ja schon erfasst, ja. Logischerweise. Und dann dachte ich, wir hatten ja mal diese FTF-Stringtangers vor, dass der Typ, der mit ihr im Bett liegt, einfach so diesen FTF-Stringtanger nochmal auf die Kamera wirft. Aber ich glaube, das wäre zu viel. Dann wäre es ein zu viel gewesen, ja. Aber das wäre dann wieder bei uns gekommen. Aber wie gesagt, die Filme, also ich finde schon, dass es sich lohnt, die mal anzugucken. Ich würde immer jedem empfehlen, wenn er sie nochmal anguckt, ich glaube, in Fleestedt, mit denen hatte ich gesprochen, die haben uns dann gezeigt. Da hatte ich auch gleich gesagt, ey Jungs, tut euch einen Gefallen, da waren sie aber selbst schon drauf gekommen, macht nach einer halben Stunde eine Pause. Ja. Sonst bist du da irre bei. Also das ist einfach zu viel. Ich habe noch mal das Feedback bekommen, falls wir noch mal einen dritten drehen, und ich glaube, wir drehen noch mal einen dritten, ja. Aber den müssen wir jetzt ein bisschen Zeit lassen, müssen wir einen anderen Sound haben. Der war zu wiederkehrend. Müssen wir noch mal, wie heißt der? MB, noch mal fragen, soll mal irgendwas... Oh, geiles Zaubern. Kriegen schon was. Obwohl, das ist aber wiedererkennungswert. Andererseits. Ja, aber ich meine, der Film war jetzt, der läuft ja dann ja, mal durch. Ja. Das war schon ein bisschen nervig. Was mir jetzt noch auffällt, gerade wo Travis Jack das nämlich schreibt, Cashen in der Kanalisation, angeschraubte Glücksspielkisten in Lost Places, das finde ich alles okay. So ein Film überzieht ja auch, von daher passt das schon. Aber auch da, ne? Wie gesagt, nichts gegen den Film. Ich finde ihn auch witzig, aber dickfälligste Werbung für den Teufel. Die 666-Coin aber wirklich so ins Bild gesetzt, dass sie auf keinen Fall zu übersehen ist. Hm. Also, und ich weiß nicht, Groundspeak, wie gesagt, kackt sich wie jedem Scheiß an, aber das lassen sie alles zu, ich hab's nicht verstanden. Hm. Also, ich verstehe, Groundspeak ist müßig, darüber zu reden. Gut. Ja. Dann bist du schon wieder beim Film. Den habe ich dann durch Zufall auch gesehen, als ich unseren da eingestellt habe. Dann gibt's ja Verlinkungen. Ne? Ich sag mal, dieses ist das das Bild, wo wir startet? Ja, oder hast ja, das, ja. Das ist geil. Es gibt einen Film, der heißt Geocaching Hashtag 1. Auf YouTube. Jetzt da springt er jetzt nur nicht hin. Das ist super. Hat er den Film runtergenommen oder was? Eigentlich muss er doch da hinspringen. Hm. Das ist jetzt schräg, ne? Naja, ach nee, hier hätte ich klicken müssen, ne? Jetzt weiß ich's. Es gibt da so einen Film, der heißt Geocaching 1, das heißt offensichtlich will der Owner noch mehr raushauen. Und es war von Andys Videocache auf Geocaching-Tour. Nee, Videochaos, ne? Oder was heißt das? Hab ich gar nicht genau. Andys Videochaos ist auf Geocaching-Tour und da findet er den... 2 Minuten geht der Film. Er findet jetzt an der Landstraße einen Cache am... Ich weiß nicht, was das so eine Art Belüftungsdüse, wo halt mal öffnet so ein. Dann guckt er rüber zu den Häusern, die so 500 Meter weg sind. Nee, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Ach so, und dann dreht er sich weg, damit ja keiner sieht, was er da macht. Das, ganz ehrlich, das sieht noch schlimmer aus, als wenn er normal stehen geblieben wäre, weil ja, jetzt sein Rücken zur Straße sich dreht. Und dann schreibt er da drin, ne? Mit dem Stempel. Ja, er stempelt das Ding auch noch. Der Stempel passt, aber immerhin ist es ein kleiner Stempel. Ja. Und dann tut er den Cash wieder zurück. Also wenigstens ist er so clever, weil ich war letztens Cash und habe meinen Stift verloren. Aber er hat gestempelt und jetzt unterschreibt er nochmal mit unserem Stift hier, mit unserem Datum. Ja, guckt auch nochmal schön nach, ob das Datum stimmt. Und das ist jetzt, also wir schildern den jetzt so ein bisschen für unsere Hörer natürlich. Ihr könnt den später auf dem Link dann euch angucken. Es müssen ja 2 sein. Wer sich jetzt fragt, was das soll, ja, habe ich auch gefragt. Nee, aber ich habe im amerikanischen Raum gibt's ganz viele solche Videos, die sich einfach dabei filmen, wie sie zum Geocache gehen. Und das sind nicht Highlights, das sind einfach irgendwelche Dinger. Nee, dies ist auch kein Highlight, das ist an der Bundesstraße irgendwo. Ja, und da, was habe ich letztens gesehen, da gehen die so einen kleinen Hang runter neben einem Highway und fischen da irgendwie so eine Pillendose raus und filmen sich dabei. Also ich fand's faszinierend. Also es gibt tatsächlich 2 Daumen nach oben und 3 Daumen nach unten. Ja, das ist halt schwierig. Also sagen wir mal so, aber ich finde den jetzt gar nicht mal so schlecht, weil der zeigt eigentlich Geocaching so, wie es ist. Ja, aber also ich will den jetzt gar nicht schlecht, sondern warum guckt man, guckst du dir, das willst du doch keinen zweiten Film von angucken. Kommt drauf an. Wenn der nur solche macht? Dann sehe ich, wie er da an der Straße den Kisch findet. Titten des Tages sind auch immer nur Titten des Tages. Ja, aber das sind wie Titten, das ist nix. Ja, vielleicht hat er welche, das weiß ich nicht. Ich muss das mal reinbringen. Also ich fand ihn faszinierend, weil seine Schutzhülle für das Garmin, hast du gesehen? So ja. Schön blau. Also naja, sucht einfach nach Geocaching, Lea Schweinegitter 1, dann findet ihr den Film. Wir verlinken ihn aber natürlich auch. Also übrigens, ich bin auch einer von Traveling Jack. Ich gucke auch, wie andere Videospiele spielen, ja. Ich finde auch total entspannend. Naja, gut, guck mal an, wer den größten Umsatz der Welt macht, immer noch die Pornoindustrie, da guckt man auch, wie andere spielen. Also ist ja jetzt auch nicht viel anders. Wenn erstmal diese Virtual Reality Brille kommt, das wird der Hammer sein. Meinst du? Jetzt habe ich mal gehört, die Pornoindustrie ist der größte Treiber für sowas. Ja, es gibt ja aber auch schon irgendwie, habe ich gelesen, sowohl Dildos als auch so Gummimuschis, die du mit der App steuern kannst. Also wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Du hast die Brille drauf und dann setzt du dir unten so, hast du nicht diesen japanischen Anzug gesehen? Ist es nicht einfacher, wenn ich Heike frage, ob sie heute keine Kopfschmerzen hat? Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie viel Kopfschmerzen. Bin da nicht so sicher. So. Ja, ich habe die Angelcaches, wie angekündigt, habe ich sie jetzt gemacht. Das darfst du nicht so sagen. Du musst sagen, die Bituma? Nee. Bitumen-Caches. Ja, ich weiß nicht, wie der Scheiß heißt. Diese Caches, die inzwischen, also ich bin da gewesen. Das waren 10 Caches. Wir haben ja schon drüber berichtet. Alles 5-5er. Wobei das Rätsel ein Witz ist und der Cache selber eigentlich auch. Aber mal ehrlich gesagt, ich wollte es ja wissen, deswegen bin ich echt hingefahren. Außerdem habe ich ja gerade das neue Auto gehabt, da war es nach 5 Tage später auch mal optimale Möglichkeit, da mal ein bisschen zu fahren. Ist ja 120 Kilometer von hier. Die waren echt geil, die Caches, die machen richtig Spaß. Das ist eine geile Gegend, nicht mal Hundemuggels, so schön abgelegen ist das. Die sind zwischen 6 und 8 Meter hoch, ja, das ist zwischen 4 und 8 Meter hoch. Also man kommt auch an alle relativ gut ran. Und man hat seinen Spaß, die Runde zu laufen. Also ich kann die witzigerweise tatsächlich empfehlen. Also kann gar nicht sagen, dass sie schlecht waren. Und man hat am Ende ein paar 5-5er auf seinem Konto. Das kommt mal zu. Die Statistik pimpt das auch tierisch, was ja heutzutage nicht mehr viel bringt. Aber nee, aber die machen auch echt, also die Gegend ist auch wirklich schön. Also das, ich nenne mal den ersten davon, das ist GC6KZDC. Oh, KZ ist auch unglücklich, Abkürzung. GC6KZDC. Und ich so, Fragezeichen. Das Rätsel, das löst ihr zur Not mit Open Caching, haben wir ja schon mal erwähnt. Oder ihr fragt Jörg. Oder ihr fragt mich, genau. Und fahrt da ruhig hin. Also wenn ihr nicht zu weit weg wohnt, das ist so Bremen, Oldenburg da die Ecke, die machen echt Spaß. Also ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Okay. Jetzt kommst du da. Nicht so positiv überrascht war ich von meinem Inselurlaub. Ach so, ich wollte gerade sagen. Auf der wunderbaren Insel Usedom. Also das Wetter war natürlich scheiße. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und ja, da ist aber ja jetzt die Zeit, naja. Naja, ich meine, ein Kleinkind kannst du da vielleicht hinfahren. Da ist es nicht mehr ganz so teuer. War eigentlich, wir haben uns gut erholt, sagen wir mal so. Du kommst da zur Ruhe. Ich war ein bisschen Sonne am Strand, was ich da alles gefunden habe, unglaublich. War aber schon einer vor mir da, weil so richtig gute Funde kamst nicht. Und ich war natürlich geocachen. Und wie das immer so ist auf so einer Insel. Also ich war bei einer, ich habe mir rausgesucht, Letterbox, ich gehe mal hier drauf. Also mal abgesehen davon, weil du sagst Insel allgemein, also Rügen war jetzt cash-technisch zumindest, ist es nicht so schlecht. Ich weiß ich auch nicht. Das, ich finde so Urlaubsgebiete generell ein bisschen schwieriger. Da hast du dann, also hier gibt es eine Letterbox, die an sich auch gut ist, die nennt sich auch Letterbox, GC5NCZY mit 128 Favoriten. Da fährst du hin. Das ist aber eine andere, ist du da. Ja, das ist ja den ich empfehle. Okay, okay. Da fährst du da hin und dann ist es eigentlich ganz witzig gemacht, weil das so eine, sagen wir mal, eine Bibliothek draußen ist. Ja. Natürlich, wenn die Hauptsaison weg ist, ist die Bibliothek nicht mehr draußen, sind die Bücher nämlich drin. Ja, klar. Dann hängt da einfach nur ein Postbriefkasten. Das macht's dann. Super. So wollte ich das mal ausdrücken. Ich habe einen Earthcache gefunden, wie ich ihn mag. Findlinge. Einfach nur Tafel ablesen. 3 Tafeln ablesen, hinschicken, fertig. Ja, so von Brilla, Usedomer Findlinge nennt er sich. Aber meine Empfehlung ist ganz eindeutig. Wo bist du denn jetzt? Ach, ganz oben. Die Ruinentour 3, Sportschule Zinnowitz, GC38 GWZ. Muss ich nur noch rauskriegen, von wem der ist. Ich sage ja immer gerne, das ist von, ist auf jeden Fall schon mal ein Multi. Multi ist aber gut. Vom Zinnowitzer, ne? Hätte man ja auch drauf kommen können. Führt dich, also wirklich ganz gut gemacht. Führt dich zu einer alten Sportschule, ist mitten im Urlaubsgebiet, ja? Ja. So, und dann kannst du jetzt entscheiden, gehst du durch oder gehst du drumrum, hat das auch gesagt, also musst dann irgendwas ablesen, ja. Peilen und so weiter. Man kann das auch über Straße X erreichen. Ich bin durchgegangen, kannst du auch für dich durchgehen und hast da so eine alte DDR-Sportschule. Du gehst praktisch nicht in den Raum rein. Du siehst also, wo die untergebracht sind, diese ganzen Sportfelder, alles noch gepflegt. Gehst hinten so durch den Tour raus und findest dann in der Nähe den Cache. Also so, wie man es mag. In Lost Place. Du kannst ihn dir anschauen. Du wirst nicht dazu ermuntert, ihn dir anzuschauen. Ja, okay, genau, das finde ich auch mal gut. Aber du hast dieses alte Feeling. Du kannst dann wirklich mal so aufnehmen, weil du da so durchgehst für dich. Ah, da haben die also damals gewohnt, in so Baracken. Und dann sind die halt also 50 Meter zur Schule gegangen. Wahrscheinlich, weil das war so ein Schulgebäude und dann haben sie gleich jeden Tag Sport gehabt. Ist zu empfehlen, gibt es genügend Hotels in der Nähe, auch in der Nähe des Strandes, kann man mal machen. Ansonsten kann man dann natürlich Powertrails machen und sonst sowas für Dosen, aber wir haben die Insel ja eher als Urlaub genossen. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Cache, den ich da empfehlen kann, bis zu den Erstcache und den Letterbox vielleicht im Sommer. Der Rest waren halt alles normale Dosen und teuer ist das. Vielleicht sind aber auch wieder geheimnisvolle Mysteries vorgeschaltet. Da ja sowieso, das war ja so eine, da war ja die Grenzwache, da ja. War ja, was die V2 haben sie auf der anderen Seite der Insel hochgejagt. Also gibt's genügend Dinge, die du da angucken kannst, aber Inseln, also es ist wie auf Rügen, weißt du, am Arsch der Welt Parkgebühren. Ja, das ist. Und dann bist du in der Nebensaison, dann halten diese Parkgebühren offen, aber ist nirgendwo mehr was, ja. Ja, klar. Ätzend. Oh, guck mal hier, wie er das hier reingemacht hat. Ja, das war mein Usedom-Ausflug. Also haben wir mit Ostinsel nicht viel Glück dieses Jahr, wir beide. Nee, ich weiß es nicht, ob vielleicht liegt's generell an so einer Insel. Eine Insel. Also ich muss im, gib mir als auch wenig, ja. Also naja, wenn du, na guck mal, also Fehmarn zum Beispiel ist extrem beliebt, obwohl ich die Dosen gar nicht so doll finde, aber. Ja, aber jeder reizt mich gar nicht. Jeder war schon auf Fehmarn. Ja, das stört mich, mir egal, was andere machen, also da bin ich. Also ich fahre gerne in den Süden. Rügen sind auch alle schon gewesen und wir sind trotzdem gefahren, also das finde ich nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch auf Rodos oder auch auf Teneriffa. Und auf Fuerteventura, wo ich auch schon geocachen war. Inseln finde ich immer problematisch. Oh, also Teneriffa, muss ich ehrlich sagen, ist mein Cache-Highlight mit. Also das muss ich echt sagen. Also da habe ich wirklich tolle Sachen gehabt. Das hat mich schon begeistert. Ja, aber ich bin wahrscheinlich gerne so Festland, wo ich dann auch mal sagen kann, dann fahren wir mal dahin und was gucken, ist jetzt da Mute-Taste? Hey, mach keinen Scheiß da. Nee, da sind wir. Sind wir wieder irgendwo nicht vorhanden oder was? Tatsächlich. Kein, oh Mann, das läuft ja heute wunderbar. Kein Ausschlag bei, jetzt aber wieder. Jetzt müsste es wieder sein. Ja, ich, aber jetzt. Ja, also ich bin nicht raufgekommen, aber hat sich abgeschaltet, 1000 Mikes. Naja, 1000 Mikes darf man immer nicht vergessen, ist komplett ungepflegt. So, Earthcache Westernwald wurde uns empfohlen von Bullenherde von Butz Bambino. Ein geiler Name. Wussten das auch. Ja, zieh mal runter. Die Karte ist ja nicht mehr rechts. Ja, das wunderte mich auch gerade, deswegen war ich etwas irritiert. In der Westen. Alter, ist da viel Text. Ach, der ist ja hier, er war doch im Libanon. Ah, okay. Ich gehe mal davon aus, die Karte ist auch so geil, ne? Als könnte man Hebräisch lesen, oder was ist das da? Ich mach's zu. So, und dann wollen wir ja, okay, das war so mein Ausruf. Ich wollte nochmal hinweisen auf das, mach mal wieder unsere Themenliste auf, bitte. Ja. Auf das. Ich bin euch, ich stehe echt neben der Spur, ich merke das echt. Und dann klick auch mal bitte drauf. Auf was? Darunter. Weil, auf ihn hier? Genau. Das Finale des, es gibt ja diese Hamburger Cache des Jahres. Ja, genau. Gibt es immer noch? Seit wie vielen Jahren? Ich habe keine Ahnung. War da noch nie. Okay. Und zu. Wer sich hier aus dem norddeutschen Raum dafür interessiert, ich nehme das manchmal tatsächlich, um mir diese Caches dann mal später rauszusuchen und anzufahren. Am 4. Februar ist dann das Final Event, wo dann wieder die Gewinner dieses Jahres gekürt werden. Sind auch schon 68 Anmeldungen, ja, obwohl das ist, ja noch eine Weile hin ist. Das ist so eine, wenn du einmal da bist, fährst du immer hin. Ich war, wie gesagt, noch nicht dahin. Aber wir kommen ja immer auch viele Fragen. Ja, ich bin in Hamburg, was muss ich machen? Dann googelt einfach Hamburger Cache des Jahres. HHCDJ. HHCDJ, ja. Genau. Da gibt es die Listen mit allen Teilnehmern auch der vergangenen Jahre und wenn er da irgendwie drauf geht, dann macht er eigentlich nichts verkehrt. Also ich überlege auch schon mal dahin zu fahren dieses Jahr, weil das bei mir hier vor der Haustür ist. Echt? Ja, das ist ja ein Ehesdorf hier. Also zwischen hier und Harburg, das. Na dann ist es ja ganz nah. Das sind 7-8 Kilometer mehr. Ich habe nur keinen Bock, nach Hamburg reinzugurken. Ist so. Wieso ist nicht in Hamburg? Nee, aber bislang war es doch. Ach so. Ja, nee, deswegen überlege ich ja diesmal. Und ich kenne den Laden, weil da haben wir mal Eigentümerversammlung von einer Wohnung bei uns. Deswegen, das ist ganz nett da. Kann man gut essen, die haben einen großen Saal, alles. Das passt. Na dann. Ja, ich überlege tatsächlich auch mal hinzufahren. Also ich halte zwar immer noch nichts von Wettbewerben, aber trotzdem muss man sich das ja angucken, bevor man meckert. Ich auch nicht, aber ich finde es extrem praktisch. Wie oft bist du auf, wo auch immer, auf Facebook oder so, na ja, ich bin gerade da, könnte mir ja mal einen Cache empfehlen. Die Frage stellst du dir ja selber nie. Die stellst du schon, aber die stellst du nicht im Chat. Ja. Aber wenn du dann so eine Seite hast, dann findest du halt einfach mal ein paar Highlights. Ja, also ich habe bei denen immer das Problem, dass alles, was da gewählt wurde, bei mir auf Ignore liegt. Also ernsthaft, das ist noch nicht mal böse gemeint, aber das ist in einer eine Stadt, wo ich irgendwie mit dem Schlauchboot mitten in der Stadt in diese Kanäle soll, da habe ich schon keinen Bock drauf. Denn ach, die sind teilweise so für mich. Ja, aber das siehst du in der Bewertung. Das siehst du dann auch in der Bewertung, weil die ja irgendwie sagen, ja. Nein, die sind top, das ist ein Gewinner gewesen. Ja, aber da stehst du halt in der Bewertung drin, ja, mit so einem Schlauchboot in der Stadt. Ja. Dann weißt du schon, ist nichts für mich. Aber sie haben zum Beispiel, ja, aber das geht bei mir fast alle, die dieses Prädikat haben. Ja, das andere, der eine Owner, der baut sich die mal auf einen eigenen Hof. Ja, ein Scheiß, wenn ich, ja, da kommt keiner raus, das kenne ich. Nee, lass mal gut sein. Ja, ist klar, aber Ist es besser, als wenn du so nach Favoriten gehst? Weil das hat ja nun überhaupt keine. Nee, das stimmt. Favoriten kannst du irgendwie noch schlimmer, ja. Es könnte, kommt gleich wieder einer, ja, dann musst du hier nach, nee, vergiss es mal. So, und dann möchte ich natürlich noch auf ein weiteres Event hinweisen. Klickst du auch nochmal drauf? Da ist aber nur die Seite hinter, ne? Ja, genau, aber das ist, und zwar hat das, wie soll ich sagen, das Team Lüneburg hat bei der letzten GC-Meisterschaft. Ein Team Lüneburg, da waren glaube ich zwei Teams. Ja, aber das war, ich glaube, das Team Lüneburg und das andere waren irgendwie Salzsäure oder so. Ah, okay. Den einen Fehler gemacht, kann man mal so sagen. Und zwar hat sie die GC-Meisterschaft in Hannover gewonnen. Warte mal ganz kurz nochmal eben zurück zum Alten, weil es gerade im Chat auch ist. Der Chat ist mal ganz gut, da sehe ich, wie andere das auch hören, wenn wir was sagen, weißt du? Nein, die Dosen sind nicht schlecht. Das will ich und das werde ich auch nie sagen. Die sind nur nicht mein Geschmack. Das ist ein großer Unterschied. Ich halte mich nicht, ja, ehrlich, die unterstellen aber immer alle, man hält sich da für den Cashcard und nein, ich weiß ja, dass sie beliebt sind. Und wenn ganz viele die mögen, kann die ja nicht schlecht sein. Aber mein Geschmack ist es halt nicht. So, das wollte ich nur noch mal. Ich krieg gerade voll Bock auf einen Burger. Naja, egal. Also Team Hansestadt Lüneburg hieß das. Hat bei der GC-Meisterschaft den ersten Platz gemacht. Das hat zur Folge, dass im Jahr 2017, genau am 9. bis 11. Juni 2017 in Lüneburg, dann die 14. Deutsche Geocaching-Meisterschaft startet. Zu finden das Ganze unter www.gc-meisterschaft.de. Und wir haben uns lange gefragt, was kann man da machen? Ich fand eigentlich den Ansatz, der jetzt da steht, schon mal richtig, richtig gut. Auf den Spuren der Hanse. Ich meine, kann man drauf kommen? Hansestadt Lüneburg? So drei Tage? Anreise, ein Tag Event, Abreise und Verleihung. War das in Hannover auch drei Tage? Ich war nur zum Event da, das war nur der eine Tag. Ich weiß es nicht. Da findet ihr alles darüber. Da findet ihr sicherlich auch nochmal, ich weiß nicht, ob sie genügend Unterstützer haben, wenn ihr aus der Gegend kommt, könnt ihr ja gerne das Team, wie auch immer, unterstützen. Kontaktadresse ist da. Fährst du hin? Die freuen sich. Du, ist ja jetzt nicht weit weg. Ist jetzt der 9. bis 11. Juni. Ich weiß nicht, wie die Ferien liegen. Vielleicht. Vielleicht. Also ich finde den Titel schon mal super interessant. Auf den Spuren der Hanse. Ja, nur, also ich war ja in Hannover dabei, fand ich ja sehr spannend, nur wenn du nicht mitmachst, kriegst du ja davon gar nicht so richtig, also als Besucher ist es schwierig, ob das so viel, also einmal da gewesen sein möchte, muss man mal, finde ich, damit man, das kann man es ja nicht beurteilen. Ja. Und ich fand es auch interessant, die Caches, die da eingereicht wurden, die konntest du alle angucken, die waren in so einem Raum ausgestellt, funktioniert nur irgendwie keiner von so richtig gut, aber insgesamt als Besucher ist das so. Also sei dir sicher, dass ich dann nicht Besucher mache, dann werde ich vielleicht irgendwie Betreuer oder nachher der Typ, der durchfeutelt hinter den Teams. Ja. Ich gucke mir jetzt schon an, was die dahin machen. Du hast ja selber damals, als wir drüber gesprochen haben, gesagt, dass das schon ein ganz großes Kino in Hannover war. Das wird schwierig, das zu toppen. Ja. Ich finde den Ansatz ganz gut hier. Da musst du es nämlich, du ziehst es komplett auf eine andere Ebene. Ja. Und ich finde auch in Hannover, habe ich auch gesagt, ich finde es auch schon fast übertrieben da in Hannover, was sie gemacht haben. Das war mir schon ein bisschen fast zu viel des Guten. Da eine ganze S-Bahn mieten und das hast du nicht alles gesehen. Und der Straßenbahn war es, glaube ich. Siehst du, Herr Halfo, das ist mein Mann hier. Und wenn ich der Fotograf bin. Du kannst ja nicht mitrennen und helfen. Das darfst du ja nicht. Wenn du jetzt einfach so mit dem Team mitrennst. Auch, nee, wenn du jetzt einfach mit dem Team mitrennst, ist natürlich nah, dass du denen hilfst. Was heißt das denn? Was? Sag jetzt nicht, das war Haut, was ich da. Doch, das löst sich immer. Schießt. Oh. Wollt's haben? Sieht aus wie böse Füße. Nein, ich habe schon in meiner Chemiefabrik gearbeitet, seitdem habe ich beide Hände ein bisschen Probleme. Jetzt wird's. Also wie wenn du so Laps kaust, Leute, stellt euch Laps kaust vor. Und jetzt denkt euch, das wäre der Finger. Wir machen ein Foto. Ja, also. So, was ist denn das Spiel? Ach nee, das war, ich wollte gerade sagen. Ja, genau. Also ich wünsche dem Team alles Gute. Ich hoffe, dass es eine schöne GC-Meisterschaft wird. Und vermutlich werde ich es mir angucken. Ich finde den Titel gut. Der Titel macht Bock auf mehr und weiter. Ja, also das Motto selber finde ich auch schon mal eine gute Idee. Nicht dieses, immer muss ich immer alles toppen noch oder so, mal einfach was anderes machen. Dann hast du spannend. Jetzt alle Themen von mir hintereinander gehauen. Ich komme ja, weil das passt auch thematisch schon hintereinander weg. Das ist ja jetzt nur noch eins erstmal. Jetzt musst du dann trotzdem nochmal draufklicken. Auf welche? Mit Cashnet? Mit Cashnet. Es gibt einen neuen Anlauf. Swinger-Club für Geocacher. Genau, ihr kennt das ja alle. Bauer sucht Fahrrad. Fisch sucht Fänger. mit Cache-Zentrale. Jetzt hat es noch mal jemand gestartet. Jetzt heißt es aber nicht mit Cache, mit Cache.net. Ja, mit Cache.net. Ja, die mit Cache-Zentrale gibt es immer noch. Es gibt ja auch noch 3 Millionen WhatsApp-Gruppen. Das ist jetzt ein erneuter. Dachte, das gibt's hier. Wieso macht er denn noch einen zusätzlich? Ja, weil mal alles nochmal zusätzlich. Das, ich fand es auch mit voller Euphorie. Wie, ja, sucht ihr nicht auch jemanden, der mit euch mitcachen geht? Ich wollte drunter schreiben, nö, ich habe es dann aber erstmal gelassen. Weil ich suche eigentlich niemanden, der mit mir Cache geht. Wenn, dann frage ich meine Leute. Und ja, ich möchte das jetzt gern starten. Und jetzt hat er es gestartet mit Cache.net. Kann man sich anmelden? Lust zu geocachen, aber alleine. Wie funktioniert das? Tauscht dich aus. Gleich hau ich mal rein. Neustart erforderlich, krieg hier den Raffen. Okay. Machen wir nicht. Was ist das für außerhalb der Nutzung? Ja, das ist nur eine Meldung. Das wird heute Nacht dann neu gemacht. Das ist kein Problem. Ja, wer sich das wer sich das angucken will, gibt's halt neu. Freundin gesucht, Dose gefunden. Irgendwer hatte ich da gelesen, gab schon Probleme. Da konnte man die Bilder noch nicht eintragen oder irgendwas. Habe ich nicht komplett verstanden. Aber es gibt immer Leute, die interessiert sowas. Wir vermelden es einfach mal. Die Partnerbörse, so ist es ja tatsächlich, wie es Kriso schreibt. Es gab ja auch schon mal so eine Partnerbörse. Ich frage mich immer, was... Weiß ich nicht. Haben sich, ich glaube, nur Männer angemeldet und 3 Frauen. Ich habe mal... Also, ganz mal ehrlich. Wollen die eigentlich alle cashen oder wollen die swingern? Ich weiß immer gar nicht, was die... Sind sie alle nicht in der Lage, allein in den Wald zu gehen mal? Also... Früher hieß das da auch, wir gehen in die Pilze. Ja, oder haben die auch alle keine Kumpels oder was? Also ich finde das manchmal seltsam. Also ist ja okay, aber muss ich das nochmal erklären. Also mit Kumpels gehe ich jetzt nicht in die Pilze. Ich würde mir da schon weibliche Begleitung geben. Überhaupt nicht, ich bin Heike Cash und alleine. Ich frage mich die ganze Zeit einfach nur, deine Frau oder meine Frau, die habe ich ja nicht dadurch kennengelernt, dass ich das gemeinsame Hobby pflege. Nee, bestimmt nicht. Und wir haben gleich einen Job gehabt, das ist auch was wie Hobby. Ja, aber Geocaching ist so ein spezielles Hobby. Ja. Ich glaube, da findest du bei Tinder auch keinen, wenn du schreibst irgendwie. Ich meine, sollen sie alle mal, ich will das gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber ich frage mich dann immer, seid ihr sicher, dass ihr das richtige Hobby habt? Wenn ihr nur Kontakt sucht, dann könnt ihr auch andere Hobbys finden. Also, Ja, aber wenn ich keine Lust alleine Geocaching zu gehen, ja, dann suche ich mir ein anderes Hobby, oder? Ja, das meine ich, aber dann bin ich doch in dem Hobby schon ein bisschen verkehrt auch. Na gut, muss ja für sich selber wissen. Wir wollen es zumindest vermeldet haben, dass es die Seite gibt. Ja, da brauche ich nicht draufklicken, dass sowas da passiert ist. Der Ape ist wieder gefunden worden. Ein Ape. Washington, ne? Genau. Apecache ist wurde irgendwie von Brian oder von Jeremy selber sogar ausgelegt. Ich weiß es gar nicht. Also jedenfalls gab es irgendwie 11, 12 Apecaches. Könnt ihr alles nachlesen. Sucht einfach nach Apecache Geocaching, dann findet ihr das auch relativ schnell. Und dann gab es irgendwann nur noch 2. Einen in Washington, da gab es ganze Bustouren hin. Ja. Und einen in Brasilien. Und dann ist da gibt's ganze Flugtouren hin. Genau, und dann ist der in Washington aber auch verschwunden. Und dann, wir verlinken das wieder hier. Intercept hat schon wieder alles da. Und dann ist der auch noch verschwunden. Dann gab es halt nur noch den in Brasilien. Wo dann jetzt hier die Deutschen zum Teil mit Fliegern organisiert über, ich glaube, geheim.de oder wer macht das? Konnte man dann buchen. Kann man buchen. Der fliegt, glaube ich, mittlerweile 2-3 Mal im Jahr, hatte ich irgendwo gehört. Und dann fliegt man auch für teures Geld nach Brasilien, fährt irgendwie 18 Stunden Bus, um dann diesen einen Cache zu machen, damit man dieses Icon hat. Na, eigentlich fliegt man natürlich hin, weil man das so geil findet in dem Land und eine Woche unbedingt mal Brasilien kennenlernen will und natürlich auch das Dreiländer-Dreieck. Ums Cachen geht's natürlich nur am Rande und um das Icon schon gleich gar nicht. Bla, also bla, bla, bla, bla, bla. Ja, und jetzt haben sie praktisch einen wiedergefunden. Das fand ich allerdings ziemlich geil. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das höchste der Gefühle für einen Geocacher ist doch, also für mich jedenfalls, zum Beispiel das Final zu finden oder ein Mystery zu finden, ohne vorher das Rätsel zu lösen, so nur mit irgendwie mich in der Natur zu orientieren oder das Final so zu finden oder eben halt einen Geocache zu finden, der de facto gar nicht mehr da ist. Ja. Also da hätte ich auch abgespritzt, ganz ehrlich. Ich hätte abgespritzt, das Foto an Groundspeak geschickt und also sofort ich meine, es gibt ja jetzt die Diskussion oder eine Abstimmung, das habe ich nicht so ganz verstanden. Wie war das? Ob der wieder reaktiviert werden soll. Oder ob er ausgestellt werden soll. Genau, oder so eine Art Museum rein soll. Ich schmeiß mich echt in die Ecke, wenn der Key aktiviert wird. Natürlich, ich weiß jetzt schon, was ich dann überall zu lesen kriege. Das macht nichts. Das macht meinem Brasilien-Besuch ja keinen Abbruch. So, so meinst du das? Ja. Die Hälfte ärgert sich doch den Arschwund, dass es dann plötzlich wieder voll Pillepalle einfach in Anführungszeichen ist, mal eben nach Washington zu fliegen und mit dem Bus dahin zu fahren, um das Icon zu holen. Und sie haben selber Tausende von Euro geschmissen, um nach Brasilien zu fliegen. Das finde ich, irgendwie hat das dann schon so seinen ganz eigenen Humor. Ich glaube, das wird sehr viel Unruhe geben, wenn der echt reaktiviert wird. Also ich finde aber die Idee eigentlich ganz geil. Ne? Die Jungs haben sich ja da auf einem Stammtisch getroffen, haben gesagt, ja, irgendwie gibt's das Gerücht, dass er war ja plötzlich weg, aber niemand schleppt ja so eine Riesenkiste. Das wollte ich ja sagen, also, schleppt ja aus dem überdimensionierte Munitionsdose, aber fast Mann groß. Also. Ja, das war ja auch, wenn du den hier, was ist das hier, Planet der Affen, ne? Ja. Da gibt's ja diese Dinger. Schleppt ja niemand raus. Und dass es das Gerücht gibt, dass er da noch irgendwie ist oder so. Und dann gehst du da los, machst eine Tour, teilst dich auf und nach kurzer Zeit, das war ja wirklich kurze Zeit, findet das erste Team schon mal irgendwie so, ich weiß gar nicht, ein Logbuch oder was die gefunden haben, bis sie dann diesen Container auch gefunden haben. Fand ich extremst geil. Also ich wäre dafür, dass das Teil, also Respekt wirklich an diese Geocacher, das finde ich gut, das zu machen. Ich wäre wirklich auch tatsächlich für eine Reaktivierung. Ich wäre tatsächlich dafür und ich würde das Team aber auch nochmal, aber das haben sie vielleicht schon bei Groundspeak irgendwie. Was ich sofort bei dem Thema vor Augen habe, ist, weißt du, wir waren mal auf so einem Event und es war kalt und einer lief im T-Shirt rum, auf dem dann irgendwas von Ape stand. Ach so, es war wirklich scheiß unangenehmes Wetter und er lief trotzdem verzweifelt in diesem T-Shirt rum, damit auch jeder mitkriegt, dass er bei diesem Ape-Cache, der Junge, der weint doch. Ich habe Angst, dass der sich was antut, wenn er jetzt halt plötzlich in Washington so billig an dieses Icon kommst. Du ist ja nicht billig, du musst ja trotzdem noch hin. Ja, aber es kostet die Hälfte, es ist halb so aufwendig. Du kannst gleichzeitig in Amerika. Ja, aber du hast ja dann nicht die Woche Brasilien. Und das Dreiländereck. Und die 18 Stunden Busfahrt. Ich weiß genau, uns wird was ganz Böses wird bei mir jetzt wieder erzählt, aber nein, sorry, erzählt mir doch keinen. Da werden sich einige, nicht alle, aber einige von diesen Brasilien-Fahrern echt einen Arsch ärgern, dass sie so viel Geld hingelegt haben. Denn letztendlich ging es hauptsächlich um dieses Icon. Erzähl doch keinem mal das. Ja, aber ganz ehrlich, werden sie sich ja ärgern. Die werden es vielleicht innerlich ärgern. Ja, nach außen natürlich. Werden sie es natürlich nicht zeigen. Das können sie ja nicht. Das ist Geilste daran. Die können ja noch nicht mal meckern, weil dann stehen sie ja noch alberner da. Das finde ich so schön. Das hat so seinen ganz eigenen Humor, diese ganze Geschichte. Ja, aber... Ich meine, was spricht gegen eine Deaktivierung jetzt nochmal? Spricht ja eigentlich nur dagegen, weil irgendjemand muss das Ding. TJ sagt gerade unten den letzten, du schaffst damit einen Präzedenzfall. Den es nicht gibt. Den es nicht gibt. Es gibt keinen Präzedenzfall. Und jeder will seinen Müll wieder aus dem Archiv haben. Ja, kann sein, aber Groundspeak war doch bis jetzt so dickfällig, das wird die auch nicht stören. Also ich glaube nicht, dass das echt ernsthaft so. Ich meine, es gibt einen Geocache unten auf dem Meeresboden, haben ja auch nicht die Leute jetzt irgendwie welche Dosen reingeschmissen. Im Weltall ist auch noch keiner hingeflogen, ist auch ein bisschen schwieriger. Also es wird schon. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ich bin heute gar nicht schadenfroh. Doch, ich bin schadenfroh, weil ich das einfach. Ich habe schon gleich gesagt, ich fand das damals mit Brasilien schon immer sehr schräg. Ihr sollt das, ihn sorry, sehen. Aber für mich ist das einfach, das ist für mich, das geht schon gegen alles, was normal ist, dass man echt nach Brasilien fliegt, um ein Icon zu haben und um mehr ging es dabei ja nun nicht. Nee, also es geht ja, es gibt ja zwei Dinge. Man kann da hinfliegen, das Icon haben, man kann da hinfliegen, das Icon haben und sie eben auf die Nase binden. Ja. Das ist das Problem. Und man muss es natürlich auch annehmen. Nochmal zurück zu, was dagegen sprechen könnte, wäre, dass der ja nicht ohne Grund weg war. Da gab es ja irgendeinen, der gesagt hat, Choice Cash und so weiter. Der lag ja nicht mehr in der Originalposition und Chrisley wird ihn auch nicht weggeschleppt haben. Das weiß ich eben gar nicht. Echt? Na, er hat vielleicht doch, vielleicht hat er jemand Butterbrot reingemacht, dann kam der große Chrisley. Also ich frage mich nur, dass den vorher keiner gefunden hat. Ich sag mal, die haben da wirklich ein Bärenproblem. Wir waren ja oft genug in Kanada, wir haben Verwandte drüben, wo du abends auf dem Campingplatz klar gesagt bekommst, nicht in die Nähe der Mülltonnen mehr gehen abends. Weil die zerlegen alles da, die Chrisleys. Und die schleppen auch alles weg. Also das ist wirklich so. Die Christlich sind ja nicht mal so normale Schwarzbären. Aber das ist wirklich schon. Also das halte ich gar nicht für so völlig unwahrscheinlich. Oder es kam Bigfoot. Ja. Poilettentapir. Siehst du hier über einen Vortrag über die E-Preise. Das muss man sich auch mal vorstellen. Echt, am Wochenende vor dem Wiederfund hat ein Kescher hier auf dem lokalen Stammtisch einen Vortrag über seine E-Preise gehalten. Das muss man sich mal vorstellen, bitte. Was hat er denn gemacht? Der ist nach Brasilien geflogen. Das ist was, worüber man einen Vortrag hält? Ja. Also das ist mir, das ist, du redest gerne mal von überhöht, das ist genau das, was ich sage. Das ist mir viel zu überhöht. Und das ist für mich auch ökologisch, aus also echt ökologischer Sicht und schlimm genug, was wir so schon machen. Aber nach Brasilien zu fliegen für so ein Icon, das ist, da wird es für mich dann echt schräg. Wobei es sei ihm gegönnt, von daher. Ja, aber du, das, mir ist es halt gegönnt, dass ich mich tot lache darüber, wenn der wieder reaktiviert wird. Man muss das so sehen. Ab und zu gucke ich ja auch mal Schwiegertochter gesucht und dann findest du auch einen, der so ganz stolz ist, weil er einen ganzen Raum voll Diddle-Figuren hat, ja? Ja. Und das auch jedem erzählt. Da lacht sich auch jeder tot, aber er findet es halt beachtenswert. Und so gibt es das halt mit der Reise auch. Ja, nee, wie gesagt. Da gibt es also, halt auch Leute, die das auch beachtenswert finden. Das ist ja so, auch bei den Diddle-Figuren. Ich finde immer schlimm, die sagen dir dann immer, also so einer sagt dir dann auch, ja, aber das ist doch meine Sache, muss ich doch finden. Ja, hast du auch recht. Und wenn ich das scheiße finde, dann muss ich das wissen. Und ich darf da genauso drüber reden, wie du über deinen Brasilienurlaub redest. Und so einfach ist das. Ja. Ich weiß aber gar nicht, die verlangen immer von einem so Rücksicht oder Akzeptanz oder was auch immer. Aber selber sieht's dann dünner aus. Ja, das ist tatsächlich so. Und heutzutage bist du ja auch nicht mehr gewohnt, eine Meinung zu haben. Weißt du, sind wir ja alle in unserer Filterbubble und wollen ja auch gar nicht eine andere Meinung mal darstellen. Das ist halt so. Ja, das stimmt. Aber okay, aber dazu passt, dass ja amerikanisch, waren das eigentlich Amerikaner, die es gefunden haben, oder Kanadier? Wo war der eigentlich jetzt? Keine Ahnung. Egal. Das weiß ich. Nee, das waren, glaube ich, Amerikaner. Kanadier waren das, die Tante da gefunden haben. Ja, genau. Also, kommen wir als nächstes. Da oben auf der nördlichen amerikanischen Kontinent findet man relativ viel. Die finden seltsame Dinge, ja. Und zwar haben vier Geocacher bei der FTF-Jagd, das kam ja auch in den Nachrichten, eine Frau gefangen in ihrem, du musst nochmal draufklicken. Ja. In ihrem SUV gefunden. Das fand ich auch toll. Und zwar, ach du Scheiße, lese ich mir jetzt nicht durch. Also die hatte wohl einen Unfall, kann das Bild auch sehen, irgendwie so einen Hang runtergeholen. Der ist von irgendwie ein Toyota, war das, ich glaube, gegen irgendwas gegengefahren. Die kam dann halt nicht mehr raus. So sieht das ja aus, von ein bisschen eingeklemmt. Und die Jungs waren da auf FTF-Jagd. Und die war 14 Stunden da eingefangen und haben die zufällig gefunden. Wie geil ist das denn? Was hat die denn für ein Glück? Stell dir mal vor, da wäre ein Multi gelegt worden, da wäre keiner vorbeigekommen. Die wäre da, irgendwann hätten sie dann, guck mal, ich habe dann irgendwie einen Wagen mit einem Skelett drin gefunden, lege ich nochmal in Lost Place rein. Und was da hat die für ein Glück gehabt? Da ist wirklich, das ist der Arsch der Welt. Also Spokane, das ist gar nicht so weit weg von unseren Verwandten da. Das ist auch noch eine der ärmsten Gegenden. Das ist noch nicht mal, ist fast schon erstaunlich, dass es überhaupt Cacher gibt. Die haben echt was anderes zu tun im Allgemeinen. Ja, und vor allem der Geocache liegt noch nicht mal in der Nähe, ja. Also war noch ein bisschen weg, die haben es doch nur gesehen. Scheinbar. Ja. Also, sehr schön. Das Haus ist das nächste, ich komme hier gar nicht mehr. Nee, ich mach das doch schon mal auf. Nee, die Tante, ich weiß auch nicht, was sie da genau gemacht hat, aber. Ja, die wird von der Straße abgekommen sein, das sieht ja so aus, den Hügel runtergefallen. Dann da hängen geblieben. Und unten ist der dann, mit der nimmt er eine Geschwindigkeit auf, und unten ist der dann in die Kuhle gegen das Ding gefahren. Dann ist er von da eingedrückt. Ja, aber es wirkt schon irgendwie dämlich. Also ja. Man weiß ja auch nicht diese Geschichten. Du, nach 14 Stunden ist auch der Alkohol raus aus dem Blut. Ich bin bei Presse auch immer sehr, sehr vorsichtig geworden. Ne? Die berichten auch manchmal sehr seltsam. Naja. Ja, aber erst auf dem Rückweg. Die FDF wollte keiner riskieren. Die können auch nach Deutschland kommen. Super. Ach, herrlich. Ja, das... Die Tante haben sie auch. Okay, dann gab es mal wieder, das war so eine Nebenerwähnung. Da werden wieder alle Naturliebhaber böse auf uns sein, aber sorry, es ist einfach so. Ich finde diesen Titel des Vortrages schon genial. Geocaching, harmloser Natursport oder ernsthafte Bedrohung für frei brütende Vogelarten? Ja. Ihr seid alle, es war ja schon, ne? Am 2.11. Ich meine, Polen mit seiner runtergezogenen Hose ist auch eine Bedrohung für freibrütende Vogelarten oder was. Also, Ich finde zum einen, also lasst es euch nochmal auf der Zunge zu geben. Geocaching, harmloser Natursport oder ernsthafte Bedrohung für freibrütende Vogelarten, heißt der Vortrag. Ja. Jetzt sage ich euch die Location. Jetzt, das macht mir jetzt im Angst. Obergeschoss. Guck mal, wenn das hat das schon gefunden. Das macht mir jetzt Angst so schnell. Also das habt ihr den sofort hat den Link. Ja. Also jetzt. Der war dabei. Jetzt für die Konservenhöhe. Stattgefunden hat das im Obergeschoss der Pizzeria Mamma Mia. Monatstreffen der LBV-Kreisgruppe im Obergeschoss der Pizzeria tatsächlich. Ich bin gar nicht gegen Umweltschutz oder so. Das ist es gar nicht. Aber man kann es auch irgendwie, ja, und als nächstes kommt einer aus dem Busch und erzählt mir, wir dürfen gar nicht mehr in den Wald, weil wir so viele Ameisen tottreten. Ja, Insekten. Ja. Insekten sind ein Problem. Ja. Ich morde die auf unserem Hof zu Millionen, möchte ich mal sagen. Ich habe von Opa gelernt, da kippt man Petroleum rein und zündet das an, wenn das tief genug reingelaufen ist. Also für mich macht das so den Eindruck, ich muss einen Vortrag halten. Ich versuche mir jetzt irgendwas mal rauszuziehen. Pack das in ein ganz großes Megathema und am Ende. Wie immer. Wenn die das in dieser Ortsgruppe diskutieren, interessiert das keine Sau. Vor allen Dingen gar keinen Geocacher. Und wie oft störst du frei brütende Vögel? Also ganz ehrlich. Ich habe sowieso, da muss ich jetzt. Wo wir doch bei Geocaching 1 gesehen haben, dass der an dem Paddling unter einem, was war das, so einen Straßenabsperrpfosten hervorragt. Ja, das geht gar nicht. Ich muss mal eben gucken, wir müssen jetzt mal einen vorspringen. Da fällt mir nicht gerade dazu passend ein. Wo war denn dieses Luxemburg. Günzener? Nee, hier. GC44X88 am Günzersee heißt das Ding von Glubosch. Der hat dann irgendwann in sein Listing geschrieben. Ich glaube, erst hat er sogar nur ins Log. Nee, hat er das ins Log geschrieben oder ins Listing? War doch immer. Nee, er hat eine Note nur geschrieben. Das war das Geilste wieder daran. Wo war denn seine Note? Genau. Süffel hat am 21.10. geschrieben, nein, der soll nicht archiviert werden, doch der Platz ist noch bis 31.10. gesperrt wegen der Kranichrast. Bitte unbedingt disablen so lange. Dann hat am gleichen Tag der Owner dazu geschrieben, ich habe ein Hinweis ins Listing aufgenommen, das während der Kernzeit hier nicht gesucht werden soll. Vielen Dank an Süffel für die Information. Hm. 6 Tage später, also immer noch in der Schutzzeit, hat der nächste gelockt. Oh, hab vielen herzlichen Dank. Es ist erstaunlich, wie viele Kraniche hier sind. Ja, kein Wunder, du Arschgeige, weil du zu der Zeit da auch nichts zu suchen hast. Einfach irre die Natur. Der Crash ist kreativ gemacht und doch schnell zu entdecken. Hab herzlichen Dank, Idiot. Also. Ja, der Hinweis ins Listing bringt nichts. Also, und das ist das große Problem bei Groundspeak, dass du zwar die Caches disablen kannst, dir dann aber irgendwann der Reviewer jetzt wieder auf der Hacke ist, dass ich sie ja um auffindbare. Er wollte ja nicht mal disablen. Ich habe dann auch eine Note reingeschrieben, ob er jetzt nicht sehen würde, was sein Eintrag ins Listing bringt, nämlich exakt nichts. Ja. Oh, da kam er voll beleidigt, das Log wieder zurück. Und was denn, hätte auch nichts geholfen, hätte ich das deaktiviert. Nee, du Arschgesicht, da musst du mal für einen Monat die Dose da wegräumen, um die Vögel zu schonen. Da kann man auf muss er ja noch nicht mal. Nee, naja, aber dann geht gar keiner hin. Aber da kannst du auf einfache Weise Naturschutz betreiben. Was macht der Arsch? Der lässt die Dose da liegen. Was machen die anderen Idioten? Die gehen da trotzdem hin, obwohl es gesperrt ist. Ja, sorry, wenn ihr keinen Bock auf Cashen habt, damit erreicht ihr das sehr schnell. Wie lange gibt's jetzt die Seite schon, Groundspeak? Da geht's auch schon los. Disabled Caches dürfen gelockt werden. Das meine ich nämlich. Zur Not die Dose wegräumen. Ja, naja. Dann ist der ja aber trotzdem dahin gelaufen. Das ist ja das Thema. Handy ist auch gut. Und bitte ohne Windschutzscheibe Auto fahren, ihr Abflieger. Ja. Genau so sieht's aus. Also irgendwie die Naturschutz. Ja, aber das Thema ist, das ist auf dieser, wir haben so eine geile Website, aber dieses Thema kommt jedes Mal zur Flederschutzzeit. Fledermaus. Fledermaus. Ja. Also wenn ihr die Fleder schützen müsst. Wir sollten aufhören, Leute. Scheiße, jetzt wirkt diese Schmerztablette. Jetzt bin ich ja völlig, komme ich überhaupt jetzt noch zurück? Treten wir ganz weg. Wir haben steht da nie leider. Aber es ist wirklich so, auf der einen Seite hätte man wirklich mal was machen können. Ja. Mit den Kranichen, da wäre es wirklich kein Problem gewesen. Dann laufen die Idioten trotzdem alle hin und freuen sich noch, dass viele Kraniche da sind. Ja, wie überraschend. Es ist genau, als wenn ich in eine Fledermaushöhle gehe und mich freue, dass so viele Fledermäuse da sind. Das ist, wie doof kann man da nicht sein, ehrlich. Und andererseits puppen sie rum bei Sachen, wo ich mich frage, seid ihr noch normal im Kopf oder was? Es müsste eine Funktion geben auf dieser Seite, dass du bei sowas irgendwie einen Haken setzt, dann erscheint dieser Cache nicht mehr am Query, nicht mehr in der Suche für diesen Zeitraum. Ja, das wäre das Beste, ja. Und ist dann trotzdem noch zum Beispiel für Reviewer sichtbar. Ja, aber dann und es gibt, du kannst ihn nicht loggen. Das, so wie Travel Jack auch sagt, es wäre schön, wenn deaktivierte Caches komplett ausgeblendet würden. Ja, aber dann müssten die ja was programmieren und ich befürchte, dass die Seite dann wieder 8 Wochen nicht brauchbar ist. Das ist das Problem. Ich bin immer ganz froh, wenn Groundspeak nichts an ihrer Seite programmiert, weil es kommt selten Gutes mal raus. Ich sag ja, zwischendurch hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, so am Rande, war auch dieses Add-to-Kalender weg. Das ja, genau. Da schrieb mir nämlich irgendwann der Gründel, sagte mir, sag mal, weißt du, wo das geblieben ist? Ich guck nach, nö. Ja, dann weiß ich, ich guck rein, ist da. Und die Funktion ist nämlich wirklich, also die finde ich wirklich gut. Ja, aber das ist doch jetzt kein Geheimnis. Du kannst das doch heute im Live-Betrieb vieles machen. Ja, ich sag ja, aber wieso, also ich bin froh, wenn die nichts machen, ehrlich. Ich traue Groundspeak einfach nicht wirklich so ganz viel, ja. Aber das Thema kriegst du nicht gelöst und es ist jedes Jahr dasselbe und die rennen dann immer noch dahin. Und aber es ist auch so, es gibt ja auch keinen Diskurs im eigentlichen Sinne, auch mit diesem Flieder, mit den Kranichen oder so. Es wird ja gar nicht diskutiert miteinander, sondern es wird immer gleich so, dann kam ja die geile Meldung und die wurde auch gleich so richtig rausgetrommelt. Ich hatte meine Hände mal schon so fällt mir gerade auf, weil ich vorher noch die Alarmanlage angebaut habe. Und ich dachte, das ist dieses. Fast zu früh dran. Nee, das ist jetzt wirklich vom Alarmanlage angebaut. Dann gab es die Meldung Luxemburg. Ach ja. Keine Schätze mehr in Naturschutzgebieten. Und sofort ist wieder alles, wir werden alle sterben. Es war ja gleich wieder eine unglaubliche Aufregung. Ja, weil wir ja alle nach Luxemburg zum Cachen fahren. Ja, nicht Thema mal das, aber wenn man das mal genau durchgelesen hätte, den Bericht. Ist genau wie in Deutschland. Eigentlich ist es sogar noch besser, weil es war vorher schon verboten. Ja. Also eigentlich hat Luxemburg da nur etwas jetzt mal durchgesetzt, was vorher schon klar verboten war. Also es ist überhaupt nichts Neues gewesen. Das ist einfach, sie haben es nur noch mal klargestellt. Also, aber es war gleich wieder. Ja, aber ich verstehe es nicht. Also ich meine, wenn du Geocachen irgendwie, das ist ja so ein Hobby, was du auch irgendwie Naturerlebnis unterbringen kannst. Da kannst du ja auch Naturschutz mit Form eines Sito-Events, ja. Wird ja auch propagandiert. Und dann schaffst du es nicht, andere Naturschutzdinger, wie zum Beispiel Fledermaus oder hier Wildschutzzeit oder sowas, da irgendwie unterzubringen und das rauszunehmen. Ja, also ich weiß auch nicht. Aber das Schlimme ist, Groundspeak liefert, wie du sagst, auch so halben Kram wie immer. Ja. Und die Cacher, sorry, in dem Bezug, die labern zwar alle viel Dünnpfiff, aber eigentlich sind es genauso Ökosäue wie wir auch. Also genau. Es wird ja trotzdem gecached, was die Vogelhöhle da unten, zur Not wird der rausgeschmissen. Hauptsache, man kommt an den Cache ran. Ist ja so. Deswegen glaube ich ja auch nicht, wenn ein Owner diesen Cache disabled, dass er die Dose wegräumt. Das ist doch viel zu weit zu laufen, aber lässt die Dose da liegen. Und das wissen die Leute und fahren dahin. Ja, das stimmt. So, und jetzt muss sie ihm natürlich auch unterstützen, muss ja halt. Bestes Beispiel, um jetzt weiß ich ganz ab, du siehst ja manchmal so Wege, die gebaut sind. Ja. Ja, so schön eckig. Und die Mehrzahl der Leute läuft so durch, da wächst dann halt kein Gras mehr drunter. So ist die Realität. Ja. So, und wenn ich nun weiß, dass die Leute da hinfahren, dann muss ich halt das ausblenden lassen. Aus der Seite, aus dem Query, ist er nicht da. Ja. Da ist dem Owner geholfen, weil er nicht so. Weil er nicht gehen muss. Oh, sagst du, wie es ist, ja. Weil er nicht gehen muss. A, B, weil er nicht angepupt wird, ja. C, weil er sowieso nichts machen kann. Was soll er machen? Er wird ja auch angepumpt, wenn er disabled. Außer wegräumen kann er nichts machen. Nee. Ja, aber wenn er ihn wegräumt, disabled und sagen wir mal an, weiß ich gar nicht, was kann er denn? 4 Wochen disablen, dann kommt doch schon der erste Reviewer. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ja, ich finde auch, da ist das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Und bevor man sich mit irgendwelchen Jagdgesellschaften alles unterhält, sollte man erstmal sich mit Groundspeak unterhalten, was sie eigentlich wollen, die Spinner. Also, sorry, ich muss nicht hier mit den Waldpächtern sprechen, wenn Groundspeak sowieso alles ignoriert. Die machen sich's einfach. Und wenn dann sich einer meldet und meckert, dann machen sie alles dicht. Ist mir doch genau egal. Also, Groundspeak ist mir da auch, sehr selten, sehr schräg. Traveling Jack, du hast recht. Müll sammeln ist nicht Naturschutz, aber es ist auf jeden Fall schon mal nennen wir es doch Naturreinigung, ja? Ja. Guck mal, jetzt kommt, Benebelt ist auch wieder da, voll ganz weit weg. Ja, aber ist doch scheißegal, ob der Nächste da, Benebelt schaut gerade eine Filmdose und einen Fotolook dahin wirft, der sieht das gar nicht. Die Dose ist nicht mehr da. Genau, das würde helfen. Weder in der Suche, du kannst sie nicht auf der Seite finden, du kriegst sie nicht ins Query. Dann hast du nur noch die Leute, die mit dem alten Query rumrennen. Kommen wir später auch noch zu. Jetzt lädt er diese. Ja, ich sag schon nichts mehr. Nee, warte, mach nicht. Ich hab die Excel-Datei. Ja. Aber ist auch, wir sind heute die Meister der Überleitung, oder? Ja. Soll ich nochmal schnell hier so aufrufen? Ich bin fasziniert. Wir haben nämlich eine faszinierende Statistik gesehen, die zufälligerweise der Benebelter in seinem Rauschzustand auf Twitter geteilt hat. Ja, wieso die hier nicht erscheint? Weißt du, was das ganz einfach ist? Du suchst einfach auf Twitter der Benebelte und dann findest du das nämlich irgendwo. Aber da habe ich nicht die ganze. Tweet. Glaube ich. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Das Problem sitzt immer vor dem Monitor, sage ich dazu. Nee, das Problem ist auch, dass ich im Moment nicht auf den PC zugreifen kann, weil wir den immer runterfahren, weil der sonst zu sehr heult hier. Ist egal, ich habe das aber auch einigermaßen im Kopf. Hast du die, wenn du die Zahlen noch findest, sag mal Bescheid. Ja, ich habe sie hier. Zufälligerweise, guck mal, auf meinem Apple-Gerät ja. Sind sie da. Willst du sie angucken? Also, ja, die meisten habe ich so im Kopf. Also man kann daran, lass uns erstmal neutral sagen. Nee, erstmal sagen, was es geht. Ja, genau. Es gibt eine Excel-Liste vom Benebelten, die ist von 2000 bis 2016. Und da sind praktisch pro Jahr aufgeführt, wie viel Tradi, Multis, Events, Mystery und sonstiges gibt. An Geocaches es gibt. Genau. Einmal für Deutschland, einmal. Nicht die es gibt, sondern die in dem Jahr gelegt wurden. Das ist ein erheblicher Unterschied. So, und ganz zwar wichtig. Für Schleswig-Holstein und für Deutschland. Wir gucken uns jetzt einfach mal Schleswig-Holstein, lass mal raus, das ist wir gucken uns einfach mal Deutschland an und gehen da einfach mal. Lass uns doch bis zum Jahr 2010 zurückgehen. Ja, ich guck nur mal, warum das Bild nicht aufgeht, ist mir völlig schleierhaft. Und lesen wir mal einfach die bleiben wir mal bei Tradis. Da haben wir im Jahre 2010 41.000, 2011 62.000, 2012 66.900, 2013 59, 2014 54, ja, aber warte, 2015 nehmen wir 45. Erst mal die Gesamtzahlen. Und, die Gesamtzahlen. Nee, jetzt bin ich bei Tradis, 37. Gesamtzahlen kann man auch nehmen. Wir haben im Jahre 2010 69.000 Gesamtcaches gelegt. 2011 97.900, 2012 der Peak mit 103, fast 104.000, 2013 93.000, 14 96.000, 15 75.000 und 16, das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei, muss man dazu sagen, ja. 62.000. So. Also man, also du siehst eine Gesamt, du siehst erstmal einen Peak im Jahre 2012. Da war ein richtig, also richtig ausgedehnter Peak. Also zwischen 2011 und 2012. Also jetzt mal von den Gesamtzahlen genau. Wohlgemerkt. Oh, mich hat irgendeiner kontaktiert. Ach so, ja, das stimmt. Das war die Gesamtzahl. Genau. Da sieht man, dass 2012 hochging. Das ist so ab 2019. Da war, fing es mal so richtig an, Geschwindigkeit aufzunehmen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Oh, ich guck gerade mal wo. Genau, und jetzt haben wir so, und jetzt sagt der Dr. Ringding schon in deiner Einschätzung, Geocaching ist auf dem absteigenden Ast und wir würden es im Gegensatz zu vielen Kommentaren gar nicht mal so sehen. Also erstmal, den Peak 2012, sag ich mal, das war ja da, wo so richtig, also deutlich mehr, über 100.000, glaube ich, ne? Ja, also 2011 97.000 und 2012 104.000 macht ungefähr 6.000 mehr. Naja. Aber genau, das ist schon deutlich sichtbarer. Also mein Gedanke war da auch eher, also so das meiste, was man las, hieß immer, ja, absteigender Ast und so. Und ich würde das so nicht unterschreiben wollen. Also das sehe ich erheblich anders, muss ich sagen. Ich auch. Aus dem einfachen Grund, das können wir bis jetzt noch die Statistik aufmachen. So, ich kann sie dir auch so rübergeben. Nee, ich gucke auch nochmal, du hast aber nicht die ganze. Wie, die ganze? Du hast nicht die ganze Wahrheit. Ich habe nicht die ganze, es gibt noch eine andere Statistik. Oder wo hast du die jetzt her? Na, die ist im OneNote drin. Ah, nee, dann hast du die richtige, genau. Nee, aber da siehst du, warte mal, lass mal gucken. Kannst du so aufziehen? Ja, nee, dann ist klar, nee. Touch-Oberfläche, iPad. Ja, kenne ich, hatte auch eins. iPad. Ja, okay. Aber man sieht so bis 2005, so dann wurde das jedes Jahr ein bisschen mehr. Ganz eindeutig. 2007 auf 2008, da kam so das erste Mal, wo es aber richtig viel mehr wurde, weil von 24 auf 40.000 hochging. Da merkte man, dass so die erste Handyschwemme kam. Für mich, eindeutig. Und dann, genau, 2012 dieser Peak, der wirklich deutlich höher war. Aber für mich ist das nicht absteigender Ast, sondern für mich ist 2011, 2012 war für mich die Zeit der Powertrails, wo fast jede Woche irgendwie irgendeiner sich seinen Schwanz verlängerte, indem er 100 Dosen in die Welt geschmissen hat. Gab's hier in der Gegend en masse, ja. Genau, deswegen ist das noch lange nicht für mich, nur weil da die Zahlen so aussehen. Also die Deutung dazu gefiel mir nicht so. Was deutlich ist, aber auch da ist natürlich die Frage, woher kommt's, dass irgendwann die Tradis in den Prozentzahlen so richtig hochging. Mhm. Und die Multis runtergingen. Das fand ich aber auch noch nicht mal so überraschend, weil bei Multis hast du immer so auch dieses kleine Restproblem. Da waren auch viele schlecht gemachte, das muss man einfach mal auch so sagen. Oder eine Frau sagt schon, bis gleich zu Hause, Mensch. Wenn du zwei, drei Multis gemacht hast, die scheiße sind, dann hast die Schnauze auch mal schnell voll. Das muss man auch mal so sagen. Also die Tendenz zeigt ja, es verliert fast alles, auch Mysteries verlieren, bis auf Events, die steigen. Wahnsinnig. Also, was jetzt subjektiv also, würde ich auch so sehen. Tradis fällt auf, dass es wirklich Tradis Multis, dass da das Verhältnis extrem gekippt ist. Ja. Es gab ja mal 2008 oder so, gab es mal irgendwie mehr Multis in dem Jahr als Tradis. Unfassbar. Das wäre heute gar nicht denkbar. Aber da haben die Leute auch, pass auf, ich kann das genau sagen, 2004 war das. Ja, okay, aber es war eine Zeit, wo die Multis sehr weit oben waren. Dann kam die Zeit 2007, 2008. Jetzt kamen die Handy-Cacher. Die waren gar nicht schlechter als die alteingesessenen Cacher. Das ist auch so eine Deutung, die ich gar nicht unterschreiben würde, sondern es kam einfach unheimliche Masse plötzlich, die vorher sich das finanziell hätte gar nicht leisten können. Und jetzt hast du auf so einem Multi nicht mehr 10 Besucher im Jahr gehabt, sondern 100. Und das sind einfach viele Multis. Die Pflege ist ja am Multi viel aufwendiger. Wenn eine Station nicht geht, ist ja gleich die Hölle los. Tradi schmeißt du da hin, wenn der nicht geht, geht er halt nicht. Und deswegen glaube ich, auch da Trevin Jetschra auch wieder der Handycacher, eine urbane Legende. Nein, finde ich gar nicht. Man muss nur die Deutung auch von dem Namen Handycacher, ist auch wieder. Jeder deutet das da als negativ. Nein, nein. Aber mit der Möglichkeit, mit dem Handy zu cachen, kam einfach eine Masse Cacher dazu, die du vorher schlicht nicht hattest. Weil vorher konnten sich das viele, wie gesagt, allein aus finanziellen Gründen schon nicht leisten. Also Ich finde den Chat auch ganz gut. Der diskutiert jetzt auch, was es immer heißt, ne? Der Polettentapier schreibt, er hätte bei dem Tradi 4 bis 5 Loks die Woche, heute nicht mehr die Hälfte und so weiter. Also ich glaube es ähnlich wie du, durch die Apps auf den Geocaching-Apps, auf den Handys, hast du eine große Masse von neuen Leuten dazu bekommen, die aber nicht unbedingt dann die Masse an Geocaches mehr gelegt haben, weil wir heute, ich glaube, in der Gesellschaft eher dazu neigen zu konsumieren als selber zu schaffen. Das zum einen. Zum anderen muss man natürlich auch sehen, das heißt ja jetzt nicht, dass, sagen wir mal jetzt, wenn ich mal 2015 zu 2016 vergleiche, da haben wir 2015 75.000, wir haben jetzt bislang 62.000. Das heißt ja jetzt nicht, dass die 75.000 weg sind, sondern pro Jahr sind die dazu und man müsste jetzt eigentlich nochmal absehen, wie viel sind denn archiviert. Genau. Das heißt, die Masse an Caches... Es fehlt die Gesamtzahl der Caches einfach in der Liste noch. Genau. Und zwar nicht pro Jahr, sondern Bestand. Genau. Und wir haben uns... Also müsst ihr euch vorstellen, wie benebelter Bestand. wie so ein Glas, was einen Liter fasst, wo es dann halt immer mehr dazukommt. Und dann gibt es natürlich auch Abstandskonflikte und Gegenden, die bedost sind. Es gibt genügend Gegenden, die unbedost sind. Aber vielleicht ist, ich hoffe ja, dass es auch ein gewisses Qualitätsdenken gibt, dass man nicht hinter jedem Baum eine Dose schmeißen muss. Das war nämlich 20, wo hatten wir das, den Peak? 2011, 2012. Ja, da wollten das alle, genau. Da war es ja, aus irgendwelchen Gründen kam es da massiv von Amerika rüber, dass wir hier Power Trails und Bilder legen. Es kommt ja auch alles zusammen. Da ist der Chat jetzt auch ganz interessant, weil das, was die einschreien, ist genau das, was in meinen Augen so auch auf den Punkt bringt. Einmal hier die Schlemmercacher mit Tradi-Runden mit Bonus ersetzen heute oftmals einen Multi. Genau. Weil es einfach zu pflegen ist. Wenn ein Tradi ausfällt, meckert keiner. Wenn es ein Multi ist und eine Station ausfällt, dann hast du gleich wieder, sind ja nicht nur wir, die gerne meckern, sondern sind heute immer mehr, die gerne meckern. Dann hast du diesen, ich halte das auch immer noch nicht für eine Legende, diesen Handycacher, sondern mit dem Handycacher-Masse sind einfach viele gekommen, die mit einer anderen Einstellung cachen. Am Anfang waren das alles Fans oder Fanatiker, wenn man es sogar im positiven Sinne sehen will, du musstest dieses GPS-Gerät haben, es war teuer genug und dann warst du einfach auch da und dann hast du das auch versucht, vernünftig zu machen. So, und jetzt kriegt plötzlich eine Masse Mensch das als auf dem Handy mit umsonst dazugeschmissen. Dann gehen die los und cachen mal ein bisschen rum, haben die Einstellung gar nicht, das muss man ihnen gar nicht übel nehmen, sondern wird ihnen ja in den Zoos geschmissen, warum sollst du nicht ausprobieren? Ja, dann lassen sie die Dose halt offen mal stehen oder sie schmeißen irgendwas weg. Die gehen einfach mit einer anderen Einstellung hin. sieht man auch wunderbar an der Eventschwemme, die auch um den Dreh losgegangen ist. Mhm. Weil ich bei manchen das Gefühl habe von diesen Handycachern, sorry, ich nenne sie jetzt einfach mal so, das meine ich gar nicht so sehr negativ, die cachen ja gar nicht, die gehen ja nur von Event zu Event. Ja, das ist ja auch so. Früher hast dich ja diesem Hobby irgendwie angenähert und dann hast du mal so. Jetzt findet diese Annäherung über ein GPS oder so eine Beschaffung nicht mehr statt, sondern du lädst dir einfach irgendeine App drauf, die zufällig Geocaching ist, hast du irgendwo einen Beitrag gehört und probierst es mal auf. Ja. Und dann hast du dann halt das Gefühl, ja, da müsste ich halt einfach auch mal, ich sehe ja niemanden sonst. Ich möchte vielleicht mal kennenlernen, also gehe ich mal zum Event oder mach mal ein Event. Oder fahr mal da irgendwie hin. Ich habe gesehen, es gibt auch noch Events. Ich bin jetzt in den Norden, fahre in den Norden in Urlaub, dann mache ich halt ein Event, lerne ich mal andere kennen. So wird die Denke sein. Und das ist halt das Thema, wo dann meine Rückgabe an die Cachergemeinde erfolgt mit einem Event mit einem Geocache. Das passt auch zu dem, was Traveling Jack gerade schreibt. Das Handy war für viele eine Chance, irgendwo dazuzugehören. Da konntest du dir mit deinen Punkten Status arbeiten. Das stimmt, weil ich habe schon immer gesagt, da nehme ich mich ja gar nicht von aus, aber die Anzahl der Selbstdarsteller ist beim Geocaching extrem hoch, ehrlich. Also da fasziniert mich jedes Mal wieder. Und da wird sich auf alles geschmissen. Erst waren es die Punkte. Mittlerweile lohnt das nicht mehr, weil da Team Alamo ist ja so weit von allen, da hat ja alles keinen Sinn mehr. Dann war es Brasilien, die Icons. Ja, der wird noch umgebracht. Dann waren es Lost Places. Also du siehst, es wird sich auf alles geschmissen, womit man irgendwie aus der Masse hervorstechen kann. Das ist beim Cachen schon echt extrem. Das fällt mir seit Jahren auch auf. Deswegen, Jack, du meinst es nicht negativ, wir auch nicht so. Wir beschreiben halt einfach nur das Symptom. Und ich finde, solange du die Geocaching-Karte, wenn du Deutschland einfach mal rauszoomst, was da an Geocaches rumliegt, dann kannst du dich einfach nicht beschweren. Es gibt noch genügend Geocaches. Ja. Und ich bin starker Befürworter, dass es weniger gibt. Aber was mir auffällt, vielleicht geht der Trend in die richtige Richtung, aber er ist natürlich nicht so extrem wie hier dargestellt, weil er in selben Maße nicht die Archivierungswerte erhöht. Also woran ich das merke, ich habe seitdem ich Cash fasse, die ersten 3-4 Jahre nicht, aber danach, also seit 6-7 Jahren mit Sicherheit, 50 Kilometer Radius, aus dem ich mir immer Pocket Query hole, also die Caches hole. Und obwohl ich immer gleich beim Cache, bleibt das immer zwischen 4,3, 4,4. Also das ist nicht weniger geworden. Und wenn diese Zahlen stimmen würden, müsste es ja weniger werden. Das tut es aber nicht. Was ich das Gefühl habe, es gibt weniger Sucher. Da gebe ich Poilettentapier recht, der vorhin schreibt, er wird nicht mehr so oft besucht, seine Caches, die Tradis. Ich war heute in Buchholz, das noch nicht mal weit weg von Hamburg ist. Mhm. Da arbeiten sogar viele bei uns, wohnen in Buchholz, weil es so dicht dran ist. Die ganze Runde rund um den Golfplatz, 5, 6 Caches. Ein Monat nicht besucht, alles Tradis. Einfache. Also das spricht schon dafür, dass echt weniger Sucher unterwegs sind. Das ist ja auch ein anderes Konsumentenverhalten. Heutzutage, was ist denn? Die Mehrzahl kommt von Arbeit nach Hause und widmen sich den sozialen Netzwerken. Die sind da völlig aufgefangen. Ja. Jetzt kannst du rausgehen oder nicht rausgehen. Die Mehrzahl geht halt nicht raus. Auch ich suche mir meine Geocache-Tage aus und dann nehme ich natürlich auch eher Tradis. Aber jetzt für eine Runde von 6 Caches gehe ich auch nicht mehr los. Also das meine ich. Ich gucke dann schon, ob der Geocache mir irgendwas bringt. Und ich bin auch so, wenn der mitten in der Walachei ist und das ist ein Tradi, dann da laufe ich auch nicht hin. Na, ich sage ja, das ist ja auch wieder, da kommt auch wieder ein Wehr. Das ist für Heiko und mich genau die, wo wir hingehen. Weil wir wissen, ich sage, lass uns da hingehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, da begegnen wir heute keinem. Wir gehen eine schöne Runde durchs Grün. Das sind etwa 7 bis 8 Kilometer. Das ist für uns immer das Wichtige. Und der Cache ist dann mehr so schmückendes Beiwerk. Ja, aber so separierst du dich natürlich auch von allen anderen. Ja, ja. Ne? Und manche gehen dahin, manche gehen da nicht hin. Bei Multis ist es ja noch extremer. Also meine, ich lege eigentlich nur noch Multis, weil ich weiß, ich habe weniger Wartung. Das ist weniger, ja. Und ich sehe, die sind teilweise 2 Monate nicht gefunden. Das ist dann halt so. Aber es wird, wie gesagt, also die Punkte zählen, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Ich würde auch gerne auf einen Nachtcache, aber Traveling Jack, aber die Deinmutter-Gruppe kriegt ja keinen Termin geschissen. Ich muss es mal reinbringen. Wir machen ja hier einen Nachtcache. Ich habe ja vorhin meine Kameras angebracht für den Bader. Können wir auch nachts rausgucken. Legen wir eine Dose dazu. Sehr interessante Zahl. Ich wollte erst die Excel-Datei reinlegen. Das brauche ich gar nicht. Ich packe das Bild mal drunter, dann kann jeder selbst mal drauf gucken. Weil die Excel-Datei ist doch viel zu aufwendig. Ich muss wieder downloaden, muss das Programm für haben. Ich werde das als Bild da mal reinpacken, dass man sich das mal angucken kann. Und dann kann selber jeder seine Schlüsse rausziehen. Bitte bedenkt in der gerne auch mal in die Kommentare, weil das ist jetzt wieder was, da geht's mir nicht um Kommentargeierei, das machen wir ja nun wirklich nicht. Aber das interessiert mich auch wirklich, wie die Leute das sehen, weil ich selbst gemerkt habe auf Twitter, dass das gleich so ein Trend Richtung Geocaching geht bergab hatte, was ich überhaupt nicht so aus diesen Zahlen gesehen hätte. Daran sieht man ja schon, wie unterschiedliche die Sichten da sind. Guck mal, 369.700 aktive Caches in Deutschland. Und das müsste man, also die Tabelle müsste man nochmal erweitern um die aktiven Caches in dem jeweiligen Jahr. Ja, dass die archivierten Caches steigen, ist ja klar, wenn du es so nimmst. Du müsstest das, wir reden jetzt gerade mit dem Nebel nochmal, du müsstest das dann pro Jahr nochmal darstellen. Man müsste wirklich die wissen, Gesamtzahl pro Jahr. Genau, also Ende des Jahres, dass man da hat, wie viel waren es da? Genau. Dass man wirklich mal sieht, ob der Bestand wirklich auch gesunken ist oder gestiegen ist. Also ich persönlich glaube, dass, wie wir schon gesagt haben, 2011, 2012 mit diesen Power Trails kam viel Bestand dazu. Ja. Ich gehe davon aus, dass so 2 bis 3 Jahre später auch wieder viel Bestand abgeschlossen ist, weil die dann festgestellt haben, ist ja doch ein bisschen pflegeaufwendig, 100 Caches. Und ich meine jetzt, es gibt jetzt wieder ein paar Power Trails, aber nicht mehr in der Masse, habe ich das Gefühl. Ab und zu kommt noch mal einer, aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, man, früher war das ja dann auch gleich 300, wir machen 400, wir machen 450 und das wurde ja immer absurder dann. Ja, es gab auch richtige Autotouren. Ja, das hat auch jeder gemacht, habe ich auch gemacht. Ich nicht. Also ich habe sie gemacht, fand das mal ganz okay, habe mir nachher gedacht, es wäre ganz toll, wenn du ein Auto mit Schiebetür hättest. Ja. Und ich fand es eigentlich nur noch nervig. Aber okay, also jetzt nochmal die Gesamtzahl, 369.782 aktive Caches, noch genügend für euch dabei. Da kommt es auch nochmal, Poiletten schreibt das auch, die Powertrails werden auch kleiner, wenn ein neuer rauskommt, dann selten über 15 Tradis, genau. Was ich aber auch vernünftig finde, weil das reicht für einen Sonntag. Wenn die ein bisschen auseinander liegen, ist das für einen Sonntag mal eine schöne Runde, 7-8 Kilometer laufen. Ja, meistens sind sie noch nicht mal so lang. Aber wenn man die so legt, dass es so eine 7-8 Kilometer Runde sind, dann mache ich die auch sonntags. Dann ist mir auch egal, was mit Powertrail ist, weil ich möchte einfach laufen. Und dafür finde ich schön, wenn ich ein paar Caches auf der Tour habe. Ich möchte ja persönlich in die Zahlen hinein interpretieren. A, dass unser Cache-Bestand sinkt, dass die Leute verstanden haben, dass es nicht auf die Fundzahl drauf ankommt und deswegen diese Powertrails nicht machen. Und dass diese Leute, die sich diese Powertrails reinschmecken, um sich selber hochzusetzen, auch abnehmen. Ich möchte es hinein interpretieren. Ich glaube nicht, dass alle 3 Punkte zutreffen. Also solange ich bei wirklich kaltem Wetter noch Leute mit einem AP-T-Shirt sehe, weil sie es unbedingt zeigen wollen, sich nicht mal eine Jacke drüber ziehen, weiß ich, das ist dein Wunsch. Also ich stehe da voll hinter, aber ich wage zu bezweifeln, dass wir das noch erleben werden. Ja. Man weiß es nicht. Nee, aber generell glaube ich, es tut Deutschland mal ganz gut. Es ist immer so, wenn ich durch diese neuen Bundesländer fahre oder wenn du hier oben bei MacPom mal so gewisse Abschnitte fährst, dann merkst du einfach, wie geil das ist, wenn nicht überall ein Cache liegt, sondern wenn du weißt, aha, da im 2 Kilometern, da gibt's erst wieder einen, den gehst du bewusster an. Du setzt dich auch mit diesem Geocache mehr auseinander und sagst dann, aha, Elektrodose 45, so heißt der. Aha, hier war mal Platz. Fährst du nicht hin? Also vielleicht dadurch auch mehr Qualität, aber wird wahrscheinlich nicht kommen. So. Hast du eigentlich gesehen, wie viele bei unserem Event schon angewendet sind? Auf der Lüneburger Heide, warte mal, muss ich mal hingucken. GC6KE84 kommt da gerade durch den Chat geflogen. Auf der Lüneburger Heide, das soll ein Trail sein, muss ich gleich mal raufgucken. Wahrscheinlich haben auf der NST war auch jemand nur im T-Shirt und ganz ohne Ape. Ja, dann ist es dann. Ach, du siehst ja, hast du schon gemacht. Ich hatte den auch schon gemacht. 26. ist ja noch lange her. Sagt mir gar nichts mehr. Der war gut. Ach, das gelegt. Stimmt. Doch, das stimmt. Das da war fehlt, diese Runde. Genau, 1 oder 2 fehlten mir. Das ist wirklich eine sehr schöne Runde. Ja, nehmen wir auch nochmal mit in den Bestand auf. So, das war der benebelte Statistik. Also der benebelte Statistik, Heini, sagst doch, wie es ist. Dazu müssen wir mal sagen, vielen Dank, das sind echt geile Zahlen. Also es war mal interessant zu sehen, das muss ich ehrlich sagen. Also da, glaube ich, könnte man auch noch mal mehr, da müssen wir mal mit ihm reden, da kann man, glaube ich, noch mal was machen. Muss er mal in den Podcast kommen. Stimmt, das passt auch, ja. Da kann er mal hier vortragen, warum man sowas du wieder auf die Statistik. Achso, du willst da unten noch mal drauf warum eingehen. Warum man sowas Absurdes eigentlich macht. Die meisten Caches in Deutschland. Genau, das hatte ich jetzt, weil er das hat er ja nochmal nachgemeldet. Einen davon habe ich schon mal besucht. Noch ein paar Statistikfakten. Owner mit den meisten Caches weltweit ist Team Sage Brushers. bestimmt Amerika. 22.887 Caches. Na, da würde ich ja gerne mal bei allen gleichzeitig die Maintenance locken. Ja. Und mal sehen, was passiert. Das ist ja schon absurd. Ja, wahrscheinlich legen die nur aus. Ich glaube, das ist in Amerika, das ist auch, glaube ich, dieses Team Alamos auch so, das hatte ich auch schon mal gehört, dass das kein Einzelner ist. Das sind so Rentner, die wirklich in großen Gruppen, oder, also die sind nicht zusammen unterwegs, sondern die haben sich einfach so, das ist wie so Vereine. Ja. Und die cashen auf einen Account. Ja. Und dadurch kommt so eine Scheiße zustande, mehr ist das nicht. Ja, aber, ja, okay. Ach so, du meinst, dass die dann, ja, okay. Ist auch nervig, dann weißt du nicht, was dich erwartet. Naja, okay. Ja. Und in Deutschland sind's hat am meisten hat, wie heißt der, Grave Raver, 860 Caches und Lucky 99 hat 788 und Ichel hat 667. Von dem letzten habe ich schon mal was gefunden, kann mich aber nicht dran erinnern, dass das jetzt so ein Highlight war. Und Bernd B. ist da nicht bei. Und 6.900 Caches in Deutschland sind gelockt. Das fand ich auch spannend. Naja, weltweit 22.041. Das darunter lesen wir mal nicht vor, das ist für mich. Okay. So. Weißt du, das war jetzt genauso ein Hinweis wie denke nicht an den roten Elefanten. Also Benjamin, wenn du mal Lust hast, so ein bisschen über Zahlen zu referieren, ja, nicht wo die herkommen, sondern was du da so alles rausziehen kannst und wie du die Silber siehst. Dann, ne, komm nicht zu uns. Dann komm nicht zu uns. dann musst du mal vorbeigucken hier. Oder wir kommen vorbei, dann müssen wir mal. Oh nee, auf keinen Fall. Der wohnt in so einem Dorf da oben. Da musst du. Im Norden? Da musst du, ja. Nee, musst du kommst die also hierher. Oh, guck mal, jetzt hat es wieder so einen roten Strich gegeben und dann ist wieder oben die von 120 auf 0 gesprungen, die Anzahl der Chats. Also Technik ist ja ein einziges Geheimnis hier, ne? Nee, das ist ja nicht meine Technik, das ist ja dieses Programm, dieses, wie heißt denn das überhaupt? Smuxi. Das IRC-Programm, aber das ist auch nicht so wichtig. Ja, das war die Statistik. Ich wusste, dass das etwas länger dauert, aber die fand ich wirklich spannend. So, dann möchtest du auf ein Event gehen. Ich will mal eins jetzt ohne Wertung sagen. Das ist mir echt wichtig. Ich habe mich mit Heiko drüber unterhalten, wie ich das jetzt mal mache. Ich will das auch nicht nett machen. Ja, ich bin auch weichgespülter geworden von mir aus, aber ab und zu muss man auch mal nett sein. Wieso kreist du über den Lockout-Button? Willst du jetzt schon losfahren? Das wird knapp. Also so lange machen wir nicht mehr. Nee, wir machen schon einen extra Termin mit dir. Ja. Nee, also außerdem, wenn du dich bei geocaching.com ausloggst, ist das jetzt nicht. Also wir haben ja schon öfter mal gehabt, dass uns einer anmeldet oder was, könnt ihr mal für dies oder jenes mal ja ein bisschen Werbung machen für ein Event oder so. Ja. Und auch Firmen haben schon mal gefragt, ob Moment. Wir für sie Werbung machen. Stimmt. Ja. Dieser Podcast wird ihm präsentiert von Dildofee. Genau. Dildofee. Das kleine schwarze. An die Schnauze. Und das war auch okay so. Das kann also auch jeder machen. Ich finde, da habe ich auch gar kein Problem mit. Nö. Also jemand käuflich ist, wir. Punkt 1, jetzt mach keinen Chat drüber, weil genau das liegt mir jetzt echt am Herzen. Also ich rede mir im Chat. Das liegt mir wirklich am Herzen. Bedenkt mal bei einem, ne? Wenn das bei einem nicht klappt, dann ist es doof, den anderen anzumailen. Das vielleicht so als Tipp, weil wir unterhalten uns schon darüber, worüber wir hier reden. Also es lohnt sich also nicht zu sagen, der Tracer, der nimmt das bestimmt nicht, schreibt mal lieber den Demo, die andere umgekehrt. Das könnt ihr knicken. Weil da unterhalten wir uns vorher immer drüber, wenn wir für irgendwas hier wirklich Werbung machen wollen. Und Punkt 2, fragt ruhig, mehr als Nein kann es nicht geben und das ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn einer irgendwie anfängt mit, Mensch, ich gebe euch dafür das, wenn ihr dies macht, ganz ehrlich, dann wird's für mich schwierig. Dann finde ich sogar manche Sachen, die ich gut finde, möchte ich dann nicht drüber sprechen, weil ich genauso eine Kacke nicht will. Linke Hand wäscht rechte Hand und so. Macht das woanders, nicht mit uns. Wenn wir Werbung machen, müssen wir selber dahinter stehen. Deswegen immer gerne anfragen, aber bitte nicht versuchen, uns irgendwie zu bestechen. Auch nicht mit 15 Smileys dahinter. Auch das ist einfach zu ernst, um das zu witzig zu meinen. Also wir nehmen, ich glaube, derjenige wird das in etwa ahnen, der gemeint ist, wir nehmen das überhaupt nicht übel oder so, aber ist tatsächlich so, dass ich mir bei manchen dann überlege, nee, das lasse ich ganz raus, weil das will ich nicht. Habe ich das jetzt irgendwie verständlich einigermaßen hingekriegt? Hast du, aber ich bin, als ich Dildofee gelesen habe, bin ich ausgestiegen. Das hast du wunderbar hingekriegt. Deswegen machen wir jetzt auch nicht Werbung für GC6W, CQ7, was auch immer das ist. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, archiviert der Cache von Traveling Jack. Mich versteht eh keiner. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Ja. Außerdem, Toilettenpapier so. Mit dem Bild, ne, dass du auf dem Video zu sehen bist, sei mal ganz ruhig. Nimm dich eh keiner mehr ernst. Hätte sich mal verkleidet. So. So, jetzt kommen wir erst zum Event. Genau, du fährst zum einem besonderen Event. Da wollte ich schon tatsächlich jahrelang hin und es hätte dieses Jahr auch wieder nicht geklappt. Achso, das ist unser Event oder was? Ah nee, nee. Bergisches Land und Umzug, da will da auch keiner hin. Ja, und dann genau. Im Januar, weißt du, dann ist so schon scheiße da unten und dann ist auch noch alles zugefroren. Ja, und Umzug schon. Nein, also, wo war ich jetzt? Ich war bei einem besonderen Event. Ich wollte da tatsächlich schon jedes Jahr hin und das hat nie geklappt und dieses Jahr auch nicht, weil Heike einen neuen Job am 1.12. anfängt. Mhm. Aber nun haben wir gesagt, scheißegal, neuer Job hin und her, wir fahren trotzdem hin, weil sonst wird das eh nie was. Das ist das vierte Brockenfrühstück Sonnenaufgang auf dem Brocken-Event. Warum will ich da hin? Kommst du auch? Schnapp deine Frau. Liebe deine Mutter-Tour, ich würde ja einen Tagesausflug machen, muss das noch mit meiner Regierung zu Hause absprechen. Aber vielleicht hätte ich Bock. Also, warum ist das besonders? Ich habe noch nicht attentet. Warum ist das ein besonderes Event? Weil man das im Prinzip sogar machen kann, wenn das Event scheiße ist, weil es macht bestimmt trotzdem Spaß. Es findet statt am... Also ich fahre da nur hin wegen dem DT-Rating von 1,4. Tatsächlich 1,4. Ja, du musst ja auch hoch. Eventdatum ist 17.12.2016. Man kann also schon mit Schnee durchaus am Brocken rechnen zu der Zeit. Die Ona sind die Hexe. Das ist, glaube ich, Frau Gründel, ne? Ja, ich sehe es gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinfahre, weil wenn ich da hochgehe und Schlumbum, das ist ja Gründel, ja. Ist auch ein Ona, dann gehe ich, da hat er bestimmt oben einen Stand, dann bin ich wieder am Stand und keiner ist da. Läuft er wieder weg. Mülli 96 und Kleider 74, das sind die Ona. Es, wie gesagt, findet eigentlich jetzt mittlerweile jedes Jahr statt, zum vierten Mal. 1141 Meter hoch ist der Brocken. Das fängt sozusagen um 6 Uhr an. Naja, das eigentliche Event fängt um 8.21 Uhr an mit dem Sonnenaufgang. Das ist nämlich der Ziel der Sache, dass man da oben schon ist, wenn die Sonne aufgeht und das genießt. Und das Kernevent soll dann bis 12.30 Uhr gehen. Hier steht's auch, das Event beginnt Samstag, den 17.12. auf 6 Uhr an den jeweiligen Startpunkten und endet gegen 15 Uhr an der entsprechenden Position. Wobei natürlich die Startpunkte, man kann ja auch selber vorher hochgehen. Also das ist ja relativ flexibel, wenn man keine Lust hat, in so großer Gruppe zu laufen. Genau, also man kann da hochgehen, man kann da oben sich das angucken. Genau. Drei Startpunkte gibt's. Kann auch wieder runtergehen, ist ganz klar. Ja, die Bahn fährt noch nicht um die Zeit. Ich kann nur eins sagen, zieht euch warm an. Ja. Also wie gesagt, die Bahn fährt um die Zeit noch nicht, das könnt ihr gleich mal knicken. Es gibt drei Möglichkeiten. Das eine ist 8 Kilometer aus Torfhaus, das andere sind 7,5 Kilometer aus Oderbrück und dann gibt's noch einmal 6,5 Kilometer aus Schierke. Moment, das ist die einfache Wegstrecke. Das muss ja also hier hochlaufen. Ja, und wieder zurück, klar. Höhenmeter sind auch drin, ne? Ja. Drin. Wie gesagt, es kann da oben Schnee geben und das ist um die Uhrzeit mit Sicherheit noch nicht geräumt. Das kann also, ne? Es gibt dann auch noch einen Token, wer haben möchte. Muss man ja nicht nehmen. Kostet 5 €. Ist auf der Seite auch zu sehen. Könnt ihr euch angucken. Es wurde so ein bisschen gepusht, um es so zum spontan Mega zu machen. Ich glaube, Groundspeak hat jetzt wohl ein Auge drauf, ob es Mega wird. Wobei es sind im Moment erst 268 Loks. Das war ein Teil, der mir persönlich jetzt nicht so gefallen hat. 258 Attende, das Rest waren sogar No Notes. Ja. Wir pushen es jetzt auch nochmal, also wenn ihr Bock habt, aber wie gesagt, also es ist anstrengend. Wir sagen, das ist ein schönes Event. Nee, du nimmst ja sogar dran teil, deswegen pushen wir es ja. Du nimmst also dran teil. Also das Pushen finde ich so ein bisschen, ich will gar nicht, dass sowas mega wird, weil ich glaube, wenn da oben 1000 Leute den Sonnenaufgang gucken, ist die Romantik dann auch irgendwann mal weg. Also ja, weiß ich nicht. Pushen ist nicht das, was ich jetzt da im Vordergrund sehe, aber ich möchte es fairnesshalber allen mal erwähnt haben. Ich finde es ein schönes Event. Es wird ein T-Shirt geben. Brocken-Event, war dabei. Ich werde es nicht kaufen. Nee, also wie gesagt, wer auch mal was Besonderes Lust hat, das ist bestimmt was. Genau, illegale Autofahrten werden nicht geduldet. Na, das wird auch keiner hochkommen, so einfach. Eigentlich müsste ich meinen Sherpa-Poilettentapier anheuern, der mich da hochdreht. Der müsste eigentlich mit in dem Anzug mich da hochtreiben. Nein, soweit ich weiß, kommt der vielleicht sogar. Der war auch am Überlegen. Ah ja. Wahrscheinlich. Ja, er erzählt auch immer viel, weißt du? Dann ist so ähnlich wie bei mir. Ich erzähle auch immer viel. Und dann bin ich wieder festgefroren irgendwo. Und dann findet man mich nur im Logbuch, ja. Also, ich würde es empfehlen. Also, ich meine, bei den Ona kannst du nicht viel verkehrt machen. Den Brocken mal mit Sonnenaufgang da oben zu erleben im Winter, stelle ich mir schon echt cool vor. Wir waren im Sommer oben, da war schon kalt genug da oben. Ja. Also, Ist mal was anderes zumindest. Ja. Was haben wir noch? Ja, das ist der Hammer. Das ist, also das ist eigentlich... So Events, da freue ich mich auf. Wir hatten ein tolles Event, das nannte sich, eigentlich ist ein Event wie für uns gemacht, Podcasters Meet and Greet Event in Lübeck, ja. GC6VCA5. Und wenn man das mal ein bisschen nach unten scrollt, ist dem Ona etwas... Ganz also der Ona ist, das ist ja, der heißt ja wie Podcaster. Ja, ja. Warum auch? Der macht doch keinen Podcast, oder? Keine Ahnung. So, scroll da mal nach unten. Dem ist was passiert. Ja. Er ist nämlich krank geworden, wenn ich das gesehen habe. Ja, aber er hat das, glaube ich, nicht angemeldet, ne? Doch, er hat, muss leider krankheitsbedingt absagen, aber ich komme bestimmt und dann klappt es, sorry. Und deswegen hat er das Ding auch archiviert. Hat er das Teil leider vor dem Event schon archiviert. Was natürlich. Und zwar rechtzeitig vor dem Event, eine gute Woche vorher. Vor der Woche, was natürlich, wir hatten den Fall schon mal vor 2 Jahren, aber es schlägt um sich. Also, dass der Owner nicht zu seinem eigenen Event erscheint, das finde ich ja schon schräg und komisch, aber ja. Nee, wir hatten das auch schon mal. Du erinnerst dich an einen Schladum, das war auch archiviert wegen Sturmwarnung. Und trotzdem war ein Look da. Ja, und aber auch das bei diesem Event. Das war aber irgendwie um 15 Uhr archiviert und um 18 Uhr war das Event. Das will ich nochmal akzeptieren. Okay. Hier ist das Teil, also eine Woche vorher. Guckt euch einfach die Logs an. Ich schieb's mal auf alte Pocket Query, die man drin hat bei einem Event. Da kriegt man ja auch keine Mitteilung, wenn man einmal attended hat. Da wird man ja immer über sowas informiert. Ja, das ist leider so. Hammer, echt. Also 2 Leute waren auf dem Event. Ja, und haben sich dann gewundert, warum niemand da ist. Ja. Lesen. Track 006, das ist auch nicht der Track von früher. Doch, das ist der. Tja. Der geht ernsthaft zu sowas hin. Ja, und Ferrari Girl, ach nee. War ein Scherz. Und Burgi 59. Ja, es ist leider so. Zwei richtig geile Typen. Ja. Also, ich hatte es einfach mal so als kleine Aufheiterung genommen. Wenn ihr mal wieder lachen wollt, guckt euch das an. Das ist echt schräg. Also das Listing auch schon aufgrund der vielen Einträge ist das schon. Das zeigt wieder, du kannst also ohne alles richtig machen und trotzdem hast du ein Problem am Ende. Ja gut, das war sowieso ein Meet and Greet. Das ist als ohne alles richtig. Das Event selber war schon ziemlicher Schwachsinn davon ab. Aber ja, aber er hat es ja rechtzeitig archiviert. Insofern. Ja, okay. Guck mal, dann kann man so. Der hat sogar einen eigenen Podcast. Und wer hat ihn wieder gefunden? Unser Interzeptor. Der hat einen eigenen Podcast? PGCP auf Soundcloud. Über was podcastet der? HTTPS, das ist egal, soundcloud.com, PGCP, ja, und was ist da zu sehen? 2 Podcasts hat er gemacht, Ode an den Frühling, vor einem Jahr, also er hat 2 gemacht. Ja, genau, er hat also 2 hat er aufgehört. Geocaches, da sind ja Geocaches dahinter. Ich höre da jetzt mal nicht rein. Es wäre auch schlecht, das jetzt zu starten. Ja, geht auch nicht am Ton aus, ich schalte. Ist vielleicht auch besser. Ich fühle mich irgendwie durch diesen Fisch da. Ich gucke genau in diesen Fisch. Muss der da stehen? Welchen Fisch? Kriegt der Angst. Diesen Hecht. Ach, da oben? Müsst ihr euch vorstellen, ich gucke in so einen Hecht. Wer mir auf Twitter folgt, sieht das Foto. 1,10 Meter großer Hecht. Mit dem. Achso, ja, genau. Geocaching Promotions, das habe ich noch nicht gar nicht. Also irgendwie kriegen wir heute keinen so richtigen Drive hin. Wir gehen durch diese, ja, aber weil wir irgendwie auf Droge sind, oder? Ey, ist wirklich, ich bin auch wirklich mich. Wir sollten mal Geocaching auf Droge austesten. Ich habe kleine Augen, ich bin müde. Ich habe einen kleinen in der Hose, bin aber auch müde. Wir sind heute etwas unruhig, müssen wir auch mal uns leisten. Ich habe mich mal gefragt, mit was Geocaching Groundspeak sein Geld auch noch so verdient. Und die hatten ja mal diese Branded oder Promotions, wo du praktisch irgendwie so, also ganz bekannt ist ja diese G-Promotion, ne? Und genau. Diese Ape-Caches waren letztendlich ja auch eine Promotion für einen, damals für Planet, Film, ja. Planet der Affen. Und es gibt auf der geocaching.com-Seite diese Unterpunkt Promotions oder Branded Promotions. Genau. Und man sieht, dass das zumindest in Amerika sehr genutzt wird. Also von John Grisham? Ja, das weiß ich allerdings. Der hat sein Buch damit promotet und mit so Travel Bugs, die er da rumgegeben hat. Also von Skoda über Michelin, Timberland. Skoda erstaunt ist mich. Alles dabei. Ah, ich weiß Skoda. Die waren in Kanada zugange wegen dem neuen Geländeauto. Also scheinbar scheint das durchaus gut zu funktionieren. Ja, ich bin erstaunt, was da so für Namen. Vor allen Dingen sind ja auch welche, die gerade laufen, ne? Urban Adventure. Ja, ja, nicht gerade klein auch. Das wundert mich auch. Geil fand ich Tyne Cup. The Mountain Whiskey. Die cool, ja, scheint zu funktionieren. Nehmen wir mal mit den Links. Leider in Deutschland nicht so. Ich Ich weiß gar nicht, ob das leider ist, da bin ich immer so. Naja. Auch leider. Das ist jetzt auch so, ist jetzt wirklich so, Pest oder Cholera, ich weiß gar nicht, gut oder schlecht, wie will man sehen? Geocache-Planer. Es gibt jetzt die Seite geocacheplaner.de. Was ist eigentlich los da mit deinem PC? Nee, das steht nur, ja nichts. Doch, das ist nur ein Bild hier. Ach so. Weil das ist das Hauptproblem schon mal bei der Seite, was ich schon mal absolutes No-Go finde. Wenn eine Seite jetzt mal selbstständig anfängt, irgendwelche scheiß Videos abzuspielen. Ja, dann geh mal auf die Groundspeak-Seite, also auf geocaching.com. Deswegen finde ich auch die Seite scheiße. Also, sorry, das ist so ein richtiger Fauxpas, der gar nicht geht. Also ganz schlecht, schlimm. Aber ansonsten fand ich ja seine Idee geil, ne? Der hat da einen Kalender, da kannst du ja alles einstellen. Also Vollmond, Jagd, ich weiß nicht, was noch alles. Alles kann der. Also wirklich perfekt, das Ding. Also der hat wohl richtig, richtig was zusammenprogrammiert. Gar keine Frage. Und einen Checker gibt's auch noch. Und dem Checker kannst du auch noch gewisse Sachen mitgeben. Also der hat da wohl was wirklich Tolles programmiert. Ohne Wenn und Aber. Technisch fantastisch. Hm. Und alle, die jetzt davon, wo ich gehört habe, was sie es genutzt haben, waren auch echt begeistert. Was mich so ein bisschen... Das wurde ja auch erstmal durch alle Blog und Podcast geprügelt, wie das immer so ist. Die mussten ja alle gleich drüber berichten. Was mich so ein bisschen erschreckt hat, mit welcher völligen Kritiklosigkeit sich das so angeguckt wird. Weil mein erster Gedanke war so, als ich ihm so ein bisschen zuhörte, was seine Seite da so alles kann. Und du kannst also den Kalender so bauen und den Checker, dass die sich unterwegs an Station 4 beim Nachtcache diesen Checker benutzen müssen, um was rauszufinden und weitere Infos zu kriegen. Finde ich scheiße. Und er, der Owner, der das eingestellt hat, der kriegt Uhrzeit, alles. Das heißt, mittlerweile weiß man nicht nur, dass ich cachen war, sondern jetzt weiß man auch noch, wann und welche Uhrzeit ich an welcher Station war. Und da frage ich mich, und das finde ich gut. Also ich würde schon manchen Cache, wenn ich bei manchen Ownern weiß, dass die den Cache gemacht haben mit diesem Planungstool zusammen, nicht mal in die Nähe von diesem Cache gehen. Ey, das ist ja Stasi 2.0. Ach. Also ich find's krass, echt. Also mich erstaunt, dass ich verstehe das sowieso nicht. Okay, jemand. Ich verstehe sowieso nicht, warum es immer wieder einen neuen Geocache-Checker benötigt. Ja, also beim Checker weiß ich es nicht, da habe ich nicht so viel von gehört, aber bei den Planern kann ich es durchaus verstehen, weil du wohl tatsächlich, du kannst also über den Planer und den Checker in Kombination kannst du dafür sorgen, dass die Leute den Cache nicht machen können, wenn sie sich da nicht eingetragen haben oder wenn Vollmond ist oder wenn Jagd ist, weil einfach zu Vollmondzeiten der Checker dir keine Antworten gibt. Ja, aber ich logge mich doch bei ihm, muss ich mich doch erstmal einloggen. Es ist ja nicht so, dass ich muss ja bei ihm in dieser Seite einen Account schaffen, ja, um das nutzen zu können. Ja. Möchte ich auf einer privaten Seite von ihm mir noch einen Account anlegen oder mache ich es einfach mit dem Google-Kalender, wo ich einen Account habe? Als Owner? Ja. Ja, du kannst es ja auf dem Google-Kalender machen, aber da kannst du es nicht so steuern. Muss ich alles steuern? Offensichtlich, ja. Das ist ja angekommen, wie du jetzt mal die ganzen Blog-Einträge lesen sollen oder die Podcasts dazu. Ich kapiere das nicht. Wir bringen uns selber immer mehr in so eine Einschränkungsgeschichte hinein und finden das auch noch so geil. Also haben die alle ein Zuckerhöschen an oder weiß ich nicht. Also ich bin auch gespannt, weil das ist jetzt schon wieder, das ist jetzt glaube ich der 98. Versuch, Logbedingungen von hinten wieder reinzubauen. Ja, meine ich ja. Also, und das wurde, wie gesagt, aufgenommen wie nichts Gutes. Aber also es wäre nicht guideline-konform, wenn du dich auf der Seite anmelden musst, steht schon schön von Traveling Jack im Check im Chat. Nee, du musst dich ja nicht anmelden. Als Suchender musst du dich ja nicht anmelden. Aber du kriegst eben, sag ich mal, ich finde den Ansatz ja gar nicht schlecht. Die Leute, die dann trotzdem losgehen, guck mal, der Cache hier in Hamburg vom, wie heißt der hier? Oh, nicht Benebelte. Wer hat hier noch Betrunkene. Nachtcache? Noch Nachtcache liegen, guten. Wohlwinkel. Nee. Hoja. Mhm. Da sollst du ja erst ab 23 Uhr hin. Ja. Der wird auch viel früher oftmals gemacht. Ja. Das könnte er dadurch verhindern, indem er einfach irgendeine Station einbaut, die vor 23 Uhr ihm einfach keine Antworten gibt. Das würde funktionieren. Ja, super. Ja, ich sag ja, aber der Ansatz ist ja nicht schlecht, aber ich weiß ja, was daraus gemacht wird. Das ist das Schlimmste. Genau, es wird eine Drangsalierung der Sucher daraus gemacht. Ja. Und wehe, du bist nicht 23 Uhr da, sondern bist 22.50 Uhr da. Es kennt doch jeder, weißt du? Ja, guck mal, Hebenberger schreibt schon, er nutzt den Kalender, das ist echt cool. Ja, von mir aus, ich finde ihn trotzdem nicht gut. Wir können alle möglichen Leute nutzen, ich finde ihn schlecht. Ja, ich finde den Ansatz technisch geil. Ja. Echt, besser hätte er das nicht umsetzen können. Aber ich finde in der Praxis, hoffentlich, ich wünsche mir so sehr, dass Groundspeak das rausschmeißt oder verbietet. Oder ich will nicht noch an jeder Station überwacht werden vom Owner. Da hört es einfach mal auf. Und das, ich erinnere mich an einen Podcast, oder ich weiß gar nicht, ich habe es im Blog gelesen, irgendwo, der erzählte auch ganz stolz, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist. Du kannst jede Station, dann weißt du am Ende genau, damit du auch einschätzen kannst, wie lange die Teams gebraucht haben. Genau, kannst am Ende der Statistik rausschmeißen, welches das langsamste Team war und so. Und ja, oder mich, zimmerst dir da irgendwas zurecht, dass das Team nicht mit richtigen, nicht deinem Lösungsweg nachgegangen ist und deswegen das eigentlich nicht bestehen kann. Ja. Verstehst du? Ja. Ach Gott. Aber guck mal, da ist es aber genau. Man kann ihn ziemlich gut konfigurieren. Der Hebenberger lobt ihn eigentlich gerade über den Klee, ne? Etwas überladen an Funktionen, aber man kann ja nutzen, was man braucht. Und die Überwachung kannst du abschalten. Ja, mag ja sein, dass du die abgeschaltet hast, lieber Hebenberger, aber erzähl mir doch keinen. Spätestens beim 10. Owner ist einer dabei, der genau das ausprobiert, der eine Statistik führt, die irgendwann raushaut und das, wo es nur Zoff und Ärger geben wird. Also, wump. Und wenn ich dann lese, das grundsätzliche Problem ist ja, dass die Hinweise des Cache nicht berücksichtigt werden und somit manche Caches kaputt gehen, Hartwig. Ja, dann ist einfach die Frage, ob die Cache noch zeitgemäß sind und ob man sie legen muss. Punkt. Ich will das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass es schon wieder anfängt, dass mir irgendeiner Vorschriften machen will, wie ich cachen will. Wenn du deinen Cache, ich hatte heute auch Fälschung zur Diskussion, Regeln haben willst, dann liste den auf deiner eigenen Homepage, aber nicht bei Groundspeak. Ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Du sollst dann praktisch von unterwegs drauf zugreifen oder wie soll es dann funktionieren? Ja. Aus dem Wald? Ja. Mit Datenvolumen und tollen Empfang. Ja, du musst natürlich als Owner schon zusehen, dass du das anstellend einbaust. Wollen wir wetten, dass es kein halbes Jahr dauern wird, bis es den ersten Owner gibt, der genau das macht, der die Statistik auswertet? Aber welcher Owner geht denn durch den Wald und guckt, ob er da Empfang hat? Die gleichen, die dir Logfotos im Baum oben haben wollen. Ja, das kenne ich auch. Ich kenne so oben im Baum ellenlange Texte in, was weiß ich, in Rot 13 verschlüsselt. Genau, und das sind genau die, die das auch wieder machen werden. Ja, aber das finde ich richtig geil, weil der Owner natürlich auch mit allen 4 Mobilfunkanbietern da rumrennt. Da steht, die Zeitkontrolle funzt über QR an den Stationen. Stationen. Und Traveling Jack bringt es auf den Punkt. Aber wenn mein es GPS kann da gar keinen QR-Code lesen. Guck mal, dann hast du Pech. Traveling Jack, wenn es eine Überwachung gibt, wer schaltet die ernsthaft ab? Und genau das ist es. Ja. Stell mal vor, du scannst dann eine QR nicht. Also nehmen wir mal an, also ich habe ein GPS, das kann zum Beispiel keine QR scannen. Schlecht. Nö, wenn es im Listing steht, dein Problem, ja. Genau. Wieso kann dein Handy keinen QR scannen? Ein GPS-Gerät. Ach so, das kannst du ja grundsätzlich nicht. So, ja, okay. Und jetzt kannst du eine QR-Station aus irgendwelchen Gründen nicht scannen. Ja, bist du raus. Oder du scannst sie nicht, weil du sie übersiehst. Ja. Schwachfug. Ich werde dann wirklich. Natürlich, wir sind so völlig denk mal, klar. Denkt doch mal drüber nach. Wie oft habt ihr einen Nachtcache gemacht, wo ihr nicht alle Stationen gefunden habt? Zum Beispiel eine Station übersprungen habt und am Ende fehlt euch eine Zahl, die habt ihr noch irgendwie zusammengeklaubert. Das ist so unhäufig gar nicht. Und jetzt wirst du praktisch dazu gezwungen, jede Station exakt aufsuchen zu müssen. Also du wolltest gerade sagen, nicht wirst, sondern. Das wird kommen, da wette ich jetzt schon drauf. Und es wird Owner geben, die das machen. Ja. Ja. Das sind die früher die Logbedingungen bei Rätselcaches benutzt haben. Andererseits können wir uns darüber auch nicht beschweren. Wenn du sowas programmieren kannst und es irgendjemanden wird es immer geben, der irgendwas programmiert, dann wird es auch immer Leute geben, die das nutzen. Ja, natürlich. Aber ich finde schade, dass Groundspeak das erlaubt hat. Ich bin tatsächlich am überlegen gewesen, ehrlich gesagt, es ist mir zu egal, weil ich lege den auf Ignore, solche Caches und fertig. Aber ich war wirklich kurz am überlegen, mich hinzusetzen und mal an Groundspeak zu schreiben, ob ihnen eigentlich mal klar ist, was sie da genehmigt haben. Die gehen, glaube ich, nur davon aus, oh, toller Kalender, oh, toller Checker, mehr haben die gar nicht geguckt. Dass das im Prinzip ein Stasi-Tool ist, ist denen, glaube ich, nicht bewusst. Sonst hätten sie sich, das passt nicht zu Groundspeak, dass sie sowas erlauben. Glaube ich nicht so richtig. Ja, gut, Stasi-Tool hast du heute bei fast jeder Anwendung. Guck dir mal Snowden den Film an, dann wirst du es wirst du es sehen. Aber denen ist es natürlich nicht bewusst, weil ich, wenn ich so einen Geocache-Planer auch nicht, reich ich dem doch nicht aus, was der Worst Case ist oder was man alles machen kann. Was heißt Worst Case? Da ist der ja ganz stolz auf, was erzählt er ja. Ich sage, entweder hat er das geschrieben oder im Podcast irgendwo stolz im Interview erzählt. Naja, ich würde es grundsätzlich nicht nutzen. Also nochmal ganz am Rande. Dem Programmierer war ich noch nicht mal Vorwurf, weil ich bei dem noch nicht mal das Gefühl habe, dass der eigentlich, also ich glaube, der meint das richtig gut, aber dem ist überhaupt nicht klar, wie die Geocaching-Szene funktioniert, habe ich das Gefühl. Also dem, der glaubt wirklich an das Gute in den Geocachern, habe ich so wirklich, so schien mir das. Und der wird sich, glaube ich... Ist es nicht grundsätzlich ein Problem, dass Programmierer selbst immer nie so richtig im Leben stehen, um den... um ihr Handeln im Gesamtkontext zu sehen. Aber ist so. Jetzt kommt auch wieder Stasi-Tool, ist ein wenig heavy. Nein. Mit diesem Tool kann ich komplett überwachen. Ich kann gucken, wie lange braucht einer zwischen den Stationen. Daraus kann ich mir errechnen, wie lange hat der pro Station gesucht. Also ernsthaft, ich kann den komplett überwachen damit, von Anfang bis Ende. Ja, aber den Leuten ist es doch egal. Überleg's mal, die Leute stellen sich so ein Echo von Amazon ins Haus. Das Ding lauscht, hör mal zu, das ja. Ding lauscht darauf, dass du es irgendwie ansprichst. Mir ist klar, ich kenne diese ganze Argumentation. Können sie auch, das stört mich nicht mal. Auch die Dash-Buttons habe ich nie die Problematik dran verschwunden, dass da ein Verbraucherschützer aus dem Busch kommt. Wenn ich mir das bewusst kaufe und benutze, ist das doch mein Problem. Ja, aber soll mir das keiner erzählen. Aber wenn du das Ding hier bewusst nutzt. Tue ich ja hier nicht. Wenn du da hingehst, trägst dich in den Kalender ein, ist dir nicht bewusst, was dieses Tool alles kann. Das heißt, du wirst überwacht, ohne dass es dir jemand sagt. Na, mir ist es ja jetzt bewusst, da ich ja weiß, wie es heißt. Dann weißt du aber immer sehe ich das nicht im Kalender. Aber wenn der jetzt QR-Codes aufbaut, weißt du immer noch nicht, ob er dich überwacht, ob er es auswertet oder nicht. Das weißt du nicht. Er hat aber die Möglichkeit. Und wenn einer, das ist, ich wage zu bezweifeln, dass dieses, also ganz ehrlich, wenn du hingehen würdest und mal überspitzt gesagt, aus Prinzipienreiterei, mal dir einen Anwalt nimmst, ist dieses Produkt in einer Woche dicht. Weil das gegen Datenschutzgrundsätze von A bis Z verstößt. Ja. Also ganz heikle Geschichte finde ich das. Und das so völlig kritiklos überall über den Klee zu loben. Ja, das wollte ich ja damit sagen. Wir sind nicht kritikfähig mehr geboren. Das wollte ich ja mit dem Beispiel des Echos bringen. Hättest du dir vor 20 Jahren, als wir noch über, das ist ein gutes Beispiel, was haben wir darüber gelacht, was die alles über die Leute gesammelt haben? Und wie man das machen konnte. Heute bist du auf Facebook und heute stellst du dir so einen Teil rein, wo dir irgendjemand sagt, ja, das lauscht nur auf den Befehl und dann aktiviert es sich. Ja, aber es lauscht die ganze Zeit. Ja. Ja, was die daraus machen, ist die Frage, ob sie wirklich mithören, das weiß man halt nicht genau. Aber auch da wird es genau in die andere Richtung für mich übertrieben, mit diesen Dash-Buttons, die es bei Amazon gab. Weißt du, wo du drücken kannst und bestellt er was für dich. Da wird jetzt geklagt vom Land Nordrhein-Westfalen, wo ich immer denke, ihr seid doch Arschgeigen. Im Prinzip möchte ich mal diese Verbraucherzentrale verklagen, weil wenn ich diesen Dash-Button haben möchte, ja, ich weiß, dass ich den Preis nicht sehe. Na und, das ist mir aber bewusst und ich will die Bequemlichkeit trotzdem nutzen. Und die klagen mir das Ding weg. Aus irgendwelchen wirren Gründen. Wollen sie denn beschützen? Das habe ich auch nicht verstanden, wo ich mir dagegen klagen kann. Aber gegen das andere Ding musst du doch, da würde ich doch mal klagen. Gegen diesen Echo-Teil? Ja. Nee, der sagt mir auch klar, dass das so ist. Und ich habe diesen Echo mich in diese Verständnis eingetragen. Er sagt es dir halt nicht so. Er sagt dir das, aber du weißt ja, dass es nicht so ist. Du weißt es doch spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden, weißt du doch, dass wenn ein Teil permanent mithört, dass es dahinter eine Dienststelle gibt, die das auch permanent aufzeichnet. Auch wenn der Betreiber sagt, wir machen es nicht. Ja, sie machen es ja auch nicht. Ja, ich sage ja, aber also grob gesprungen, aber auch das wird ja wenigstens diskutiert, da gibt's ja Kritik, also CT, egal was du liest, also da wird schon drüber gesprochen. Aber hier, dieses Tool wurde, also da hat überhaupt keiner was zu gesagt. Alle, oh geil, da wird's alles kann. Ja. Also, weiß ich nicht. Vermutlich werden wir jetzt auch wieder zerrissen, weil wir die Einzigen sind, die dieses Tool nicht über den Klee loben. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Das kann man auch benutzen. Man sollte sich nur auch klar sein, das kann auch für schlechte Sachen genutzt werden. Also guckt euch genau an, was der Owner damit macht. Und wenn da fünf, also an jeder Station so ein Bamble klebt, dann überlegt, ob ihr die Cache wirklich machen wollt. Du, wir hatten das ja häufig schon im Podcast, dass wir auch viele Beispiele hatten, wo der Owner ganz glatt gesagt hat, ich möchte aber, dass mein Geocache nach dem Lösungsweg, den ich vorgeschlagen habe, gelöst wird, und alternative Lösungswege sind nicht zugelassen. Genau. Und genau solche Owner werden das Ding nutzen, um ihren Weg da durchzusetzen. Also wir wollen zumindest mal gewarnt haben. Ja, oder mal den Hinweis gegeben haben, dass man schon mal gucken könnte, ob das wirklich so toll ist oder ob das nicht auch so seine Nachteile hat. Keine Hinweise auf der Seite zum Datenschutz. Naja, wenn du ihm richtig wehtun willst, dann nimmst du dir jetzt einen Abmahnanwalt, dann krieg ich das so richtig ein. Aber das ist ja Schwachsinn. Der Typ hat sich echt Mühe gegeben. Das muss man mal klar sagen. Übrigens möchte ich das Buch nochmal empfehlen, was Traveling Jack jetzt auch gerade auffällt. Das ist wirklich... Die smarte Diktatur. Ja, von Harald Welzer. Kann man sich anschauen. Ich habe oder anlesen. Mach einen Link. Den brauchen wir. Ja, die ISBN-Nummer steht da. Wo hat er denn die ISBN-Nummer raus? Also wenn ich was bei dem Buch nicht weiß, dann ist es die ISBN-Nummer. Rudi hat das Buch vor sich liegen. Ja. Nee, das sieht aus wie rauskopiert. Naja, gut. Ja, also wie gesagt, wir wollen das auch gar nicht schlechter mal. Gottes Willen, da ist es das ultimative Tool. Nur bedenkt eben immer, das bringt euch der Überwachung noch ein Stück näher. Und ob man das unbedingt haben muss, auch noch beim Cachen, ich weiß es nicht. So, Günzer See hatten wir vorhin schon eingebaut. Luxemburg auch. So am Rande, unsere Coin irgendwie. Wir haben ja eine Coin, ich hatte den Link, irgendwie hat er sich hier nicht synchronisiert. Ist auch nicht so wichtig. Wir haben ja eine Coin, die unterwegs ist, die hat ja, ich weiß nicht, wie viel 1000 Kilometer mittlerweile runter. Das kann ich dir gleich sagen. Und im Moment hat sie einen wirklicher Schwachkopf in der Hand, habe ich das Gefühl. Oh du, das ist momentan aber eine meiner Coins ist in der Tschechoslowakei? Ja. Nee, Tschechei. Das gibt es ja nicht mehr. Ja. Boah, die auch von Event zu Event und dann ist da alles tschechisch, du verstehst nix. Ja, das Klacks, Kaladach oder so. Super. So, wir müssen mal gucken. Zeig halt. Aber unsere Coin ist jetzt in der Hand von, ich weiß gar nicht, wie er hieß, aus Kanada. Cache Woof. Ja, 200 Funde oder so. Und ja. Und jetzt tuckt er das Ding in jeden Cache seit Wochen. Du siehst es auf Watchlist, ich krieg's gar nicht mehr. Irgendwie wird's bei mir rausgefiltert. Ich krieg keine Mitteilung. Ich krieg's auch nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Mails bekommen darüber. Aber ich habe mir die auf die Coin nochmal geguckt und da fiel mir das auf, dass der jetzt seit Wochen seitenweise ist, jetzt nur noch tuck, tuck, tuck. Oh Gott, ich bin schon bei Seite 6. Ja, über 6, 7 Seiten. Und der wäre schön, wenn er die jetzt auch mal langsam wieder irgendwo ablegen würde. Na, da er unseren Podcast hört. Lieber Cash Woof. Aus Toronto, aus Kanada. Hier, Tschechien heißt das übrigens. Ne? Tschechien. Tschechien ist da nicht so beliebt. Spanisch, schlimmer Cacher, wissen sowas. Ja. Du bist doch Englisch-Übersetzer da. Schreib den mal an, ob er das mal irgendwo hinlegen könnte. Ich schreib den an. Meine Sprache. Mir ist es doch scheißegal. Würde er ja hoffentlich machen, oder? Ich befürchte, eigentlich der hat sie geheiratet. Alter Schwede. Aber alles in Toronto auch noch. Ja, der cacht jetzt Toronto leer. Ich sagte ja, irgendwie 10 Bildschirmseiten voll. Also, naja. Ja, okay. Aber naja. Schöne Coin. Hast du die Nummer? Die, mit der man sie lockt? Nee, die Weltherrschaftsnummer. Du meinst den TB4MVMT. Genau. Ja, das ist ja tatsächlich. Oh, Halvor schreibt auch gerade, dass mit dem Tuck it ist im Moment leider völlig normal. So viele Fotos sind da auch nicht dabei, nur das aus dem Headquarter. Naja, egal. Die Funktion finde ich schrecklich. Ganz absurd. So, dann hast du es dir ja richtig gegeben. Ich habe, also ehrlich gesagt, nur 10 Minuten reingeguckt mit Heike und selbst die hat es nicht ertragen. Geocaching bei Rosemunde Pilcher. Ja, Rosemunde Pilcher hält sich bei mir schon. Nach 10 Minuten habe ich immer noch nicht begriffen, was das mit Geocaching zu tun haben soll. Ich habe dann mittendrin irgendwann nochmal reingeguckt, da haben sie wohl auf irgendein Boot Geocaching betrieben, wie immer das jetzt funktioniert. Und dann habe ich es aufgegeben. Ich hatte das Gefühl, das Wort Geocaching musste irgendwie unbedingt in den Vorspann, damit sie ein paar Zuschauer generieren. Sonst ja, Rosemunde Pilcher ist ja auch so ein soziales Auffangbecken. Das guckt fast jeder. Und da musst du jetzt mal was Innovatives, Neues reinbringen. Und für, ja, wie soll ich sagen? Für das Internet hat es wahrscheinlich nicht gereicht, deswegen war es jetzt Geocaching. Ja, vollkommen schräg. Ja, das war seltsam. Ja, wir kommen ja auch nur noch zu kleinen. Dass du dir das angeguckt hast, ich glaube es immer noch. Ja, ich würde 10 Minuten oder so, aber dann wurde mir auch schlecht. Das ging echt nicht. Aber liebe Hörer, hat es jemand vielleicht komplett doch, ich hatte nicht was auf Twitter davon gelesen. Also irgendwie hatte ich davon gelesen, dass das wohl hauptsächlich einmal im Boot wurde gecached und das war es dann auch. Einmal im Boot. Ja, ich weiß auch nicht. Im Boot. Ja, ja, irgendwie im Boot. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht weit genug geguckt. Es war so langweilig. Also ich habe unfassbar. Hier, Polettentapier sagt's. Rosamunde Pilcher ist das Hartz IV TV der Generation Ü60. Zu denken gibt mir, dass er sich da so auskennt. Ja, naja. So, was haben wir noch? Die Jahreszahl. Das habe ich nicht verstanden. Das willst du mir damit sagen. Hast du es nicht gesehen? Ich habe auch den Artikel gestern oder vorgestern geschrieben. Als ich die Statistikzahlen dafür unseren Blog gemacht habe, habe ich mal nachgeguckt. Das ist echt kein Witz. Ne? Wir haben bis auf vielleicht 100 Abrufe genau jedes Jahr die gleiche Anzahl. 55.000x. Usimo, was ist denn hier los? Das ist doch derjenige, der immer 10-mal runterlädt, damit wir hochkommen. Ja, aber der lädt ja nur runter, aber das sind ja die Seiten, die Zugriffsseiten auf die Seiten. Die Zahlen. Jedes Jahr 55.500 und ein paar Zagte. Ach, das hast du damit gemeint. Aber irgendwer schrieb auch gleich Stagnation, ja. Ich kann auch Stabilität nennen, ich weiß es nicht. Geht so, Stabilität. Die schwarze Null praktisch halten wir hier. Ja, genau. So, dann habe ich noch, das haben wir zwar als Artikel, aber wir hatten es noch nicht im Podcast. Ich will es zumindest mal erwähnen. Enzyklia.de untersucht ihr mal nach Geocaching Friends Award. Ich finde das eine gute Idee. Das ist endlich mal eine positive Idee fürs Geocachen, was selten genug kommt. Sie hat den Friend Award aufgerufen. Woher weißt du das, Henny R? Rosamunde Pilcher hat kein Buch seit 2000 geschrieben. Auch echt Angst. Also jetzt wird's. Nee, es geht um den Geocaching Friend Award. Es gibt nichts zu gewinnen. Und sie hat den mal aufgerufen. Könnt ihr auf der Seite dann auch alles selber im Klaren nochmal durchlesen. Wenn man jemanden kennt, den man einfach mal auch ins Vordergrund stellen will und der dann mal gelobt werden soll, den kann man dort einreichen bei ihr. Oh Gott, wir sind nominiert, sehe ich. Ja, sie hat auch gefragt, also sie hat jeden Einzelnen gefragt, der nominiert ist, ob er damit einverstanden ist. Ich wollte es erst gar nicht, aber dann, weil ich finde das immer noch doof. Also wir sind einfach bekannt genug, wir brauchen nicht noch mehr. Also ich würde das eher mal jemandem gönnen, den man eben nicht kennt. Dazu will ich auch so ein bisschen aufrufen. Also schön, wenn ihr uns, wir freuen uns auch über jede Stimme, alles toll. Aber ganz ehrlich, ich finde es viel besser, uns sich da jemanden rauszusuchen, dessen Namen man noch nie gehört hat. Genau. Weil alle anderen, wenn ich jetzt nämlich schon reingucke. Also ich finde, Nikolai Bonsai, der hat die Taschenzito gestartet. Das finde ich zum Beispiel eine gute Maßnahme. Der Name sagt eigentlich sowas. Die zweiten kenne ich jetzt auch nicht. Thomas Mönkemeyer, der casht schon nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt noch. Ja, außerdem ist der auch ich bekannt. Ich finde eine Nominierung komisch. Ja. Und zwar opencaching.de. Ja, man kann auch Figuren, das hat sie selber auch gesagt, das hat ihr auch selbst, glaube ich, nicht ganz so gut. Also man kann auch Figuren zum Beispiel, irgendwer hat auch einen Frosch nominiert da. Da finde ich, wird's dann, da geht's, da zieht's so ein bisschen ins Lächerliche. Ich auch. Also ich finde, das muss, ach ja, ich weiß es nicht. Und mir sind da auch, wenn ich die durchgucke, die Liste, da sind mir echt viel zu viele Podcasts drinne und Blogs, die alle schon genug Aufmerksamkeit haben. Deswegen sage ich es nochmal. Lieber, wenn wir da am Ende null Stimmen haben, das stört mich überhaupt nicht. Ich habe hauptsächlich, ehrlich gesagt, zugesagt, weil ich gesagt habe, damit auch wir die Werbung mitmachen, damit das, ich finde dieses, die Idee von ihr klasse. Ich finde das erstmal gut, dass sie das angeleiert hat. Und ich hoffe, das Ganze hat einen Erfolg. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass echt so einer gewinnt, der eben nicht schon überall bekannt ist. Denn da wird's einfach, ich finde es sogar ein bisschen schade, dass einfach nur Leute da auch bei sind, die schon, ich wüsste jetzt selber allerdings auch keinen. Also ich kann jetzt auch schön klugscheißern. Also ich finde, also meine ehrliche Meinung dazu, ehrliche Meinung, hört sich an, als würde ich sonst immer nur Show abliefern. Ich finde den Award, und das möge man mir bitte nicht zu hart ansehen, überflüssig. Also ich glaube, wir brauchen im Geocaching-Bereich nicht einen Award. Und ich finde viele der Nominierten, und da schließe ich uns mit ein, völlig fehlbesetzt. Also es sind wieder die üblichen Marktschreier da und klar sind wir drin. Und wenn jemand was bekommen sollte, dann jemand für eine, also wenn es wirklich machst, für eine außergewöhnliche Leistung, die heraussticht im Jahr. Mir fällt da jetzt auch nichts ein, aber wenn ich hier... Sowas wie die Reviewer-Coin, die auch von den Reviewern an Leute vergeben wird, die irgendwas für die Geocache-Szene getan haben. Ja. Ich kann jetzt auch wieder, kriegen wir auch immer eine. Aber das ist zum Beispiel, die sehe ich eher für uns. Die nehme ich auch wirklich mit einem gewissen Stolz an, weil mach so alles, was ich nur aus Freundschaft bestimmt gekriegt habe, aber ich sehe die auch immer so ein bisschen als Belohnung für unseren Podcast an, weil mögen uns noch so viele hassen, aber wir tun trotzdem was, irgendwas für die Szene. Muss ja nicht immer was Gutes sein, kann auch was Schlechtes sein. Ist ja egal, aber Team Coin nehme ich dann gerne. Diesen Award, da hätte ich ein Problem, wenn ich gewinne, weil einfach, natürlich freut man sich, das ist ja überhaupt keine Frage, aber trotzdem, das ist nicht der, also das ist auch irgendwie nicht das, was sie selber aufgerufen hat. Sie selber hat auch in den Beschreibungen gesagt, nennt mir Leute, die eben so im Hintergrund mal was Tolles gemacht haben. Ja, aber da würde ich jetzt, genau, und das ist nämlich jetzt das Problem, da muss sie selber filtern, weil die haben sich ja auch, also wenn man die Liste jetzt mal ganz unvoreingenommen mit einem gewissen Hintergrund kennt, merkt man auch, da hat der eine den nominiert und weil er den nominiert hat, hat er den anderen auch nochmal nominiert. Die Gegenseite und, das sieht, ja. Wenn, je mehr man durchschaut, desto mehr sieht man es. Einer, der draufsteht, den den würde ich tatsächlich davon nominieren. A, weil ich ihn kenne und B, weil er meiner Meinung nach viel gemacht hat. Aber ob er jetzt diesen Award braucht, ganz unten steht der Gründel. Ja. Ob er jetzt diesen Award jetzt nochmal übergeholfen werden müsste, ist eine ganz andere Geschichte. Bei ihm ist es auch ein bisschen schwierig, weil er natürlich auch so ein bisschen halb Profi ist. Also ich gönne ihm dem, Gottes Willen, aber und er hat auch er hat schon so Bekanntheitsgrad. Also ich würde mir da echt mehr einen wünschen, der, ich weiß nicht, der irgendwie, ja, ich kann das gar nicht. Ich glaube, ich muss doch nochmal nominieren. Nee, ich kenne also, zwei, die auf fast jedem Event als Helfer unterwegs sind. Ja, aber so, ja, kenne ich auch. Könntest du jetzt machen. Aber ganz ehrlich, ich sehe da diese, ich sehe den Geocoin Podcast, ich sehe die SSOCA, ich sehe irgendwo den Teufel da rumrennen. Ich sehe die Urga des Geocoin Festes. Ich sehe dann irgendwo oben auch nochmal was. Die Leute sind so eng beieinander, miteinander verwebt. Das ist schon wieder alles so ein Inzug, ne? Dann das ist für mich zu sehr, ich würde uns eigentlich am liebsten da runternehmen. Um ganz ehrlich zu sein. Ja. Das wird so meiner Meinung nach nichts. Und selbst wenn ich das denn opencaching.de, klar machen die extrem viel, aber die Frage ist halt, wenn ich es jetzt auf ein Jahr sehe, auf ein Jahr, wenn es ein Jahreserwart wird, dann muss ich doch sehen, wer hat etwas Herausragendes gemacht und welche Reichweite habe ich und erreiche ich sowieso alle? Aber das ist jetzt ihr erster Versuch darin. Erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, schon mal Hut ab, sich diese Arbeit zu machen. Ist gut, aber für mich geht's gerade in die falsche Richtung. Ja, aber trotzdem, das finde ich ganz gut, was sie jetzt macht. Sie probiert's mal aus. Ja. Und jetzt muss sie nach dem Überhard ja mal gucken, okay, wie du sagst, die falsche Richtung. Aber jetzt würde ich auch nicht mehr korrigieren an ihrer Stelle, weil sie hat's jetzt rausgehauen. Hat das nicht eingeschränkt und wenn sie jetzt anfangen würde einzuschränken, wird schwierig. Also zieht sie es so durch und dann muss man gucken, was für Schlüsse sie am Ende dann daraus zieht. Also dass sie sagt, okay, nächstes Jahr machen wir das wieder, aber dann eben nicht nur Personen oder nicht, was weiß ich. Also dann kann sie ja immer noch Einschränkungen machen. Aber ich finde es gut, natürlich braucht man diesen Award nicht, aber was ich an diesem Award gut finde, ist, dass er mal ein positiver Beitrag zu der ganzen Szene ist. Ja, so ist ja der ganze Blog oder der ganze Podcast sehr äußerst positiv. Ja. Die Sache ist, es klingt jetzt alles so hart. Ich finde immer gut gemeint, ist das auch nicht gut gemacht. Dieses Jahr, nehmen wir an, dieses Jahr bekommt den, jetzt bleiben wir mal dabei, dieses Jahr bekommt den Preis Crownspeak. Für ihre Seite. Ja. Die ist jetzt nicht nominiert, aber jetzt könnte ja einer sagen, Groundspeak, dann würdest du das raufnehmen, weil sie sieht ja nicht so aus, wie sie es gefiltert haben. Ja. So, dann ist dieser Preis im nächsten Jahr schon in diese Richtung besetzt, dass es schwierig wird, dass es im nächsten Jahr den Preis, der Traveling Jack zum Beispiel bekommt, weil die Richtung ganz eine andere ist. Und ich interpretiere das ja jetzt nur rein in diesen Geocaching Friends Award. Ich sehe ihn von meiner Interpretation tatsächlich so, wie du ihn siehst, für Leute, die sich wirklich, ich sehe sie für die Leute, die häufig im Hintergrund sind. Ja, genau. Und trotzdem im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die sind ja jetzt nicht Deutschland eher weit aktiv, aber da trotzdem viel erreicht haben. Aktuell ist er ganz stark im Thema Marktschreier. Und ich ziehe mich, damit mir das nicht wieder negativ ausgelegt wird und ich wieder irgendwelche Mails bekomme. Ja, uns rechne ich da mit ein. Ja. Also ich hab sowohl im Artikel, deswegen sei ja, das war mir auch wichtig, das auch im Podcast nochmal zu sagen, dass ich echt eher davon abraten würde, für uns zu stimmen. Wer es unbedingt möchte, soll es tun. Natürlich freuen wir uns. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch so genug Aufmerksamkeit. Also wir brauchen wirklich nicht mehr. Ich kann das sehr gut beklären. Doch, wir bräuchten ein paar mehr iTunes-Bewertungen. Ja, stimmt, die iTunes sind wir wieder. Ja, aber bei dem Irrwart, also wenn ihr auf unserer Seite, dann tut uns einen Gefallen. Dann nehmt die Stimme, die ihr für uns geben wollt und sucht euch echt einen raus, wo ihr sagt, ach Mensch, guck mal, Henny gehört. Henny sagt gerade, regionale Bekanntheit reicht nicht für überregionale Awards. Und genau das ist das Thema. Ich finde, einen überregionalen Award in dieser Geocaching-Szene kannst du einfach nicht vergeben. Weil wer hat denn etwas Überregionales dieses Jahr wirklich geleistet? Ja, stimmt. Gibst du das eine Mega-Event-Ausrichter als Beispiel? Ja. Sind 6 andere Mega-Events-Ausrichter angepisst. Das Problem ist nachher die Abstimmung auch. Es kann praktisch nur es kann tatsächlich nur jemand im Hintergrund sein, der regional was geschafft hat. Ich find's, weil ich kenne niemanden, der einen überregionalen Input für Geocaching bringt. Ja, aber jetzt, wo du das gerade sagst, wo man das noch machen könnte, auch überregional, ist tatsächlich, die Leute könnten ja einreichen, was der, auch wenn es nur regional ist, Tolles gemacht hat. Was weiß ich, irgendwo mit krebskranken Kindern losgezogen ist zum Cachen oder was, egal was jetzt mal. Das könnte man ja einreichen. Nur in meinen Augen müsste eine Jury das entscheiden. Das Problem beim Abstimmen ist wieder, dass das ist ja das nächste Problem, was kommt. Das ist so, wie ich jetzt auf Facebook wieder gelesen habe. Mensch, in der Geocaching-Gruppe alleine schon, das ist schon absurd genug. Mensch, mein Kumpel hier, sein Hund, da wird bewertet, könntet ihr nochmal mitstimmen? Ja, genau, solche so. Arschgeigen gibt's da nämlich. Das für mich sind das Arschgeigen, weil das hat einfach nichts mehr mit Wettbewerben zu tun. Das ist einfach nur Beschiss. Und deswegen wäre für mich die Grundvoraussetzung tatsächlich, wenn der Award richtig gut werden soll, tatsächlich eine Jury. Das hat nämlich schon bei den Piraten nicht funktioniert. Allgemeine Entscheidung, Schwarmintelligenz ist nicht immer besser. Nee, absolut. Und führt ja jetzt genau zu dieser Liste. Ja. Also, Also ich weiß ja auch nicht, wir können sie ja mal irgendwann fragen, wenn wir sie treffen. Auch wenn sie ja selber podcastet, müssen wir sie mal interviewen. Mich würde es auch interessieren, wie sie das selbst so aufnimmt. Weil wenn ich mir die Nominierten so angucke, ich habe am Anfang das ja nur mitgekriegt, also mir läuft das auch erstens zu weit auseinander von Personen, die wirklich hier regional, sie hat mich mit ihrem Geschenk zum Weinen gebracht, was ja auch okay sein kann. Dann Friedhof van Houding, das ist einer von diesen schwachsinnigen Fröschen, wo ich denke, also sorry, da fängt das an, ins Lächerliche gezogen zu werden. Dann kommt Thomas Mönkemeyer, der seit Jahren schon nicht mehr casht. Ja, und mit der Beschreibung, er hat mal bei GC die Wahl des Caches des Monats gewonnen. Ja, also ich will auch keinen einzigen davon jetzt abwerten, sondern einfach nur, wo ich für mich denken würde, nee, Moment, ich werde also nicht ab, aber ich es muss ein aktiver Cacher sein. Aktiv ist für mich, der muss auch mal cachen gehen und nicht seit 10 Jahren nichts gemacht haben. Zum Zweiten, es muss eine Person sein und nicht ein Geocaching-Stammtisch oder irgendwas. Was kommt denn als nächstes? Als nächstes nominiere ich die Geocaching-Community. Kann ja nicht falsch liegen, gewinne ich auf jeden Fall oder was? Also, das ist mir auch, das stimmt, da hast du recht. Also, die Liste, die ich da auch drauf sehe, nee, weiß ich auch nicht. Also, nee. Das Orga-Team, nee, das hat sich doch genug. Schwierig. Da, sowas hier, wenn ich kenne den auch nicht, aber für den Kampf gegen den Krebs durch zahlreiche Aktionen, ob mit dem eigenen Shop oder auch anderen Gruppen wie dem Team Matschmöpse. So, wenn er einen eigenen Shop hat, finde ich schon wieder schwierig, weil das schon wieder so eine halbprofessionelle Geschichte ist. Aber das ist zum Beispiel was ich nominieren würde. Team Matschmöpse. Die lange nicht so bekannt sind, aber die haben wirklich was gemacht. Also, gibt sicherlich auch noch andere Varianten, aber das wäre so ein Beispiel, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Gruppe, die hat sich zusammengetan, das hat mit Cashen bedingt zu tun, aber das würde so ein bisschen schon mal, das wäre aber mal was. Aber so das andere, was ich mir da durchgucke, ja, weiß ich nicht. Hm. Ist auch schwierig, weil du auch mit solchen Aktionen herausstichst oder nicht herausstichst oder so weiter. Weißt du? Ja. Also ich wüsste es auch. Dann kommst du auch wieder so, nehmen wir mal an, lass uns jetzt mal jetzt, er gewinnt, ja, für seinen Kampf gegen den Krebs. Ja. Im nächsten Jahr gewinnt einer, der was weiß ich, der irgendwie gegen irgendwas anderes, eine andere Krankheit geimpft, dann bist du auch in diesem Thema. Das ist schwierig. Also wir können, glaube ich, sagen, wir wünschen der Leni viel Erfolg damit. Also hoffen, dass es für sie und ihre Vorstellung Erfolg wird. Sie kann also ganz andere Vorstellungen haben als wir. Und letztendlich ist es ihr Blog, ihr Wart. Also soll sie machen, warum nicht? Ich gehe davon aus, dass wir mit Sicherheit nicht gewinnen werden. Wie das, was ich gerade gesehen habe, beschreiben sich in zwei Worten. Faul. Ja. Durchdenk dir mal. Ja, stimmt. Nee, also ich glaube ernsthaft nicht, dass wir gewinnen. Und selbst wenn wir ein paar Stimmen kriegen, ist mir auch egal, ob wir Letzter werden oder gar keine Stimme kriegen. Wie gesagt, bevor ihr uns eine Stimme gebt, gebt ihr lieber dem Mann mit dem Krebs. Der hat dann mehr getan als wir. Das ist einfach so. Ich hoffe, ich kriege am 30.12. wieder meine Reviewer-Call. Vielleicht dieses Mal ja auch nicht, weil wir zu schlecht waren. Und dann bin ich schon zufrieden. Ich freue mich auch mehr über die Postkarten. Musst du. Vielleicht. Ich würde sie nur fotografieren, dir das einscannen und das als Postkarte dir zuschicken. Auch das ist doch okay. Nee, also uns geht's gut. Wir sind bekannt genug und wir brauchen auch, glaube ich, nicht mehr so viel Bekannte und wir sind auch selbstbewusst genug, um auch ohne Stimmen auszukommen. Also geiler Wettbewerb, aber ja, stimmt für einen von das Herzen. Kannst du nicht. Das musst du einfach irgendwie. Ja, wie du schon sagst, du musst es mit einer Jury machen, du musstest das erstmal sammeln, dann entscheiden, die Kriterien nochmal vorlegen, für die Nominierten überhaupt, ja. Müssen wir auch vorsichtig sein. Mal klugscheißert natürlich auch gerne mal hier auch. Ja, Frage. Die Idee haben wir ja nicht gehabt. Aber die Idee ist super. Selbst wenn ich sie gehabt hätte, würde ich sie nicht umsetzen wollen. Aber je mehr ich drüber nachdenke, ich sehe den Frosch mit einem Autor, ja, mit einer Website mit einem schwierig halt. Oder machst du so wie beim Bambi verschiedene Kategorien? Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon alleine deswegen mitgemacht, weil ich bewundere sie immer für ihre Ideen. Da muss ich echt sagen, auch die, ich würde nicht eine davon umsetzen wollen. Ich finde die auch, also es ist gar nicht die Idee, die ich jetzt, ich finde nicht mal, dass das unbedingt bereichert für mich ist oder so, fürs Hobby oder was, aber sie hat schon Ideen wenigstens. Und die sind meistens gar nicht mal schlecht. Auch das mit der Postbox war eine witzige Idee. Ich würde die nie nutzen, aber trotzdem finde ich es im Grundsatz erstmal, du siehst ja, dass es das Bedürfnis vieler Leute offensichtlich voll trifft. Mhm. Genau wie dieser Award. Guck dir mal an, wie viele da nominiert sind. Also da haben sich ja eine Menge Leute Gedanken gemacht. Richtig. Und es gibt wahrscheinlich auch eine Menge Leute, die hinten irgendwo bei Facebook-Gruppen sich also bei dem GIF jetzt hier bei dem sich hochwerden. Das hast du ja selbst bei den GIF. Nee, beim GIF-Event hat es nicht. Wo hast du das denn immer bei dem Geocacher des Monats? Da gibt es ja auch immer Mobilisierungsattacken. Und jetzt nochmal, es gibt ja immer eine gewisse Anzahl von Menschen, die nicht zur Schule gegangen sind, sondern nur dran vorbei, die jetzt irgendwie Leni mit dann, ja, da Tracer hat ja wieder rumgedisst, hat der nicht. Guckt mal genau da, ich habe meine Meinung dargelegt, ich finde die Aktion immer noch gut. Ach, das glaube ich. Und ich also mit Leni kann man sich auch unterhalten. Ja, und ich krieg natürlich auch im Hintergrund, Leute unterhalten sich auch mit mir und dann finde ich, fahre ich immer aus allen Wolken, wenn ich dann höre, ja, der und der hat das gesagt. Ja. Also das ist dann immer so eine Kontaktabbruch-Geschichte. Ja, es ist sehr merkwürdig zum Teil. Ja, ich weiß, was du meinst. Da hörte ich auch wieder, dass einer sich, ich sag mal nicht, aber einer sich bei einem anderen beschwert hat, dass ich ihn ärgern würde. Ich kenne den nicht mal. Wie man den Arm bewusst. Ich musste mir einen alten Podcast von mir anhören, weil er gesagt hatte, hätte ich das und das gesagt. Und du weißt, es ist mühselig, unsere Podcasts zu hören. Einen alten, ohne einzuschlafen. Und musste dann feststellen, das ist gar nicht so. Wieder tolle Interpretation. Wenn sich einer ärgert, schiebt das bei mir einfach auf die Demenz. Das geht jetzt langsam zu Ende. So, ich habe noch zwei Caches, dann habe ich es auch. So lange habe ich auch keinen Saft mehr in der Gurke. Gas. Nee, wir sind auch schon bei 2 Stunden 32 wieder. Oh Gott. Achso, haben wir nicht alle so viel mitgekriegt. Wir haben ja diesmal später anfangen müssen wegen der kleinen technischen Netzwerkpanne. Besondere Caches. Also zwei habe ich immerhin gefunden. Das ist GC2GTQ3. GC2GTQ3. Der heißt SÜW8 Krankenhaus. Das ist in der Nähe von Camp Rhein-Seelen. Kommt mir so bekannt vor. Ja, wir waren da zufällig letztes Jahr. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, den habe ich vielleicht sogar schon. Ich muss mal gucken. Der Cache ist einfach nur so hingeworfener Paddling. Das ist auch okay. Also der ist schon okay, aber wie gesagt, nichts Besonderes. Aber es ist an so einem alten Lost Place Krankenhaus. Und das ist doch genau wieder, was du vorhin sagtest. Dann kann man sich halt überlegen, ob man da mal eben kurz über den Zaun steigt und sich das anguckt oder nicht. War da nicht sogar ein Loch im Zaun? Nee, das ist sogar, glaube ich, ein Wachschutz. Aber das ist so abgelegen, da kann man auch mal raufgehen. Also ne, kann man zumindest mal vorbeigucken. Und der zweite, GC6. Den habe ich sogar schon. Ich wusste es. Da kann man ja gehaltener Meinung drüber sein. Mich begeistert sowas noch nicht mal, normalerweise noch nicht mal ganz so, weil es einfach, ja, ist groß, aber es ist halt nicht das Cachen, so wie ich es als Cachen verstehe. Aber den fand ich schon besonders, weil der nicht nur groß war, sondern auch liebevoll eingerichtet. Hm. Das ist nämlich nicht meistens der Fall. Du meinst jetzt, von wem ist der? Du meinst TB Hotel Döschen. Das ist ja schon ein geiler Name. Genau, XXL TB Hotel Döschen. Ja, muss man sich einfach angucken. Hm. Ich habe übrigens deine Letterbox, die du mal empfohlen hattest, jetzt gemacht. Das ja, hatte ich gelesen. Ist sie nicht schön? Ja. Ist cool, ne? Ja. War hast du so, auch erst dieses komische Rohr aus dem Boden gerissen, ja, was damit gar nichts zu tun hat? Auf jeden Fall. War ja halt in der Nähe. Und ich dachte mir, scheiße, wie geht denn das jetzt hier? Weil du kriegst ja nicht ganz raus. Doch, kriegst du. Echt? Da hab ich das ganz, okay. Ich kann das Ding ganz draußen. Ich hab's nicht ganz raus gehabt. Doch, das geht. Also ohne es kaputt zu machen. Tatsächlich kriegt man ganz raus. Ist schwierig, aber geht. Aber es hat mit dem Cache nichts zu tun. Das ist eine schöne Letterbox, die hatte ich auch vor einer Weile empfohlen. Guckt die, einfach nach dem Ona Heitsch oder Onerin. Onerin ist es, glaube ich. Heitschnucke 43. Ja, Heitschnucke 43. Da könnt ihr fast alles machen. Geile Letterbox. Die ist wirklich schön gemacht mit so einem Buch dazu, mit Geschichte, mit Bildern. Ich finde auch das echt hier ganz schick. Toll. Das muss ich erstmal hinkriegen hier. Ja, ich sag ja, sie hat das wirklich, also. Ach so, ich habe das eine nicht gefunden. Ist echt super. Die was? Die eine Station habe ich nicht gefunden. Konnte aber dann trotzdem zum Final gehen. Das ging ja. Hinten, ja, Rundungssache. Ja. Also sie hat da, wie sagt man das denn? Sie hat es auch als Listing geschrieben, aber es wird natürlich ignoriert. Und der Final ist so 20 Meter, 15 Meter von der Stelle entfernt, die viel mehr nach Final aussieht. Und wo alle erstmal die Dachrinnenkonstruktion auseinandernehmen, obwohl die damit gar nichts zu tun hat. Und das Schlimme ist, die kann man aber noch rausziehen aus dem Boden. Die wirkt auch wirklich so wie ein Cache-Versteck. Ich weiß auch gar nicht, was das genau für Sache ist, da warum die so komisch. Aber sie sagt, sie hat es reingeschrieben, sie will, ja. Ja, nee, liest auch keiner. Ich hab's ja mit, weißt du, ich hatte dann so eine Note gelesen hier, schade, dass im Listing nicht steht, dass man mit einem PDF-Datei zwingend benötigt. Aber ich hab's mit meinem Handy hingekriegt. PDF runterladen, PDF angucken, komplett mit dem Handy bin ich die Strecke abgelaufen. War richtig stolz auf mich. Ich hab die mit dem Roller gemacht. Mit dem Rollator? Nee, mit meinem kleinen Motorroller. Ach, Roller, ich habe Rollator verstanden. Nicht so weit ist es noch nicht. Kommt bestimmt auch noch. Was ist denn am 11.04.2015? Ach so, habe ich das, ja, genau. Heifer, du bist auch so ein, tja, wie soll ich sagen? Postalis, so ein Stalker. Genau, Postalis heißt die. Kann man eigentlich immer machen. GC61NZG. GC61NZG. Du hast dir das Hintergrundbild auch mal angeguckt. Ja. Ja, okay. Also Geschichte ist, das Ding ist komplett klasse. Guckt euch das an, echt, das ist eine wirklich schöne Geschichte. Dann glaube ich, haben wir alles durch jetzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, du sagst ja, wir sagen nichts darüber, aber vielleicht sollten wir den Zeitraum mal nennen. Nee, was? Auch nicht? Wir wissen es ja noch gar nicht. Nein, aber falls. Nee, du kannst noch mal auf unser Event auf dem Berg hinweisen. Also ich habe jetzt sozusagen geteasert, aber ich darf es nicht sagen, sagt Holger. Also warten wir bis nächste Folge. Ja. Bis wir das in trockenen Tüchern haben. Das haben wir dann, werden wir da auch noch nicht in trockenen Tüchern haben, aber da haben wir die Grundzähne. Ja, aber dann wissen wir, ob überhaupt was passieren wird oder nicht. Und wenn selbst es nicht passiert wird, werden wir es trotzdem sagen, vorher nicht. Punkt. Genau. So, 7.1. ist das Event. Unser. Ja, wie viel haben wir denn schon? Oh, ich müssen, wir schon anrufen, müssen wir schon anrufen? Gut, dass Holger irgendwann mal was von 40 Leuten, diesem Mann von der... 44, ja. Ja, wir haben schon jetzt hast du ein Problem. 44 intens jetzt schon. Hast du ein Problem. Aber wir haben ja klar gesagt, keine Frage, wenn das mehr als 40 sind, dann müssen die anderen halt unten am Berg warten, bis einer runtergeht. Ja. Ansonsten werden wir das auf Schärfste verurteilen. Ich kapiere das noch nicht. Wer sich da auch alles anmeldet, den Jungs ist nicht bewusst, dass wenn es hier oben, wir sind übrigens schon beim Abbinder, wenn ihr das lieber Chat, das ist hier oben, dass wir hier oben ein Winterskigebiet sind. In dem Michel kommt aus Frankfurt? Ist ja wahnsinnig, oder was? Ey, du brauchst, wenn es schneit, Schneeschuhe oder, ja, mit Ski kommst du da auch nicht hoch und da oben wird es zugig sein. Ich habe mir vorher überlegt, ne? Wir machen das am 7.1., dann sind wir raus aus dieser Silvesterzeit, wenn sowieso so viele hier oben sind, damit da nicht so viele kommen. Jetzt kommt der aus Frankfurt hier am 7.1. hochgefallen, ist ja eine gestört oder was? Ich habe gedacht, wird verarscht bei den ganzen Anmeldungen. Sag mal, eine Toilettentapier müssen wir noch fragen, die hat ja am selben Tag noch seinen Stammtisch da, ja, in Schneewerding. Aber das ist abends, ne? Ach so, ich dachte, könnte ja zwei Plätze frei halten, oder? Ja, da war ich doch, waren wir doch schon mal. Nee, das ist nicht beim Dönerladen da. Ach so. Na, da würde ich jetzt nicht unbedingt hin, da würde er voll. Ist er überhaupt noch da? Ja. Ja. Ja, kann man auch überlegen. Schneemobil, nein, das ist ein Naturschutzgebiet. Da kannst du natürlich, wenn du ein Elektroschneemobil hast, kannst du das machen. Ja. Ansonsten geht es nicht. Da könnten dir aber diese berittene Polizei nahestreten, die wir letztes Mal dabei hatten. Die netten Damen. Ja, die werden. Im Winter sind die bestimmt mit Skiern unterwegs. Im Winter kommen die auf Bigfoots. Nee, auf, ja, Yetis. Yeti heißt der ja. Die kommen auf Yetis geritten. Auch wer da wirklich Lust dazu kommt. Ich sag's vorher, ne? Da passiert gar nichts, außer es gibt ein bisschen Kuchen und ein bisschen Kaffee und dann unterhalten wir uns da eine Stunde und war's das auch. Und man muss dafür so mindestens 3 bis 4 Kilometer laufen. Ich schleppe den Kaffee nicht im Winter da hoch. Na klar, im Rucksack wieder. Alter, wir bringen welchen mit. Also das ist da oben nicht so ganz ein. Dafür gibt's Torte von Heikes Schwester, die ist gelernte Konditorin. Also es gibt schon lecker Sachen da, aber es ist wirklich nichts los und es ist da oben richtig scheißkalt, zugig und da gibt's auch keinen Schutz. Das ist Heide. Und wahrscheinlich sieht man auch nichts. Ja, also nur, dass ihr das alle wisst. Wir können alle nochmal zusammen Schnee pinkeln. Ja. Und vorher vielleicht einen Schneeengel machen, aber mehr ist da Geocaching nicht. Geocaching in Schneepinkeln. dann... Ey, das musst du mal hingehen. Da machst du einen Film drauf und dann reißt du den beim nächsten GIF-Award ein, weil irgendeiner muss ihn ja gucken. Nee, also nur, dass das klar ist, ne? Also da ist nichts, das ist einfach, wir haben einfach das Event deswegen gemacht, damit wir gesagt haben, da kommen dann wirklich nur die auch echte Cacher sind. Okay. Was zählst du denn? Ching. Das sind 10 Buchstaben. Ach so. Geocaching sind 10 Buchstaben. 4 Leute müssen einen Buchstaben. Nein, wir machen 10 Leute pinkeln dann einen Buchstaben. Stellen sie erstmal so hin, dann nennen wir das, den Film nennen wir da einfach, genau, wir machen diesen normalen Spruch, losgegangen und Freunde gefunden beim Geocaching. Ach ja. Im Team gemeinsam erfolgreich und dann pinkeln die alle den Namen so rein. Und wenn wir 20 sind, können wir noch Groundspeak rein. Wie hoch ist das eigentlich da? Wie war das? 9.998 Meter. Also ist der höchste Berg hier. Ja, ich glaube, wir haben alles. Dem Himberger, der ist jetzt schon raus. Der hat unseren zweiten Film noch nicht gesehen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Das hat er irgendwo zwischendurch gesehen. Das ist aber traurig. Nur nicht die Schwerterkreuzen, das ist richtig. Ich werde mir das Teil jetzt an mein Auto packen. Also ich müsste eigentlich meine Frau so ranpacken. Stimmt, wer haben will, muss sich rechtzeitig melden, wenn er uns irgendwo sieht. Wir haben jetzt jeder wieder, also ich habe 15, du hast 15 und Poilettentapier kriegt auch noch 15 Token. Die unseren Film zum Thema haben. Ja. Den also, Film. Wer uns sieht und einen haben will, muss dann sich ranhalten. Die sind dann vermutlich schnell weg, vermutlich. Oder weiß man auch nicht. Genau. Dann, dann müssen wir einfach sagen, wir waren heute beide auf Droge. Das merkt man auch so ein bisschen an dem trögen Verlauf. Ja. Wir hoffen, es hat wenigstens, der Chat war, musste, die sind auch Kummer gewohnt, bis zum... Ich fasse es immer nicht, ich denke immer, irgendwann müssen wir mal die Schnauze voll haben, wir sind bei 2 Stunden 40, aber es ist immer noch welche drin. Ich habe vor 2 Stunden Bock auf einen Burger bekommen. Ich triefe jetzt praktisch nach so einem Burger, ich muss jetzt zum Mc's. Echt, die essen kann ich noch gar nicht, dafür geht's mir noch nicht sehr gut genug, aber jetzt ist ja erstmal wieder Ruhe für einen Monat. Nee, einen Monat, das Datum, ist das fest? Vermutlich schon. Dann haben wir wann, das habe ich schon wieder ignoriert, nächste Folge. Dezember, der 8. meiner Meinung nach. Ja, ne? Ja. Also ein bisschen früher als sonst. Also nee, der 9. ist es. Der Abstand 9. ist ein bisschen ist kürzer als sonst. Wir haben so, da eigentlich Wochen. Vor, bisher, also wissen wir bei uns ja nie so sicher, ob das alles so bleibt, wie wir denken. aber wir wollen dann so einen Jahresrückblick machen. Genau. Ansonsten könnt ihr natürlich uns besuchen und auch in den Podcast kommen. Ja. Der Benebelte mit seinen ganzen Zahlen da. Genau. Der hat sich aber jetzt ausgelockt. Der ist nicht mehr da. Bier ist auch alle. Gut's Nächtle. Ja, ich muss nur eben mal gucken, wo ich überall ausschalten muss. Viel Spaß euch da draußen noch, ne? Chips leer trinken. Ja, steht da noch irgendwas Wichtiges? Bier ist alle. Ja, dann wird's auch Zeit. Vielleicht haben wir dann am 8. ja doch was zu erzählen. Ne? Es ist der 9. Ja, dann erzählen wir es am 8. Wir machen jetzt Stopp. Viel Spaß euch da draußen. Was will ich hier? Ja, ich will das stoppen. Ja, von mir ist Rekorde das auch. Und hier legen wir auch auf. Zack. So, jetzt haben wir jetzt für die Konservenhörer sind wir auch raus. Nee, die läuft gerade noch. Ah, die laufen noch. Die läuft gerade noch. Die lassen wir doch immer noch 2-3 Minuten laufen. Weil ich nur gesehen habe, du legst auch auf. Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich habe ja halt auch noch nicht so richtig viel gegessen. Ich habe wirklich Bock auf einen Burger, aber ich habe keinen Bock, mich anzustellen. Ich hasse nichts weiter als zu Mc's. Diese Zeit ist doch nicht mehr. Du gehst beim, weißt du, um diese Zeit ist dann eine beschissene Kasse offen und die bedient den Drive-In-Schalter und drin gemeinsam. Ja, da musst du da ist mir das Essen aus dem Gesicht gefallen. Ich war heute hier bei Heuer zum Tanken. Oh, war es Grafstadt Heuer oder wo? Nee, hier bei dem, in Rade da. Ah ja. Das ist ja eine Fabrik da, das ist ja. Ja, die meine ich doch. Unfassbar. 2 Milliarden LKWs am Tanken. Drinnen, ich weiß gar nicht, wie viele Kassen. Der eine fragte mich erstmal, wo man bezahlen muss. Und wohin muss da drinnen. Also das ist ja echt absurd da. Früher war alles besser wie sowas. Ohne richtigen Abbinder. Ja, naja. Also komm, den Abbinder habe ich vor uns angekündigt. Okay. Na gut. Zuck mal raus. Ah. Musst du die Kiste noch runterfahren hier erstmal. Ist aus, kann ja mein Handy anmachen. Achso, hier muss ich, ja, das sowieso. Ich mach jetzt hier auch aus.